Ja, eine Menge guter Autos sind japanisch. Aber wenn ich weit fahre, brauche ich meinen Schatz. Brauche ich meinen Schatz gleich neben mir. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Jawohl, 3.3.2024. Uhuhu. Warte mal. Ja, guten Abend. Oh. Oh, da hat sich einer verabschiedet. Surprise wieder raus. Ja. Something wrong? Something works wrong. Ich sehe gerade, ich habe unsere Namen Ja, noch gut. gar nicht Wir werden nie eingetragen. erfahren, was für ein Tag heute ist. Da doch. Da ist er wieder. Ja, hallo, Der schönen Tag des guten Abend, kleinen hallo. Kreises. Ich hoffe, Und man kann mich gleich. trotz meiner kurzen Tonprobleme gut verstehen. Ja, heute ist der Tag von Fauna und ja, also von allen Wildtieren und allen Wildpflanzen. Andere Wort ist mir jetzt tatsächlich wegen der Tonprobleme hier entfallen. Ja, Flora ich und sage einfach mal, Fauna. geht in den Wald und genießt die Pflanzen und Tiere da. Und ich checke jetzt erstmal, was hier bei mir geht. Bin gleich wieder da. Okay, Flora und Fauna. Ich habe Und Dion und die Wüste. gerade gehört, dass Robert Habeck ein Buch darüber geschrieben hat, dass der Wolf ein gutes Tier ist und die Leute, die den Wolf für gefährlich halten, sind Dumm. verblendet und War das blöd. ein Kinderbuch? Ja, ein Kinderbuch, ja. Ja, das ist der Petersen auch geschrieben, wenn eine Katze an dir, nee, ein Wolf an dir vorbeigeht, dann streicheln er oder so. Nee, das war anders. Weiß nicht. Sind sicher einzelne nette Tiere, aber so ein ganzes Rudel würde mir schon Angst machen. Die sind ja auch entsprechend, verhalten sich auch entsprechend. Also die jagen ja nicht nur für Futter, sondern kommen dann im Blutrausch, machen irgendwie alles kaputt, was du Im so. Blutrausch. Füttern. Ja, Geradezu genau. blutrauscht. Und lassen dann direkt dann liegen, so die Reste. Aber naja, ich meine, in den meisten Fällen wirst du nie einen Wolf in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen, weil die gar keinen Bock drauf haben, sich mit uns Naja, bei uns ist die anzulegen. Infrastruktur auch schon richtig dicht. Ne? Dann passiert das schon mal, dass irgendwie so ein Wolf auf Straße läuft oder so. Ein Kollege hat das mal erzählt, dass ihm was Ja, passiert ist abends. aber dafür haben wir doch so viele Wolfplätze. Das Sehe gibt ich es auch immer noch. die. Ja, vielleicht war das in der Nähe von so einem Platz, das weiß ich nicht genau. Von so einem Wolfsplatz. 18 Löcher haben die da, wo die Wölfe drin wohnen Ach können. so, man 18 ist Wolfplätze. Ja. Da wohnen die ja wie Karnickel oder wie. Ja. Tatsächlich nicht mal. Da fällt mir ein, ich habe von meinem Witzig. Bruder zu Weihnachten habe ich diese coole Graphic Novel von Watership Down gekriegt. Die habe ich inzwischen mal ganz gelesen. Kann ich nur empfehlen. Aber nicht, Graphic wenn Novel ist ein ihr. Comic oder was? Ja, genau. Comic orientiert sich an vielen Stellen auch an dem Film, finde ich, vom Design her, aber also es gibt keinen Hinweis darauf, dass es das tut, aber einige Bilder erkennt man halt direkt wirklich eins zu eins wieder. Schön gezeichnet und vielleicht was für eure Kinder, die ihr traumatisiert wollt, wie damals in manchen Filmen. Aber heute gucken die Kinder ja nicht mehr Watership Down, die gucken heute Dune. Ja, weiß ich gar nicht, weil letzte Tage im Fernsehen wurde immer behauptet, dass die Filme von Dune alle nicht erfolgreich gewesen wären. Aber ich weiß nicht, ich hatte Kollegen, die waren richtig Fan von und so. Und dann gab es ja auch verschiedene Spiele, die darauf basierten und so weiter. Also ich habe mich irgendwie nicht so richtig, fand ich das nicht so richtig korrekt, was die Aussage. Also der Verhoeven, ach Verhoeven, Blödsinn, Lynch-Film war ein Flop. Und der von Chodorowski ist halt nie vom Boden hochgekommen. Ich weiß nicht, wie die Fernsehserie gelaufen ist, vom Geld her. Aber soweit ich weiß, hat jetzt der neue hier von Villeneuve, der erste Teil hat doch genug Geld verdient, sonst hätten sie ja wohl keinen zweiten gemacht, Ja, würde ich der mal erste Teil hat annehmen. gerade so eben wohl sein Budget wieder eingespielt, aber das ist ja auch noch zur Corona-Zeit erschienen. Also Ja ich dachte, gut, der erste wäre doch Herz ein einfach. 80er oder nicht, oder 90er. Der Der erste Dune-Film. von Von Lynch ist Lynch von ist 80ern. von 83 oder 84, 83, glaube ich. War der nicht erfolgreich? Nein. Okay. Ja, vielleicht an der Kinokasse nicht, aber als Vorlage Der für war andere das Dinge schon, Gegenteil ne? von erfolgreich, weil das Problem war, dass der Dino De Laurentiis, der Produzent, der sich halt die Rechte gesichert hat und dann gesagt hat, oh, ich hole mir diesen heißen neuen Regisseur aus Hollywood, nämlich David Lynch, dass eigentlich De Laurentiis was wollte, was wie Star Wars ist, aber offenbar geistig nicht in der Lage war zu erkennen, dass wenn du Lynch holst, ganz sicher kein Star Wars draus wird. Ja? Da hättest du, keine Ahnung, dir irgendeinen Kumpel von Spielberg oder Lucas holen sollen, wie Joe Dante oder so. Jo. Keine Ahnung, aber halt eben nicht Lynch. Und er wollte halt unbedingt diese Kombination und ja, also der hat überhaupt nichts eingespielt im Gegensatz zu seinen Produktionskosten. Ja, wie gesagt, da also seiner Kinokasse dann nicht erfolgreich, okay, aber als Vorlage eigentlich schon, ne? Also als Vorlage für verschiedene Spiele und so weiter und ja auch für neue Filme, offensichtlich versucht man es zu Ja, machen. gut, naja, es es ist geht die halt hauptsächlich Vorlage um halt, das ne? Buch. Die Ja. Vorlage ist das Buch Achso. von Frank, oder die Buchserie von Frank Herbert. Okay. Es wird ja rumort, dass jetzt auch wirklich auch hier Children of Dune, also der dritte Band, verfilmt werden soll. Ab dem vierten wird es ein bisschen schwierig, die zu verfilmen, würde ich sagen. Aber das dritte sehe ich gerade noch. Aber ich sehe halt nicht, wen das interessieren soll, wirklich. Weil das ist dann nicht mehr so hier mit Peng Bum und klaren Fronten und so, sondern es ist eigentlich nur Intrige. Ach du Es geht Scheiße. um Wer weiß, vielleicht wird es diesen. ja ausreichend abgeändert. Ja, aber dann haben sie aber die Aber die Puristen Miniserie hat verloren. das Ich doch auch weiß es schon nicht. gemacht. Die Miniserie ist doch auch schon weitergegangen. Ja, aber das möchte ich auch gar nicht drüber reden eigentlich. Juni ist War die mir auch zu so schlimm? Ich kann spicy, mich schon nicht mehr erinnern. Das war Anfang der Mann. Mir Nuller hat es nicht Jahre. gefallen, aber wie gesagt, ich bin Die Hard. Der Cast von Lynch ist unglaublich. Die Bauten und das Design sind unglaublich. Die Ideen, die er hatte, die er da reingebaut hat, sind teilweise ein bisschen deplatziert, aber auch nicht schlecht. Also, ich meine, was willst du sagen gegen Max von Sydow, gegen hier Patrick Stewart und all solche Leute? Ja? Prochnow, Kyle MacLachlan, Okay, so bis jetzt so. Sean Young. Es ist so ein unsterblicher Cast, und dann kommt halt dieses Männchen da. Dieses Männchen Chalamet und diese aufgestummte Zendaya irgendwie. Und Ja, Chalamet hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. Die Transition. Kyle Ja, sorry, aber erzähl MacLachlan mal so, dass ist das auch einer Kyle versteht, der es nicht kennt. MacLachlan. Bitte. Ich kenne das nämlich nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, was es bedeuten soll, was du da redest. Ja, Schalamann, wie das heißt ist der das? Hauptdarsteller halt von, also Von dem der Neuen. Paul, ja, genau. Und also, ich meine, Kyle MacLachlan ist ja jetzt auch kein Actionheld oder so. Also, so weit finde ich die gar nicht auseinander. Und ja, also mit ihm war ich eigentlich zufrieden, aber Zendaya ist wohl wahr, ist echt der Schlechteste an dem Film. Muss man ganz ehrlich sagen. Ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, spielt sie auch eine gewisse Rolle und es weicht auch so ein bisschen ab und ist so ein bisschen, ja, soll wahrscheinlich ein bisschen feministisch sein und nervt auf jeden Fall. Ist zwar nicht super Vogue, aber es reicht, um einen faden Beigeschmack zu hinterlassen. Kann ich schon mal sagen, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich habe ihn Du hast schon ihn gesehen. angeguckt, oder Ja, was? genau, ich war gleich am Mittwoch im Kino. Und also so vom Spektakel ist es auf jeden Fall ein gelungener Film. Also hat man schon was zum Anschauen und Anhören, so diese ganze Kommt denn auch Atmosphäre. echte Physik drin vor oder ist da auch alles wieder so übertrieben? Also von der Physik her, Ja, dass es man ist halt alles fliegen Science könnte auf Fiction, Film. ne? Und Ach so, ja, okay, dann geht das natürlich. ja, gut, aber ich Aber meine, ist ja trotzdem. durchaus jetzt, was die Konflikte und so angeht, die sind ja durchaus nah an unserer Zeit eigentlich. Jetzt, wenn man die Raumschiffe mal abzieht und so, das Kämpfen, die Waffen und Atomwaffen, die eingesetzt werden und sowas, das ist halt hart Sci-Fi mit fantastischen Einschlägen. Hatten die nicht irgendwie so eine Besonderheit, dass alle persönliche Schilde haben und deswegen müssen die mit Schwertern kämpfen oder verwechsel ich da was? Nee, Ja, es haben gibt diese sie. persönlichen Schilde, aber nicht für alle im Endeffekt. Oder ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja, also ich muss leider sagen, Dune war nie so ganz mein Fall. Und der erste Film war irgendwie, ja, schöne Bilder, aber irgendwie langgezogen. Und dann habe ich das Interesse verloren. Mea culpa. Okay, also diesmal gibt es noch schon. Also es ist Ja, teilweise aber. wirklich schon sehr, sehr gelungen, auf jeden Fall. So zum Aber Gucken. ich kann mir vorstellen, dass es ein Film ist, wo es sich vielleicht lohnt, ins Kino zu gehen, einfach für die Das visuellen ist wohl Effekte. wahr, ja. Das auf jeden Fall. Und dann haben Nee, viele das haben Leute. aber auch viele Reviewer, die ich mir angeguckt habe, gesagt. Also irgendwie einer hat, ich weiß nicht was, der Hind, der gesagt hat, man kann eigentlich auch den Ton ausmachen und den Film einfach nur optisch genießen und es ist immer noch eine gute Zeit, die man hat, so Ja, der ungefähr. Regisseur soll auch gesagt haben, dass er Dialoge hasst. Und das Oh, merkt man auch gut. so ein bisschen. Oh, Das das ist, ist halt. beste Voraussetzung für so einen Regisseur. Vielleicht liegt das auch Ich habe ja mit daran. ihm das Pech, dass er lauter Sachen macht, die mir am Herzen liegen und dass ich mich ja auch nicht getraut habe, mir den Sakrileg anzugucken, der sich nennt Blade Runner 2049, Ja, der war auch nicht gut. Der war auch weil schön ich einfach nicht anzuschauen, kann. aber da Ich bin ich kann. irgendwann auch ausgestiegen. So, also ich habe den zwar zu Ende geguckt, aber ich konnte irgendwann gar nicht mehr folgen. Es war alles irgendwie nur noch. Ja, also ich habe gar nicht so richtig verstanden, was es mir überhaupt sagen sollte. Aber ja, das ist hier weniger das Problem. Und ja, außerdem dieser Film, der verbreitet natürlich auch gefährliche Stereotype über glatzköpfige Menschen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das prangere ich auch an. Also ganz schlimme Stereotype. Sogenannten Daumenmenschen, ne? Na, hier so. Alles die Oh ja. Bösen haben eine Glatze hier. Und er ist auch ziemlich gut hier, Austin Butler, der Schauspieler, den wir hier gerade sehen. Der hat das auch gut gemacht, auf jeden Fall. Sein Charakter. Und Feminismus wird in der Serie sehr, sehr realistisch dargestellt in Form von den Bene Gesserit. Sind ja diese reinen Frauen in dem Dune-Universum, die da so im Hintergrund die Fäden ziehen und ihre Macht auch dadurch ausüben, dass sie in aller Welt irgendwelche Mythen verbreiten, irgendwelche Prophezeiungen und so. Und im Hintergrund ein riesiges, galaxisumspannendes Brutprogramm für den Übermenschen veranstalten. Boah. Ja. Und intrigant sind die auch, oder was? Ja, aber hallo. Okay. Ja, also ich will auch niemanden mit meiner Ablehnung dieser Ästhetik niemandem irgendwie da den Film verderben oder so. Das ist rein mein Problem. So. Mir gefällt es einfach nicht. Ich kann da jetzt auch nichts fachlich drüber sagen, weil ich die Filme ja gar nicht gesehen habe. Ich kenne nur die Trailer. Ja, weiß ich nicht, ob das noch erlaubt ist, Maß so eine eigene Meinung über Kunst. Ne? Entweder sie gut oder schlecht, das kannst du ruhig dann akzeptieren, ne? Finde ich. Ja, irgendwer hat heute irgendwie geschrieben auf Twitter, moderne Kunst oder abstrakte Kunst war eine Psy-Op. Da frage ich mich manchmal auch, ob die Leute mit Naja. ihrem Kranich ein bisschen übers Ziel hinausschießen, weil ich Nur ein mir einfach bisschen. nicht vorstellen kann, dass Picasso mit dem halben Wangen irgendwie oder der Faeser da irgendwie. Ja, man kann es natürlich bei manchen Dingen auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand schön fand oder so. Aber ja, wenn die Gefühle raus müssen auf die Leinwand, Naja, dann aber das weiß ist ja auch dieses Ding, Kunst muss schön sein, das hatten wir ja letztens schon mal in irgendeinem Zusammenhang. Das ist halt einfach Quatsch. man. Kunst muss nicht schön sein. Kafka ist nicht schön. Es ist sprachlich vielleicht schön, aber das, was er beschreibt, ist meistens ziemlich erschreckend. Ja, und er hier ist so ein Er bisschen ist Comic Stilgar, Relief. oder? Genau, er ist Stilgar, ja. Und das wurde auch so ein bisschen kritisiert, dass er so ein bisschen die Witzfigur in dem Film ist. Weil, ja, das ganze Szenario ist ja alles so hochtrabend und ernst und er sorgt so ein bisschen für die komischen Momente, die dann irgendwie daraus bestehen, dass er halt irgendwelche Prophezeiungen da irgendwie sieht in den Sachen, die der Paul Atreides da so macht. Und ja, es wird so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen witzig, so ein bisschen, ja, wirkt so ein bisschen seltsam auf jeden Fall und hat auch manchen Leuten nicht gefallen, die die Also, wenn Bücher ich mich kennen und irre, so. gibt es in dem Lynch-Film eigentlich keinen Humor. Es gibt diesen einen Spruch, irgendwie Lust ist für die Liebe und die Jagd. Aber sonst wüsste ich nicht, wo in dem Film auch nur einen Moment. Also das hätte ja überhaupt nicht, das verstehe ich auch wieder nicht. Das passt überhaupt nicht. Überall muss jetzt Marvel sein, oder was? Naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, aber entweder ich mache einen Hard-Sci-Fi-Film oder. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es da deplatziert. Also Ja, auch ist aber nicht in Marvel an Herberts sich. Büchern kann ich mich an nicht eine humorige Stelle erinnern. Was möchte uns denn der Film vermitteln? Mal so gefragt. Die Moral von der Geschichte. Gibt es da sowas? Folge nicht irgendeinem Typen, der behauptet, irgendwie oder von dem andere behaupten, dass er der Messias ist, weil das führt am Ende nur zu Unglück und galaxisweitem Dschihad gegen alles, was. Galaxisweit ist so gut. Ja, Ja, so ist das in dem okay, Film, stimmt. ja. Ist aber so. Also Super. zwischen Dune, also zwischen diesem Ende dieses Films und dem Anfang des nächsten Buches gibt es einen galaxisweiten Dschihad der Anhänger von Paul Atreides, der Billionen von Menschenleben kostet. Und er resigniert dann darüber im Endeffekt, weil er halt diese Rolle eigentlich gar nicht spielen wollte. Ich bin gespannt, wer sich halt diesen Teil der Geschichte ansieht und danach sagt, das war, also mir ist noch nicht klar, wie man da draußen einen stimmigen Ja, Film. also das mit dem Dschihad wird schon genannt vom Ende des Films. Okay. Und das ist halt so ein bisschen auch zum. Ja, es ergibt nicht so richtig viel Sinn, weil ja Paul dann diese politische Hochzeit da quasi eingeht. Und in dem Film wird es so dargestellt, dass also die anderen Häuser ihn halt ablehnen. Und das macht es halt nicht wieder so richtig sinnig, dass er überhaupt dann die da heiratet, um diesen Machtanspruch zu haben. Der Weil die. Hinkelstein hat ein gutes Thema. Wie ist denn die Musik? Weil die Musik im Lindfilm von Toto, da habe ich auch die CD hier stehen Ja, irgendwo. die Musik ist halt natürlich Hans Zimmer. Oh, Also vielen okay. gefällt's, aber es ist halt Oh. viel Oh. Geräusche, Atmosphärik, ja. Okay, schade, weil halt dieser Toto-Soundtrack war halt. Ich meine, die haben halt offensichtlich wahrscheinlich irgendwie Flash kopiert und haben geguckt, welche Band will uns einen Soundtrack machen. Und mit Toto haben sie halt die richtigen getroffen. Das ist ein richtig guter Soundtrack. Ja, was ich auch nicht so gut fand, hier der Josh Brolin heißt er, glaube ich. Der spielt ja da auch mit. Ich weiß nicht mehr. Er war der, der ihn Kratos. ausgebildet hat, den Paul. Und da gibt es halt so eine Szene, wo er jetzt in dem Film überhaupt wieder auftaucht, dass er überhaupt noch am Leben ist. Das wusste man ja nach dem ersten Film nicht so richtig, wer da noch überlebt hat. Und dann spielt er dieses Musikinstrument. Das Und Balisett. genau, das ist auch so ein bisschen auf Witz irgendwie gemacht. Im Passt da alten auch nicht Film so war es so, richtig. dass Patrick Stewart bei Sting Unterricht genommen hat, um in der Szene halbwegs realistisch rüberzukommen. Und da gibt es diese großartige Anekdote, dass sie zusammen irgendwie rumsaßen bei irgendeiner Probe oder was und er ihn gefragt hat: Okay, was ist so dein Hintergrund? Und er so: Ja, ich bin eine Band. Und er hat gesagt: Oh, interessant, was für eine Band denn? Und er hat gesagt: Ja, the police. Er so, ach so, in so einer Das ist gut, Polizeikapelle. ja. Und Herr Stewart war nicht so ganz im Pop-Bereich. Und diese Würmer, was spielen die da für eine Rolle? Die Würmer sind die Quelle einer Substanz, nämlich das Ach so, ja. Spice, was aus in Spice, den ja. Filmen, aus den Spielen dir dann bekannt sein dürfte. Und Auf dieses Gott. Spice erweitert das Bewusstsein des Menschen so weit, dass er den Raum falten kann, wenn er ein dementsprechend vom Spice mutierter Navigator ist. Und so wird hier die interstellare Raumfahrt erklärt. Also du Achso. hast von Spice berauschte Navigatoren, die den Raum falten, und so kann dein Schiff praktisch gleichzeitig an zwei Orten sein. Und so reist du durch dich, ohne Ja, so. Hyperraum und sowas. Also ich meinte schon mit der Physik und so. Ja, okay. Das wird dann ja mit zum Schluss Ja, gefallen. aber Okay. der Rest, also das basiert ja auch im Endeffekt, es gab in der Timeline vor diesem Film, irgendwann Jahrtausende wahrscheinlich davor, gab es den sogenannten Butler's Dschihad. Da sind alle denkenden Maschinen zerstört worden. Also da wird schon dieses KI wird uns alle fressen Thema in einem Buch aus den 60er oder 70ern, nee, 60ern, wird das schon angeschnitten, ja, dass die Menschen irgendwann halt die gesamte denkende Technologie, Computer und sowas ausgerottet haben. Und deswegen müssen sie auch zum Beispiel, da gibt es die Figuren der Mentaten, das sind praktisch menschliche Computer, die mit Hilfe von Drogen und jahrzehntelangem Training halt super gut in kalkulatorischen Dingen sind. Also es ist ein unglaublich komplexes und wirklich auch sehr dichtes Universum, was Herbert da in den Büchern gebaut hat. Ich glaube, das reizt die Leute auch immer wieder, es zu verfilmen. Ja, ihr merkt, ne? Wir haben so ein bisschen auf euch gehört. Nicht mehr nur depressive Sachen. Ja, wir machen jetzt hier ein Oh, shit. Rachrentnerin. Ah ja, okay, willkommen zurück beim Same Old, Same Old. Ihr wisst, wir sind eine Frittenbude, bei der das Fett selten gewechselt wird. Hat mal jemand liebevoll über uns gesagt. Hoffentlich liebevoll, aber gut. Härte statt Vernunft. Der Staat tut so, als seien die drei ehemaligen AfDler heute noch die Staatsfeinde Nummer 1. Er hätte ihnen längst die Hand reichen können. Ja, wer will nicht Leuten die Hand reichen, die... Ehrlich. Die 250 Schuss mit automatischen Waffen auf eine amerikanische Botschaft abgegeben haben, Leuten, die mehrere Raubüberfälle auf Banken und Geldtransporter durchgeführt haben, bewaffnet, um sich ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Wer möchte denen nicht die Hand reichen? Ja? Ja, du bist aber jetzt sehr, sehr vorverurteilend. Ja, also wir brauchen hier mehr Vernunft und weniger Härte. Ja, das ist ein interessanter Artikel, weil der einfach vor Verharmlosung nur so strotzt und vor Verleumdung. Ja, die haben die Waffen nur gehortet, damit die nicht auf also den Markt kommen. Selbstverleumdung. Klar, ne? Haben wir dem beide eingereicht, nämlich dem, entnehme ich deiner Kritik. Ja, also ich meine, die Punchline kommt später. Ich meine, man hat ja Waffen und sowas bei der gefunden. Und, aber ja, es ist einfach lustig, wie man mal wieder sieht. Es wird hier... Ich meine, einer der wichtigsten Sätze ist hier, hat Deutschland im Jahr 2024 eigentlich keine anderen Probleme, als RAF-Rentnerinnen zu jagen? Hat die Polizei mit rund 400 aktiven Neonazis, die sich derzeit einer Festnahme entziehen, eigentlich nicht genug zu tun? Ja, aber ja, diese Reichsbürger warum werden hier die Falschen verfolgt? Ne? Und eigentlich aber sind die ja gar nicht böse. Onkel Jürgen Gottschlich, sag mir dann doch mal, haben die denn auch 250 Schuss auf automatischen Waffen auf die Botschaft eines souveränen Staates auf unserem Gebiet abgegeben? Ja, im übertragenen Sinne. Haben die 80 Millionen Schaden verursacht, indem sie die gerade fertig gebaute JVA Weiterstadt nicht mehr benutzungsfähig gemacht haben mit 200 Kilogramm Sprengstoff? Jürgen, haben das die 400 Nazis gemacht? Ja, doch, wir hatten doch gerade diese eine Gruppe, die den Staatsstreich machen wollten. Das waren zwar auch alles Rentner, aber ne, das war was ganz Schlimmes. Und hier ist es, Politikerinnen und Verfolgungsbehörden überschlagen sich in Lob und Selbstbeweihräucherung für die Festnahme einer Frau im Rentenalter. Ja, also ich find eigentlich den Satz im Anfang vom zweiten Absatz am besten. Trotzdem wurden nach Klette und zwei weiteren vermutlichen RAF-Rentnern über Jahrzehnte mit Hochdruck gefahndet. Ganz so, als ginge es immer noch um die Staatsfeinde Nummer 1. Und jetzt kommt mein Liebling. Dabei wollten die drei vermutlich nur ein ganz bürgerliches Leben führen. Straftaten, die sie dann noch verübt haben, dienten dem Lebensunterhalt im Untergrund, weil sie aus dem Untergrund nicht auftauchen konnten. Ist ja nur folgerichtig, ne? Was soll man denn machen? Da muss man Leute, die für kleines Geldtransporter fahren, die muss man mit vorgehaltener Waffe einschüchtern und fürs Leben traumatisieren. Was soll man denn anderes machen? Verstehe ich ja auch. Tja, also was man auf jeden Fall machen sollte, wäre einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen. Ne? Schon Mitte der 80er Jahre war initiiert von der grünen Politikerin, wer hätte es gedacht, Antje Vollmer, darüber diskutiert worden, unter die fatale RAF-Geschichte einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, die fatale RAF-Schichte. RAF-Geschichte. Ne? Das war so fatal. Nicht, was die gemacht haben, sondern alles andere. Ich meine, einfach nur so der Fakt, dass die halt sich so lange im Untergrund überhaupt aufhalten konnten. Ne? Da gibt es ja eigentlich ein ziemlich großes Netzwerk, was die haben müssen, was die ganze Zeit gedeckt hat. Wird eigentlich gegen diese Leute vorgegangen, nur so nebenbei? Oder ist das nicht strafbar, jemandem zu helfen, unterzutauchen? Wenn er von der Polizei gesucht wird. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber das würde mich ehrlich gesagt interessieren. Ja, da gibt es auch zwei andere Leute, die jetzt verfolgt werden. Okay, aber was ist mit den ganzen Leuten, die gedeckt haben? Man hätte ihnen schon vor 25 Jahren einen Rückweg in die Legalität anbieten können. Ja, aber was macht ihr denn? Warum habt ihr denen nicht gesagt, komm, ist okay. Ja, die paar Toten, ihr habt ja gar nicht so viele umgebracht wie die Generationen vor euch. Da wollen wir mal nicht so sein. Also, da wollen wir das nicht nochmal aufholen. Ne, 25 Jahre Leben im Untergrund, sage ich nur. Danach haben sie noch eine AK-47 und irgendwie Sprengstoff in ihrer Wohnung gefunden. Wunderbar. Ja, bei den Reichsbürgern haben sie Ravioli-Dosen und ein Luftgewehr gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber das war ja was ganz anderes. Und Waffen, für die Leute Waffenbesitzkarten hatten. Das waren böse Ravioli. Die Das waren sitzen, glaube ich, immer noch. Kriegsravioli. Die sitzen, glaube ich, immer noch Extra zu scharf. großen Teilen, ne? Muss man sich auch mal überlegen. Die Ja, in sitzen U-Haft aber immer nur, noch. ne? Ja, Ja, und ja. wir haben noch kein wirkliches Verfahren gesehen. Tja, und was wurde gefunden? Wie du schon gesagt hast, Kalaschnikow, Panzerfaust, verschiedene andere Sachen. Inwieweit das alles einsatzbereit war, sei mal dahingestellt. Aber einfach, Naja. ne, dieser Artikel genau im Gegensatz zu Härte statt Vernunft. Ach, was regt ihr euch denn so auf? Das sind doch Lappalien. Die wollen doch nur bürgerlich im Untergrund leben und machen deswegen Straftaten. Bürgerlich mit der Immer die Panzerfaust nicht. am Sofa, ganz Der Staat ist schuld. bürgerlich. Seit Aber 25 ehrlich. Jahren hätte man ihnen die Hand reichen müssen. Aber nee, Kalaschnikow und Panzerfaust, ist doch egal, sind doch die Das sind doch Guten. bloß ein paar Souvenirs an früher, ne? Sind Die doch die wollten ja im Guten. Die Endeffekt Grünen auch sind nichts einfach nicht früh anderes. genug gegründet worden, sonst wäre das RAF-Problem nie ein Problem gewesen. Muss man Eben. verstehen, ne? Ein Haufen Forderungen, die heute von jungen, hippen Influencerinnen rausgehauen werden, die halt auf der linken Seite stehen, sind nicht so weit von dem entfernt, was die RAF wollte. Also, ne? Also Kommunismus, ach ja, wollte die RAF auch. Man, es ist immer relativ einfach. Man kann sich von Extremisten abgrenzen und sagen, nee, keine Ahnung, militante Extremisten, nein, danke. Aber wenn die im linken Spektrum unterwegs sind, dann ist es halt wieder direkt so eine Frage. Dann, ich meine, die haben ja nur geschossen, die haben ja nicht irgendwie misgendert oder böse Worte missbraucht oder online Hass und Hetze verbreitet. Das wäre natürlich viel schlimmer. Ja, und die Und sind die haben die Jeans. Leute ja vorher gewarnt, die haben ja gesagt, es kann geschossen Und die haben ja werden. auch von Antifaschismus geredet. Eben. Weil das waren ja alles Faschisten, die sie umgebracht haben, ne? In ihren Augen. Egal, ob das irgendwie Familienväter oder sonst was waren. Ich meine, der Schleier war bei der SS, bei den anderen Opfern weiß ich es nicht, aber auch das ist halt kein Grund, jemanden zu ermorden, einfach so aus Selbstjustizgründen. Achso, sag ich mal Böse bitte was? Unternehmer, guter Genau. Staat. Die Schuhe Der sicher Zittel. Kinder, linke Ideen entrichtern. Ja. Ja, der Zittelmann berichtet darüber, dass er oder so eine Untersuchung, glaube ich, gelesen hat oder die Daten schon da hat, dazu, wie das so ist mit der linken Unterwanderung in Schulen sozusagen, beziehungsweise in Schulbüchern. Und da heißt es eben ganz häufig, ja, dass der Staat das Gute macht und regelt und wiederherstellt und so weiter, die Probleme wieder beseitigt. Und die bösen Unternehmer, und das kennt man ja auch aus Kinderbüchern von dem bösen Bürgermeister, der mit dem Unternehmer dann zusammenarbeitet und die Wiese wegmacht, damit da ein Parkplatz hin kann oder sowas, ne? Und genauso geht das dann eben hinterher auch weiter. Da werden dann irgendwie teilweise Meinungen abgefragt, nur statt irgendwelche Fakten wirklich basiert zugrunde zu legen oder sowas. Also ganz häufig wird den Schülern wohl eine Meinung abverlangt. Und einen Schüler habe ich gelesen in den Kommentaren, hat auch berichtet, dass er mit seiner Lehrerin sehr zufrieden wäre. Und dann die mal gefragt hat, ob er mal die Bücher kriegen könnte, weil die hatten sie nämlich noch gar nicht. Die Lehrerin ging eben ohne Bücher vor, weil sie selber wahrscheinlich der Meinung war, so hat er das jedenfalls dargestellt, dass das irgendwie alles ein bisschen unterwandernd ist. Ne? Tja, und an der Uni geht das dann so weiter. Ne? Das schreibt hier jetzt der Zittelmann. Ja, ich finde nicht irgendwie, dass das was Neues ist und auch nicht irgendwie, dass das überraschend ist, aber es ist eigentlich auch irgendwie trotzdem berichtenswert, finde ich. Ne? Ja, die Frage ist, wird es dargestellt oder wird es halt wirklich wertend nochmal dargestellt? Weiß ich jetzt die konkreten Ja, und die Beispiele Frage ist ja vor nicht. allen Dingen auch, wird das nochmal reflektiert im Unterricht, ne? Ja. Ja, mal Dann gucken, könnte man wenn sich die ja, Studie rauskommt, ist halt so eine Sache, ne? dann kann man sich das nochmal angucken anhand von ein paar Ja, genau. konkreten Beispielen. Das würde mich schon interessieren. So geht's nämlich nicht. Die guten Aha. Achter, die achten das gut. Ja. Und zwar unser wissenschaftlicher Dienst des Bundestages hat ein Gutachten erstellt und befunden, dass das Demokratiefördergesetz, was ja jetzt sowieso erstmal gestoppt ist, also es geht ja da nicht weiter, die haben ja eine Lesung gemacht und jetzt wohl, weil die FDP das nicht möchte, wird es halt nicht mehr weiter diskutiert. Und ja, es liegt jetzt also ein Gutachten vor, in dem der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, dass das Demokratiefördergesetz, wo es ja darum geht, dass die Regierung selber sich überlegen kann, also die Bundesregierung, sich überlegen kann, irgendwelche Projekte zu fördern, ohne dass das nochmal vom Bundestag extra verabschiedet wird, so wie das ja bei den Demokratie-Leben-Dingen der Fall ist. Und das sagt also jetzt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, wäre wohl verfassungswidrig, würde wohl keinen Bestand haben, selbst wenn die das machen würden. Und zwar aus dem Grund, dass es da so ein exekutive, legislative Ding irgendwie gibt und solche Sachen, die sich auch an alle irgendwie richten und nicht nur irgendwie an Kinder und Jugendliche, so wie halt irgendwelche Demokratie-Leben-Dinger dann das wohl tun, scheinbar, die müsste man wohl in den Ländern machen, haben die gesagt. Das würde nicht gehen, da gibt es irgendwie so einen Grundsatz und der sei dadurch jetzt halt nicht gegeben. Und deswegen könnte da der Bund also kein Gesetz machen, um diesen Zustand irgendwie herzustellen, weil das also nicht in deren Kompetenzbereich liegt. Und deswegen sei das wohl nicht möglich. Ein Demokratiefördergesetz, so wie sie sich das jetzt überlegt haben, also mit, dass die Bundesregierung sich selber irgendwie aussucht, dass irgendwelche konkreten Dinge irgendwie da passieren, irgendwelche Leute gefördert werden, irgendwelche Projekte wegen der Demokratie. Das würde wohl nicht gehen. Und ich meine mich, das auch schon gehört zu haben, dass dieses Demokratie-Leben-Ding, das liegt ja auch beim Jugendministerium halt von Frau Paus und auch dieses, was sie auch immer sich schon lange darüber aufregen, dass ja die politische Bildung bei den Leuten in irgendwelchen Betrieben überhaupt nicht mehr stattfindet. Also es gibt es ja nur in den Schulen und dabei sind doch die Leute alle blöd und die ganzen hier Extremisten und so. Und eigentlich müsste man doch politische Bildung in allen Altersstufen betreiben. Und Bin ich das bloß so betriebliche Brigaden, die irgendwas organisieren? Politische Bildung, Marxismus, Leninismus kommt mir in den Sinn. Ich weiß nicht warum. ja, da regen sie sich ja schon lange drüber auf und ich denke mal, dass das wahrscheinlich in einem Zusammenhang jetzt steht. Also den Zusammenhang, den stellt jetzt hier der Artikel nicht her. Ich weiß nicht, ob das in dem Gutachten anders ist. Das habe ich ja nicht gelesen. Ich habe ja nur diesen Artikel darüber gelesen. Aber da klingelt es halt irgendwie bei mir. Weil das war ja auch irgendwie so ein Knackpunkt, dass das immer so ein Jugendding irgendwie sein musste, damit das irgendwie funktioniert. Und das macht jetzt Sinn auf jeden Fall. Auch wenn ich dieses ganze, wir fallen da so Begriffe wie, dass die Rechtsfigur und all solche Sachen. Also, das ist mir eine Spur zu hoch. Ich glaube, da muss man ein bisschen Jura für studiert haben, um das zu verstehen, Aber was die sie da beiden haben sich genau das jetzt meinen. offensichtlich ein bisschen zu leicht vorgestellt, ja, ein bisschen zu einfach. Haben sie gedacht, könnten sie das durchdrücken und das läuft jetzt nicht so, Ja, ja. es sind ja nicht nur Verstehe ich die das richtig? beiden. Also das Demokratiefördergesetz wird ja schon seit mindestens zwei Legislaturperioden immer mal wieder aufgerufen, dass wir das ja dringend brauchen. Okay. Und der neueste Aufhänger war ja die Korrektivgeschichte. Da haben wir auch später noch ein paar Quellen Das ist dazu. auch. Was mir da eigentlich noch alles so stricken aus der Geschichte. Ja, und der Berlinale Twitter oder nee, Instagram-Account, was glaube ich, wurde angeblich gehackt. Und Ja, gehackt, ja, gehackt, bestimmt. Mausgerutscht. Mausgerutscht wahrscheinlich. Oh Ja, mein Gott. und sie haben ja wohl auch behauptet, dass sie da schon auch eine Anzeige erstattet hätten, aber die haben ja nachgeforscht hier vom Tagesspiegel und hat sich ergeben, dass also die Polizei zwar ermittelt, aber von Amts wegen. Also, Konnte nichts finden, ja. nee, von Amts wegen, also weil halt die Straftaten sowieso strafbar sind, nicht nur auf Antrag. Also ist egal, ob irgendjemand Anzeige erstattet, die ermitteln sowieso in diesem Fall. Ja, aber es ist auf jeden Fall scheinbar nichts eingegangen an Anzeige von der Berlinale selber. Und das waren wohl ziemlich krasse Sachen, wie hier in diesem Artikel drin steht, was wir da erzählt haben. Okay, jetzt wird doch Dem gehackt worden. Kanal. Ja. Naja, gehackt. Ich würde mal sagen, da war jemand mit einer starken politischen Überzeugung im Team und der hat das einfach benutzt. Könnte sein. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel. Ich mach das jetzt. Moralin wahrscheinlich. Oder Moralin. Das ist das Spice von den Woken. Können sie auch den Raum entfalten. Das gewinnen sie aus Babysandwürmern, die sie in Pizzerias. Leider können sie nur den eigenen Raum falten, Aus nicht toxischer unseren. Männlichkeit wird er hergestellt. Ja, stimmt. Destillierte toxische Männlichkeit. Ja, und apropos Instagram. Georg Restl hat mal wieder eine rausgehauen. Nämlich dieses Meisterstück hier. Kritik an der Besatzung palästinensischer Gebiete ist nicht per se antisemitisch. Und es gibt auch keine Pflicht, Hamas-Terror erwähnen zu müssen, wenn Israels Kriegsführung in Gaza kritisiert wird. Ob es einem passt oder nicht, nennt sich Meinungsfreiheit. Ja, Ja, Georg. ist mal wieder so ein Sagen toller Satz, wo man die wir Worte wegnehmen kann und einfach so eigene Worte das ist. einfügen kann, dann stimmt's wieder. Ne? Ja, und vor allen Dingen, hast du die Leute mal gefragt, Georg? Bist du mal hingegangen und hast gesagt, war das eigentlich ein Terror, den ihr noch nicht erwähnt habt? Hast du die mal gefragt, ob sie es gutheißen? Weil ich würde nämlich mal vermuten, die Antwort lautet in beiden Fällen ja. Also entweder sie leugnen es oder sie heißen es gut. Die haben Ich das meine, nämlich nur einfach grundsätzlich noch hat er nicht ja recht. erwähnt. Ja, hat er ja Grundsätzlich hat auch, er ja aber recht, die haben es ja aber nicht der nur Witz einfach ist nicht doch, erwähnt. ja, es geht, ich soll die Die nicht haben irgendwie von umfassend Genozid berichten, geredet und so vollständig ein sauber, Scheiß. finde ich, aber dann einfach selektiv was weglassen, das ist doch, dann ist das nicht mehr Meinung. Dann kann man sich Moment daran mal. keine Meinung bilden, an Wir haben sowas dann, doch wenn er so hier. einseitig dargestellt wird. Also, er Wir haben doch entschuldigt hier dir ein was, was er ja selber gar grundlegenderes nicht Problem. getestet hat. Er hat das ja selber auch gar nicht getestet. Er geht einfach nur davon aus, dass die Kritik daran sich von vornherein verbietet, weil Meinungsfreiheit, was man ja Moment. ansonsten immer nur sagt, oh, da rufen sich ja nur die bösen Leute da drauf. Du hast Aber es doch die gibt doch da ganze ein ganz Meinungsfreiheit. klares Argument. Immer, immer, wenn dem Herrn Restel nicht genehme Leute auf die Meinungsfreiheit hinweisen, sagt der Herr Restel nämlich, wie alle anderen, ja, Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man halt nicht kritisiert wird oder dass man Gegenwind für seine Meinung bekommt. Genau das sagen die wie eine Gebetsmühle. Immer wieder, Ja, wenn jemand demokratische sagt, ihr schränkt meine Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ein. Und dann muss man ihnen jetzt sagen, ja, das kann schon sein, lieber Georg, das ist alles richtig. Und trotzdem schützt dich oder jemanden, der halt behauptet, Israel wäre ein Apartheidstaat, das nicht vor Kritik. Punkt. Ende aus. Und wenn du ein Mann wärst, wüsstest du, wie einen Mann nehmen, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Aber nein, hier ist wieder, wenn wir es machen, ist es in Ordnung. Und außerdem hat er diese Woche auch noch so ein CDU-AfD-Gegenüberstellungsding, haben sie auch verbreitet. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Und danach hat er gesagt, nichts liege mir ferner, als die CDU mit der AfD gleichzusetzen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ist das nicht eine der dreistesten Lügen, die ihr je gehört habt? Also. Es gibt auch einen aktuellen Post vom ÖHR-Blog, wo jemand irgendwie auf diesen Artikel hin wohl geschrieben hat, damit wird die CDU nun auch wieder wählbar. Und darunter schreibt Monitor, warum sind Sie der Meinung, das Vorhaben stößt auf erhebliche Kritik und wird als unrealistisch und moralisch fragwürdig angesehen? Andere Länder wie Dänemark und Großbritannien haben ähnliche Pläne verfolgt, sind aber an praktischen Problemen und diplomatischen Schwierigkeiten gescheitert. Das ist das, was ich erwarte. Jemand sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, in einer freien und geheimen Wahl eine Partei zu wählen. Und dann kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk und sagt, sind Sie sicher? Haben Sie mal das Programm gelesen? Da stehen ganz schreckliche Dinge drin für meine Ohren. Aber die sind doch alle Das ist der Job, für gescheitert. den wir 1836 und bald 1895 zahlen dürfen. Danke. Ja, Danke, Georg. sind daran gescheitert, dass sie Teil von diesem europäischen hier Menschenrechtsding irgendwie sind und die sagen nein. Und die sagen dann, ja, okay, wir können ja nicht austreten, können wir es doch schon, aber wollen wir nicht oder so. War jetzt auch die, ja, es ist Suella Braverman, die ehemalige Innenministerin von Großbritannien, die war jetzt diese Woche über bei Konstantin Kissin und dem Francis Foster, so zwei Comedians. Und es war ein sehr interessantes Interview. Also für ein Politiker-Interview hat die also wirklich gut Klartext geredet da. Und war ich total baff, weil das sind so zwei Witzeleute eigentlich, die sie da interviewen. Und die Fragen, die sie stellen, sind besser als die von den meisten Journalisten. Und die Antworten, die die gibt, sind auch besser als die von den meisten Politikerinnen. Und das war schon ganz gut. Und die hat halt eben auch gesagt, ja, ich habe da halt immer gesagt, so, ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass das mit der Migration irgendwie in die andere Richtung geht. Und na, die wollten ja diese Lösung da auch haben mit diesem Staat, wo die dann alle erstmal hin sollen und dann da ihre Anträge stellen und so. Und Ja, der Unterschied ist aber, glaube ich, dass sie aus England auch wieder raus sollen. Also von England nach Ruanda und dann da irgendwie. ja, aber das ist ja Ja. gerade das, was ja nicht ging wegen diplomatischen Blabla, ne? Das, was sie ja Ja. meinten. Und das ist ja dieses, weil sie aus dem Europäischen Menschengerichtshof da nicht aussteigen wollen. Und die sagen, ja, das würde nicht gehen. Das wäre nicht menschenrechtskonform. Wirklich. Ja. Das ist ja gerade die Sache. Und die hat dann halt auch gesagt, ja, dann müssen wir da halt austreten. Und die haben dann gesagt, nö. Und dann gab es ja irgendwie diese, ja, irgend so eine Demonstration, wo dann irgendwelche Fußball-Hooligans irgendwie dabei waren, und das hat man denen dann irgendwie angelastet, als hätte sie die irgendwie motiviert oder so. Also auch so ein Israel-Palästina-Ding. Und War ein bisschen intrigant hier und da, klar. ja, und Spielen wir eine dann Rolle. hat er sie ja entlassen, da der Premierminister. Fällt mir gerade sein Name nicht ein. Sunak heißt er, ne? Ja. Der aktuelle, ja, ich glaube auch. Ja, es war echt ein ganz interessantes Interview. Und also, ja, das kann man natürlich immer so darstellen, so, ja, das ging ja nicht. Aber das ist alles eine Frage von Wollen. Das ist alles. Also, es geht schon. Man muss es nur wollen. Und wenn da die Hürden sind, dann muss man Das das muss wollen, so. diese Hürden dazu beseitigen, wenn man das für eine gute Idee hält. Aber es ist dann immer so ein, weil will man halt nicht mehr weitergehen, aus irgendwelchen Gründen, aber. Ja, wie Herr Stromberg gesagt, kann ich nicht, wohnt ja meistens in der Wilnigstraße, ne? Ach ja, und da ging es wohl noch um irgend so ein Ding, dass die Leute gesagt haben, so, ja, Immigration ist doch gut. Mehr Menschen bedeutet doch immer mehr Wachstum. Und das gleiche Ding haben sie heute auch im Presseclub erzählt, als es um Amerika ging. Da hat dieser eine Typ echt gemeint, so, ja, diese Migrationskrise, die da haben, ist der Grund dafür, warum es der amerikanischen Wirtschaft jetzt so gut geht. Ist klar. So viele neue Menschen im Land. Ist klar. Drückt gar nicht Das die Löhne oder sowas, nein. Glaubt selig, also. Ja. War eine Idee. Ja, das zweite Das Ding hätte ist der auch nochmal Georg. von Monitor. Mythos Clan-Kriminalität. Mythos, okay. Ja, klar, es ist ein reiner Mythos, sage ich euch. Nachdem Polizei. sich letzte Woche, wie wir als Breaking News noch hier drin hatten, sich zwei Großfamilien irgendwie Schusswechsel und Schwerverletzte in Ja, Berlin wir hören zugefügt gleich, haben. warum. Wir hören gleich, warum das so ist. Nämlich Castrop ist in einer ganz anderen Galaxie oder so. Polizei und Sicherheitsbehörden betonen gerne, wie hart sie gegen kriminelle Clans vorgehen. In Anführungsstrichen. Es geht es darum, Nadelstiche zu setzen, Unruhe zu stiften, den kriminellen Clans das Geschäftsmodell komplett kaputt zu machen, wird hier der Herbert Reul zitiert. Warum es Clankriminalität so pauschal nicht gibt. Na, ich glaube, warum gibt es sie nicht? Ja, weil Clan nicht definiert ist oder so. Weil Deutsche auch Verbrechen begehen. Das Konzept Das ist jetzt wieder diese Clankriminalität. Diskussion, wie wird das genannt? Ne, da, es wird ja polizeiintern so genannt, da werden Kommissionen gebildet, so wie früher bei den Nafris. Kennt ihr die noch? Das Wort ist irgendwie aus der Mode gekommen. Nafris. Für nordafrikanische Einwanderer, oder? Ja, es kann schon gut sein, dass Intensivtäter. das so polizeiinterne Bezeichnungen sind. Ne? Deutet denen Ja. durchaus zu, dass sie das dann Na, hier in der Öffentlichkeit Clankriminalität zerren. ist eigentlich keine interne Bezeichnung, aber gut. Das Konzept Okay. Clankriminalität macht oft ganze Großfamilien zu Verdächtigen. Forschende kritisieren das, die Forschenden. Diskriminierung, die pauschale Erfassung mit dem Begriff Clankriminalität führe bei vielen rechtstreuen Mitgliedern zu Diskriminierung und Vertrauensverlust. Oh, das Vertrauen. Und daran sind natürlich wir schuld. Da sind nicht ihre Verwandten dran schuld, die in Verruf bringen. Nee, nee, nee, es ist schon die Gesellschaft hier. Ich habe aber Dreckige ehrlich gesagt deutsche auch Schwierigkeiten Gesellschaft. damit, wenn vier von fünf Brüdern da schon straffällig geworden sind, zu glauben, dass ausgerechnet der fünfte jetzt die ganze sauber bleibt immer. Ja, Man selbst muss natürlich wenn, jedem dann ist Einzelnen das das doch nicht nachweisen, was er unsere gemacht hat, das ist doch Schuld. klar. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Dann soll der sich mit seinen Brüdern streiten, soll die auf den Pott setzen. Das wäre doch meine Idee. Gegenüber staatlichen Institutionen, ja. Die sind schuld, die staatlichen Institutionen, die diskriminieren so. Ethnische Herkunft spielt keine große Rolle, überhaupt nicht, Leute. Blut ist nicht dicker als Wasser im Clan, Quatsch. Ein Clan sei nicht homogen und integrationsunwillig. Ja, genau. Weil es ja auch so viel Anreiz für diese Leute gibt, sich hier zu integrieren und sich nicht das zur Beute zu machen, hier das Land. Was steht da? Milieuzugehörigkeit beruhe vielmehr auf gemeinsamen Werten und Lebensstilen. Ja, sowas aber auch. Ja, nach einem sozioökonomischen Panel aber oder so. Das ist ja, nicht integrationsunwillig, ne? Kein bisschen. Das sind ja nur Werte und Lebensstile, aber mit integrationsunwillig hat es überhaupt nichts zu tun. Kriminalität hat wenig mit Familienstrukturen zu tun. In den meisten Fällen handelt es sich um Einzeltäter oder Taten in anderen Gruppenzusammenhängen. Ja, wisst ihr Bescheid? Das haben die Forschenden so ermittelt. Repression und Prävention. Jetzt kommen die Lösungen hier. Das ist Lösung. Lösungen sind ganz wichtig. Neben polizeilichen Maßnahmen fordern Forschende unter anderem mehr Prävention. Durch Anerkennung. Oh, liebe Clan-Leute, wir haben euch so doll lieb. Ihr seid so eine Bereicherung. Institutionellen Ausschluss beenden. Alle rein in die Institutionen. Am besten in die Polizei und so. Personen ohne gültige Identitätsnachweise, besonders jene, die in Deutschland aufgewachsen sind, sollten eine sichere aufenthaltsrechtliche Perspektive erhalten. Warum? Gleich direkt mit uns, mit den Leuten, ja, wegen der Anerkennung. Damit Warum? Sie sagen, oh, der Staat hat mich ganz dolle lieb, jetzt bin ich kein Clan-Krimineller mehr. Ja, wegen der Sicherheit, die man dann hat, das braucht man nicht mehr stehlen, wenn man Sicherheit hat. Stigmatisierung reduzieren. Ich habe gerade ein Verständnisproblem. Personen ohne gültige Identitätsnachweise, besonders jene, die in Deutschland aufgewachsen sind. Heißt einfach jeder. Wer ist damit jetzt gemeint? Das ist, wenn du gar nicht weißt, was deine Pronomen sind. Da hast du keinen gültigen Identitätsnachweis. Wenn du gar nicht weißt, in welchem Land du dich aufhältst. Oder wie. Also Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, aber keinen Ausweis hier haben, keinen Identitätsnachweis. Okay, gut. Kleines Verständnisproblem. Endlich anerkennen, Leute. Stigmatisierung reduzieren. Maßnahmen Einfach gegen anerkennen. Die Stigmatisierung von Angehörigen arabischer Großfamilien in Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt ergreifen. Ja, Leute, die werden hier stigmatisiert. Und da sind auch wieder wir dran schuld, sind nicht die dran schuld. Dass sie sich daneben benehmen, nee, das ist schon unsere Schuld. Das muss man mal einsehen langsam. Und diese Stigmatisierung hier mal ein bisschen beenden. Dann geht das schon weiter. Und natürlich der letzte Punkt wurde, glaube ich, auch schon erraten. Ein neuer Begriff. Ja, wir drehen die Euphemismus-Tretmühle wieder ein bisschen weiter. Und dann wird das schon gehen. Ja. Einsetzung. Die Ersetzung des ethnischen Begriffs durch eine alternative Bezeichnung für den familiengebundenen Kriminalität mit höherer Trendschärfe. Nee, ihr wollt weniger Trendschärfe. Höhere Trendschärfe. Dass ich nicht lache, höhere Trendschärfe. Wir wollen einen neuen Begriff für höhere Trendschärfe. Ja, höhere Trendschärfe heißt auch, dass man in den einzelnen Bereichen weniger Fälle hat, ne? Und ohne stigmatisierende Zuordnungskriterien. Ja, für höhere Trendschärfe. Also wir nennen es nicht mehr Clan-Kriminalität, wir nennen es jetzt, ja, gucken wir dann mal, ist halt dumm gelaufen, jetzt umarmt euch mal, habt euch wieder lieb, Kriminalität, oder wie? Ja, ich denke mal eher, dass auch solche Sachen wie Religion nicht in der Akte stehen sollen oder sowas. Und das ist aber irgendwie Quatsch, ne? Sie wollen den Begriff Clan-Kriminalität nicht mehr haben. Das ist alles. Ja, ja. Für ja. mehr Trendschärfe, dass ich nicht lache. Ist ja nächstes Jahr das Unwort des Jahres oder so. Ja, die Dings haben ja da schon vor Jahren sich gegen ausgesprochen. Die neuen deutschen MedienmacherInnen. Das ist verständlich. Das sind auch Vorreiter des Geistes. Gut, das mit der Begrifflichkeit für die Einordnung, damit man eine bessere Trendschärfe hat, kann ich eigentlich nur begrüßen, weil was ist denn, wenn man da so eine Großfamilie hat und die haben eine organisierte kriminelle Vereinigung und dann macht da jemand mit, der gar kein Familienmitglied ist? Kann man doch nicht mehr von Clankriminalität sprechen. Also da brauchen wir eine ganz klare Trennschärfe. Ja, extrem anti-Trennschärfe. Nazi, nicht Nazi reicht völlig. Hier haben wir eine alte, also da brauchen wir nicht zu differenzieren. Also wirklich, da ist die Gefahr doch schon so groß, dass es nicht mehr gesellschaftlich zu verantworten wäre, da zu differenzieren. Nein. Hier haben wir einen alten Bekannten, Chris Ferguson, den kennen wir aus einer Zusammenarbeit mit hier, wie hieß er, Brad Glasgow. Die haben zusammen diese Studie aus dem Interview, das Brad Glasgow mit Gamergate-Anhängern geführt hat, damals gemacht. In dieser Studie konnte man klar sehen, dass halt diese ganzen Labels, die den Leuten aufgeklebt wurden, wie rechte Gedanken oder Tendenzen, völliger Humbug waren, dass im Gegenteil die Gamergate-Anhänger einen deutlich liberaleren, also und das auch wirklich im Sinne des Wortes, liberaleren Geist hatten, als es die meisten ihrer Gegner oder der Durchschnittsmensch haben. Also dieser Chris, ja. Ja, mir fällt das von da an zu ein, hier Failure of Empathy, finde ich eigentlich einen ganz guten Titel, aber fragt sich, ob das wirklich die Ursache ist, weil bei Mandat stand letzte Woche ein Artikel, wie MeToo als Geschäftsmodell benutzt wurde. Und da fragt sich eher, ob das die Failure der Empathy nicht vielleicht doch so eine Art Geschäftsmodell auch ist. Ne? Nee, aber ich glaube, auch Ferguson sieht Failure of Empathy, also Ausfall des Mitgefühls, sieht er eher auf Seiten der Menschen, die halt eben von solchen Geschäftemachern und Griftern, wie wir ja nachher noch, wir werden eine deutschsprachige Vertreterin ja auch nachher noch haben hier, dass diese Grifter halt den Leuten einreden, dass es halt diese Bewegung gibt, von der auch jemand ernst zu nehmen, dass wie Ferguson hier sagt, er weiß gar nicht, ob es in dem Sinne überhaupt eine Bewegung gibt. Die Menschen neigen dazu anzunehmen, wenn die Gesellschaft nur von ihrem persönlich liebsten Buhmann befreit würde, dass all die schlechten Dinge verschwinden würden, ob das jetzt Incels sind, gewalttätige Videospiele, Pornografie oder eine akademische Karriere. Also viele Leute benutzen hier so Amokläufe für ihre persönliche moralische Agenda. Natürlich wird an dem Artikel auch Elliot Rodger erwähnt und wie der sozusagen zu einem Posterchild dafür geworden ist. Forscher, die Sache ernst nehmen, kommen zu dem Schluss, dass die eigentlichen Vorkommnisse, die man dieser Inselkultur zuordnet, sehr wenige sind und dass sie oft anekdotisch nur weitergetragen werden. Ja, klingt nach so einer Beweisführung aller Kracher, ne? Es ist nützlich, sich damit zu beschäftigen, wer diese Angst vor Incels verbreitet. Die Beobachtung hier von Chris Ferguson ist, dass die Angst vor Incels am meisten zwischen Leuten mit Universitätsabschluss und Frauen vor allem und mit hohem Status am größten ist. Und dass lustigerweise halt Frauen mit Uni-Abschluss, die einen hohen materiellen Status haben, dass die sind, die von Gewalt am wenigsten betroffen sind in der Gesellschaft. Also hier wird sich, es sieht halt wieder böse nach Virtue Signaling aus. Also hier haben Leute was gefunden, wo sie eine Expertise vortäuschen können. Und es ist ihnen völlig egal, wie viele Männer, die sowieso schon genug Leid erfahren haben in ihrem Leben, weil sonst wären sie vielleicht irgendwie nicht auf der Plattform für Menschen, die unfreiwillig zölibatär sind, die halt auch noch für ihren persönlichen Gewinn als Boogeyman herzunehmen. Also deswegen heißt der Artikel auch The Boutique Boogeyman. Also hier kommen reiche weiße Frauen und suchen sich halt ein Feld aus, in dem sie praktisch halt akademisch irgendwie Furore machen können. Ja, Frau Kracher, ich gucke Sie an, genau. Naja, ja. Wo ist das erschienen, der Artikel? Oh, was ist das denn hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. QM heißt das, die Queer Majority, lustigerweise. Okay. Warte mal. Genau, und statt halt diese jungen Menschen sich anzuschauen und gucken und zu verstehen und zu schauen, wie man konstruktiv vorwärts geht, sieht es so aus, dass die Gesellschaft und darunter auch viele, viele halt effiziente und gut vernetzte Leute sie einfach halt so in die Ecke stellen und, so und ignorieren, weil sie sind ja eh böse. Man müsste halt eigentlich gucken, was man für die jungen Leute tun kann, damit sie irgendwie doch zu einem Erfolg in ihrem Leben kommen und irgendwie aus ihrer Frustration rauskommen. Ja. Tja, merkt ihr, warum ich das jetzt hier einsortiert habe nach dem Clan-Kriminalität-Ding, was wir eben gelesen haben? Es gibt gewisse Parallelen, nur dass es undenkbar wäre, dass man diese Schablone da einsetzen würde, die man da eben angesetzt hat, obwohl es hier wahrscheinlich wirklich mal passen würde, weil hier ist es wirklich nur hochgeschrieben irgendwie bis zum geht nicht mehr die Gefahr. Wenn man die lebhaften Anekdoten weglässt, ist das Incel-Narrativ großenteils ein typischer Vertreter der moralischen Panik. Es gibt einige junge Männer, die mit Ablehnung und Isolation zu kämpfen haben. Und ja, sie sagen oft üble frauenfeindliche Dinge online, aber es gibt nur sehr wenig Beweise dafür, dass davon Gewalt in der echten Welt ausgeht, ob man nun die USA oder eine andere Gesellschaft betrachtet. Davon besessen zu sein, wie ekelhaft und abstoßend Incels sind, das lenkt uns davon ab, wie wir rausfinden können, wie wir den jungen Männern helfen können und auch von den anderen sehr echten Gründen für Kriminalität in Nachbarschaften mit durchschnittlich niedrigem Einkommen. Außerdem hat es den Geruch von Mittelschulgrausamkeit und der ist für sich selber ekelhaft. Ja. Genau. Also es sind im Endeffekt die gleichen Zicken, die schon in der Schule auf irgendwie die Leute gezeigt haben, die irgendwie komisch aussahen und gelacht haben, die das jetzt wieder tun, nur dass sie dafür auch noch Geld nehmen und von völlig bekloppten Leuten Experten genannt werden. Ja, bei den Mädchen sind das manchmal die Coolen, glaube ich, ne? So, hier haben wir einen traurigen Fall. Diese junge Person, 16 Jahre alt, ist verstorben. Ich finde es halt schon ein bisschen bitter, dass sie hier ein Bild nehmen, das garantiert nicht von einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen ist, sondern halt hier ein möglichst kindliches Bild nehmen, um das noch zu verstärken. Klar, der Tod ist von jedem Menschen ist eine Tragödie. Ich habe hier den Fokus nur als Beispiel genommen, wie die deutsche Medien damit umgehen. Hier steht also schon in der Starkzeile drin, von Mitschülern totgeprügelt wegen Geschlechtsidentität. Angeblich wurde diese Person gemobbt von ihren Mitschülerinnen, bis es am 7. Februar 2024 zu dem fatalen Übergriff kam. Und der Grund ist, Nex fühlte sich weder als Mädchen noch als Junge, sondern definierte sich als non-binär. Viele Mitschüler und Mitschülerinnen hatten damit ein Problem. Drei Mädchen sollen Nex darum verprügelt und so heftig geschubst haben, dass Nex schwere Verletzungen, darunter blaue Flecken im Gesicht und Kratzer am Körper erlitt und schließlich mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Nach den Angriffen klagte Nex über Unwohlsein und brach am folgenden Tag im Wohnzimmer der Familie zusammen. Konnte nur der Tod festgestellt werden. Ist natürlich eine Tragödie, aber wenn man dann dahinter schaut und sich fragt, okay, was ist denn da genau passiert? Wie steht denn die Polizei vor Ort dazu? Was findet man denn raus? Wird man relativ schnell rausfinden, dass A, die Polizei davon ausgeht, dass diese Person den Streit in der Schultoilette angefangen hat. Die waren zu zweit, sie und eine Freundin. Und das waren drei andere Mädels, die haben wohl über sie gelacht. Und dann hat diese Person angefangen, irgendwie Wasser über die Mädels drüber zu kippen, worauf die halt nicht so richtig erfreut reagiert haben. Dann gab es eine Schlägerei, Rangelei. Und es gibt ein Video, wo diese Person selber noch am nächsten Tag im Krankenhaus sagt, ja, und dann habe ich ihren Kopf genommen und habe ihn in den Handtuchhalter geschmettert. Also da hat niemand irgendjemandem was gegeben. Auch in diesem Video aus dem Krankenhaus sieht man keine Gesichtsverletzungen. Keine blauen Flecken. Also die sind entweder an Stellen gewesen, wo man die bei einem normalen Gesicht nicht sieht, oder sie sind auf magische Weise geheilt worden. Alles Sachen, die der Fokus hier behauptet. Ja, und dann, Funktion oder so? was sagt die Polizei zur Todesursache? Die Polizei hat gesagt, hat, als diese Diskussion losging, gesagt, es ist noch überhaupt nicht geklärt. Und hat auch bis heute also der Bericht hat nicht gesagt, dass es diese Schlägerei war, die den Tod herbeigeführt hat. Die warten wohl auch noch auf toxikologische Ergebnisse. Ja, ist sehr merkwürdig alles. Traurig, dass eine Person sterben muss, weil Das steht sich doch Leute. fest für die Presse, ne? Das ist Bitte? klar. Das Urteil steht fest für die Presse, ne? Ne, Scheinbar. aber ich finde es halt super krass, dass der Fokus hier sowas erzählt. Von Mitschülern totgeprügelt wegen Geschlechtsidentität. Das hört sich an, als wäre eine völlig, völlig harmlose Person irgendwo hingekommen und wäre dann einfach totgeschlagen worden, weil sie gesagt hat, sie wäre non-binär. Also wir wissen noch nicht mal, wie gesagt, ob der Angriff schuld am Tod dieser Person ist. Das zeigt für mich vor allem Und wir besser. wissen aber aus dem Mund der Person, dass sie auch rücksichtslos und brutal gegen die anderen vorgegangen ist. Ja. Ja, sie Finde brauchen ich. dringend Fälle, habe ich den Eindruck. Sie brauchen dringend Fälle, die dann irgendwie was belegen, dass wegen Geschlechtsidentität auch wirklich übel Ja, diskriminiert wird, also. was aber gar nicht der Fall ist. Ne? Ich glaube, es gab irgendwie 6 Fälle europaweit oder sowas 2003, 2023 und 22. Und was nichts ist, ne? Gar nichts im Prinzip. Ich verstehe halt nicht, wie ein Medium so einen Artikel veröffentlichen kann, ganz ehrlich. Weder, also anscheinend wurde es ja in Kooperation mit dem Kölner Express Oh, okay. erstellt. Den würde ich jetzt nicht für einen Hort der journalistischen Integrität halten, aber. Der Fokus hat da ja eigentlich schon ein bisschen mehr Standard, dachte ich. Aber habe ich wohl falsch gedacht. Und wer gar keinen Standard hat, ist Nemi Monitor in der Taz, die natürlich das ganze Narrativ auch sofort aufgesaugt hat. Mitschülerinnen attackieren Max Benedikt auf der Schultoilette. Nein, sagt die Polizei, Nemi Monitor. Die Polizei sagt, sie hat den Streit angefangen in dem Moment. Dass die anderen über sie gelacht haben, ist vielleicht grausam oder Mobbing oder irgendwas, aber. Die physische Auseinandersetzung ist die Polizei ganz klar, wurde von dieser Person begonnen. Deswegen ist das schon Also, mal Scheißdreck. keinerlei Hintergründe von Noemi oder was? Weiß ich nichts von Einen diesem Tag später Versuch. ist sie gestorben. Ein Brief zum Abschied. Ja. Bla bla bla. Deine Freundin haben dich geehrt. Du rocktest gern zu Musik. Bla bla bla bla bla. La, la, la, la. Die Großmutter, die das Sorgerecht für dich übernommen hat, als du klein warst, hast du dich anvertraut, als du in der Schule Bullying erfahren hast. Sie hat nach dem Tod gesagt, wie viel sie mit dir über Gender gelernt hat und dass es seit mindestens einem Jahr in der Schule so ging. Sie hat dich ins Krankenhaus gebracht und am nächsten Tag den Notarzt gerufen, als sie merkte, dass noch immer etwas nicht stimmt. Ich denke auch an sie. Ich denke auch an sie. Ganz wichtig. Ich weiß es nicht. Ja. Als ich von deinem Tod las, hatte ich stundenlang kalte Hände. Auf dem Bild, das ich als erstes von dir gesehen habe, trägst du eine schwarze Weste über einem weißen Hemd. Du hast die Hände in die Hosentasche gesteckt und lächelst mit zurückhaltendem Swag. Es sieht aus, als hättest du womöglich Grübchen auf der linken Wange. Es lief mir kalt den Rücken runter, weil ich aus dem Augenwinkel kurz dachte, ein Foto von mir zu sehen. Die Haltung, die Kleidung stachen mir ins Herz. Auch ich verstand mich lange als Junge und genderqueer zugleich, eine ganz einfache Art des Seins, mit der JournalistInnen sich nun so schwer tun, wenn sie über dich schreiben. Und auch mich haben die Mädchen verfolgt. Ich war auch auf einem Kinderfest im Park. Dass es keine genderneutrale Toilette an eurer Schule gibt, ist gewollt. Trotzdem überrascht es mich nicht, dass ein Lehrerin sich erinnert, wie lebensfroh du warst. Und wie sehr du dich eingesetzt hast, wenn jemand diskriminiert wurde. Ich kann es mir vorstellen, warum die Person so beliebt war. Natürlich verdient niemand den Tod Und immer dafür. schön aggressiv wahrscheinlich. Aber wenn die jedem erzählt, halt irgendwie, dass sie transfeindlich sind. Ja. Und natürlich ist sie auch in, hat sie einen Indig deine Familie zählt sich zur Choctaw Nation. Und oh mein Gott. Dein Leben konnten wir nicht schützen, aber um deine Seele formen wir als Community einen Kreis. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn irgendwo random bei einer Schlägerei ein Heterosexueller getötet wird, wie wir dann alle Heterosexuellen auf der Welt einen Kreis darum bilden oder was? Nee, diese eine sein. Figur in der Serie hat dir so gut gefallen, weil sie auch so gender-expansive war, wie dein Umfeld dich beschreibt. Gender-expansive. Also expansive. Also gender-ausbreitend. So wie es auch die queeren Ahnen tun, die dich jetzt in Empfang genommen haben. Was? Gibt's jetzt, großer Gott. Gibt's da extra so am Himmelstor so Orte hier queer? Ja, das denke ich immer noch. Das ist beim König der Löwen oder wie, der scheinen dann so in den Wolken oder was? In der Jetztzeit werden wir weiter um jede Toilette, jedes queere Buch in den Schulbibliotheken und jedes Recht auf Selbstbestimmung kämpfen. Hier, das verspreche ich dir. Gut, rest in bitte. Power. Next. Rest in Pipi. Rest in Power. Da wird sie Ärger für kriegen, das habe ich schon gesehen. Das haben nämlich Leute auch zu diesem amerikanischen Soldaten geschrieben, der sich vor der israelischen Botschaft oder dem Konsulat angezündet hat. Und da war das den schwarzen Aktivisten überhaupt nicht recht, weil nur Schwarze dürfen in Power arresten. Ja, das gehört denen und das wirst du auch noch lernen, Noemi Molitor. Ich hoffe, Jasmina Kuhnke hat dich schon darauf hingewiesen. So, tatsintern diskutieren die das alles ganz intensiv aus, glaube ich. Habt ihr diesen großartigen Austausch zwischen Georgine Kellermann, Safsan Schäbli und Jasmina Kuhnke gesehen? Das sollte ich nicht, nee, kannst du uns gerne mal präsentieren. Nee, habe ich jetzt nicht. Ich kann nur paraphrasieren. Cem, der hat wieder Palästina irgendwie Thema gemacht. Georgina hat irgendwie das kritisiert. Und drunter hat Jasmina halt ihren, also Georgina, dein Privileg und so. Und du kannst jetzt hier nicht die Erfahrungen von Safsan irgendwie und überhaupt. Ach, geil. Ja, so gelacht. Oh, das Ding habe ich auch gelesen. Das ist bitter. Ach du Scheiße. Genau, also angeblich, weiß ja mal nicht, ob das wirklich so ist oder nur ein Marketing-Gag, keine Ahnung. Man will es fast hoffen. Angeblich hat der Sänger einer Hardcore-Band dem Bassisten heimlich Östrogene verabreicht in Form von, was er dachte, dass es irgendwie so Nahrungsergänzungsmittel für das Fitnessstudio ist. Aber es waren Östrogene und das war laut diesem Artikel hier, weil der Sänger wollte ihm die Freundin ausspannen und meinte, das würde dann angeblich so funktionieren, dass er den Bassisten damit weiblicher macht. Ja, aber was der Bassist selber gesagt hat, hat das ja funktioniert. Sein Sexdrive ist irgendwie eingebrochen. Und so, also. Ja, also wenn das dann wirklich stimmt, dass das passiert ist, dann die er so nicht gewesen, beschreiben möchte. Also, Ich hätte gedacht, dass er die Band attraktiver machen will fürs Publikum, aber gut. Ja, übel intrigant, ne? Scheinbar soll das auch nur dadurch rausgekommen sein, dass der Sänger das ja quasi erzählt hat. Also. Ganz komisch, er hat dann irgendwie behauptet, er wäre betrunken gewesen oder so. Ja, komische Meldung auf jeden Fall. Ja, die Band gibt's nicht mehr, oder? Nee, die Band gibt's nicht mehr. Da braucht man auch nicht wissen, wie sie heißt oder hieß. Da steht er irgendwo drin, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Der ist natürlich ein richtiger Dick-Move, aber witziger wäre es gewesen, wenn der Bassist es dem Sänger gegeben hätte und dann wären denen die Fans irgendwann weggelaufen, weil er einfach nicht mehr die schönen gutturalen Töne raushauen können. Schon wieder ein Stimmbruch. Genau. Naja, vielleicht ist es ja besser als vorher, wer weiß. Es ist eine Hardcore-Band. Bei Hardcore-Band ist doch sowieso immer so, dass die zwei haben, so einen Schreihals und einen, der irgendwie für die Sachen verantwortlich ist. Einer, der rappt und einen Schreihals, oder wie? Ah nee, das war... Das war New Metal. Das war Eurodance. Ja, die Bassisten sind doch eigentlich sowieso mal die attraktivsten in so einer Band, oder? Ist das nicht so eine Faustregel? Paul McCartney. Sind das die, die immer in diesen Kisten da stehen? Mhm. Oh, nicht von sich. Roger Waters. John Deacon. für mich keine Östrogene, bitte. Zerbricht die Gewupp. Genau, das die Gewupp. Das ist das Geräusch, ja, das es macht, wenn die Gewupp zerbricht. Wupp. Ja, genau. Wupp. Weg war sie. Ja, genau. Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die GWUP, hatten wir ja schon ein paar Mal begleitet. Ich habe ja gedacht, dass die vor Jahren schon kaputt gegangen wäre an den Woken, weil ich kannte das ja irgendwie schon 2014, 2015 oder so, dass das da alle damals sind sie nur innerlich zerbrochen, alle weißt du? Möglichen Bunthaarigen da gab, die irgendwie Diskriminierung und so das ursprüngliche das übliche SJW-Zeug halt so von sich gegeben haben, aber die waren wahrscheinlich eher so auf der Hinterbank. Und ja, das Ganze ist ja irgendwie nach dieser Vorstandswahl, nachdem der Gründer und langjährige Vorsitzende da mal zurückgetreten ist und ein Nachfolger sich überlegt hat, der dann aber nicht gewählt wurde, sondern ein Herr Hümmler wurde ja dann gewählt mit so einer Truppe von ja, Geisteswissenschaftlern, die und auch ein paar Biologen und so, die aber komische Ideen haben und die ja dann irgendwie meinten, dass das alles Rechtspopulismus und so, hatten wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Und die neueste Entwicklung ist jetzt wohl, darum geht es auch hier in diesem Video, dass jetzt auch dieser langjährige Vorsitzende und Gründer jetzt auch gesagt hat, er will austreten aus dem Verein wegen einem toxischen Klima, was da jetzt herrscht in diesem Vorstand, also mit diesen neuen Leuten. Wer hätte es gedacht, SJWs, die ein toxisches Klima verbreiten, wo dann keiner mehr Bock hat von den Leuten, die das eigentlich mal ins Leben gerufen haben, diese Zweckentfremdung da irgendwie mitzumachen. Es ist ein Wunder, man denkt es gar nicht, aber es ist doch tatsächlich so, dass mit diesen Leuten kein Auskommen ist und sie alles besser wissen und nichts diskutieren wollen, nur ihre Meinung auf 100% da durchpeitschen wollen, weil sie ja eh schon genau wissen, wie alles andere einzuschätzen ist und so. Und dann mit seiner letztendlichen Begründung, dass man möchte, dass die Menschen netter sind zueinander oder so. Und die, das dann bei Sinan, ne? Naja, die richtige Wissenschaft ist doch die Woke-Wissenschaft, wissen wir doch, die uns in die Befreiung führt. Und endlich zur diese Definition ganzen... Definition von Geschlechtern können wir aber bei der EU nachgucken, da erinnere ich mich an so ein endlich Ding. Endlich diese ganzen Strukturen und das ganze Zeug, was uns bisher immer unsere Augen da halb verwaschen hat, dass wir da jetzt endlich klar sehen können, mit einem marxistischen Klassenstandpunkt wahrscheinlich. Und ja, und die allerneueste Entwicklung ist, dass jetzt dieser Vorsitzende doch zurückgetreten ist, nachdem der langjährige Vorsitzende erklärt hat, dass er austreten will und die dann da jetzt wohl doch einen neuen Vorstand sich wählen bei dem nächsten ordentlichen Treffen oder so. Also ja, fürs Erste gibt es die Gewupp noch. Mal gucken. Mal gucken, was danach passiert. Wenn das so läuft wie bei der Piratenpartei, dann kriegen sie wahrscheinlich einen Vorstand, wo keiner mehr von den Woken dabei ist und dann werden die auf jeden Fall alle austreten und sich öffentlich drüber aufregen und sagen, das ist ein ganz böser Pui-Pui-Verein. Weil das ist auch die übliche SJW-Taktik. Wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann mach's kaputt. Ja, wenn es kaputt geht, ne? Vielleicht könnte man das mal irgendwie retten. Mit einem Statement vorher oder sowas könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, so, jetzt ist mal Schluss mit dem Quatsch, hier ist alles erlaubt zu sagen. Ja. Ja, aber genau das wollen die ja nicht. Ja, das wollen die nicht. Erlaubt ja. Zu sagen. Haben die denn was zu sagen, die das nicht wollen? Das ist ja so. Hat die progressive Plattform die Piraten ruiniert? Tja, ja. Also ich mag die Gewupp. Ohne die hätten wir nicht solche Sachen wie keine Änderung der Erdumlaufbahn. Wahrsager und Hellsäger lagen wieder einmal voll daneben. Ja? Ja, schon, aber irgendwie kommen die sich auch ein bisschen wichtig vor mit ihrer komischen Vereinigung da. Es gibt ja andere Leute, die versuchen, Sachen zu debunken. Da muss ich keinen elitären Club für gründen, ne? Finde ich jedenfalls. Ja, aber ich meine, es gibt ja so ein bisschen, die bei den Amis gab es doch diesen James Randi. Genau. Genau, es war quasi, das war sehr ähnlich, genau. Es war auch so. Der hat doch damals diesen Preis ausgesetzt, irgendwie erst $1,000 für jemanden, der ihm was Paranormales vorführen kann. Ja, aber der hat sich ein bisschen mehr Sachen gehalten, die man dann irgendwie belegen konnte und so weiter. Oder die mit diesen SJW, das ist alles ein bisschen hergeholt. Ja, weil dieses Ding wurde ja auch von den SJWs komplett zerschossen. Das war die. Das war auch so Games, eine Dingsbums-Vereinigung. Educational Foundation irgendwie so, ja. Ja, ja, der hat doch den Uri Geller auch so hübsch die Banken, ne? Oh, auffliegen lassen. Das war doch eigentlich echt geil. Ja, so ist es in Ordnung, halt, ne? Aber sobald du halt solche Leute reingeholst, heißt es dann, nee, aber den schwarzen Uri Geller da, den darfst du nicht die Banken. Weil der hat ja kein Privileg, du darfst nur den weißen Uri Geller das die Banken, den weiblichen Uri Geller darfst du auch nicht die Banken. Da braucht man nicht den anderen Parawissenschaften vorhalten, wenn man solche mitschwingt. Ne? Ja. Ja, wenn man selber irgendwie esoterisch unterwegs ist. Dann kommt das ganz schnell anmaßend drüber. Ja, oder halt das ganze Zeug aus dem unbeschriebenen Blatt und edlen Wilden. Ne? Das ist ja auch alles überhaupt nicht stichhaltig, was die. Also kannst du auch nicht reproduzieren und nicht messen und nichts. Da ist nur irgendwelche Behauptungen. Und ja, indigenes Wissen wäre auf jeden Fall ein Betätigungsfeld, wo solche Gruppen sagen müssten, nee, du darfst auch in der Nähe von Gletschern Hühnersuppe kochen, weil das sind Hirngespinste. Und das wäre ja dann, das wäre der Sündenfall. Also das muss verhindert werden, wenn das in irgendeiner Form gesellschaftlich akzeptiert bleiben will. Ne? Dann muss klar sein, wem man die Banken darf. Also aber Kellner auch der dürfte bekannt sein, dass es Wissenschaftsübertümer schon immer mal gegeben hat und dass man eben eine Weile braucht, bis sie aufgeklärt. Und dann braucht man aber auch Leute, die bereit sind, das irgendwie aufzuklären und mal umzudenken oder so. Ach, die laden einfach die MIT ein auf ihren nächsten Jahreskongress und die macht dann Science is Mainz und dann ist, die gibt dann, die schreibt dann an die Scheune, was gerade Science ist. Rassentrennung im Theater, ja, endlich, juhu. Sind auch wissenschaftlich belegt oder so. Ja, eine Londoner Bühne plant Blackout Nights, bei denen Weiße nicht willkommen sind. Premierminister Rishi Sunak kritisiert das als besorgniserregend, hier mal wieder vom Westfernsehen der NZZ. Also, es geht in dem Stück um Menschen, die Sklaverei-Vergangenheit ihrer Familie sexuell ausleben. Das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen sacken. Okay, dass ich mir so ein Schauspiel schon nicht angucken wollte. Also einen weißen Mann weniger haben sie schon mal im Noel Coward Theater in London. Eines dieser alten plüschigen Häuser im Londoner Westend, wo sich ein Theater ans andere reiht und so weiter und so fort. Bei der Zwei-Vorstellung von Jeremy O'Hara's Slave Play sollen weiße Besucher draußen bleiben. Zuschauer, die sich als People of Color identifizieren, werden bevorzugt zugelassen. Die Idee dahinter, schwarze Theaterbesucher sollen ein Event frei vom weißen Blick erfahren und diskutieren können. Ja, das kennt man ja schon aus der Quantentechnik, ne? Wie mit diesem Spaltexperiment. Wenn eine weiße Person etwas anguckt, verändert sich der Zustand. Das ist dieser weiße Blick. Und ich bin früher hier in der Stadt oft ins Theater gegangen, bevor die halt auch komplett abgedreht sind auf die Woke-Richtung. Und auch die guten Schauspieler dann auf einmal nicht mehr da waren. Ganz, ganz komisch. Und da habe ich halt sehr selten im Publikum People of Color oder People of Migrationshintergrund gesehen. Wir haben das damals schon thematisiert, dass so ein Theater eigentlich irgendwie, ja, es wird wie mit dem Wandern und allem sein, dass unser Rassismus die Menschen daran hindert, irgendwie ins Theater zu gehen. Aber das Publikum also war very weit. Also wird voll werden, ja, den Abend. Ich weiß nicht, wie das in London kann, das ganz anders sein. Du weißt es ja auch okay, nicht. Und ja, die Communities da kenne ich nicht. Das kann ja alles sein. Ja. Nur, also das Theater wird nicht unbedingt von Einwanderern oder von Persons of Color getragen. Natürlich gibt es da welche, die sind Schauspieler, Theaterregisseure und was weiß ich, keine Frage. Die tragen dazu bei und das ist auch gut so. Aber also das Publikum, das zahlt und man muss ja auch mal sagen, die meisten von diesen Schuppen werden halt auch öffentlich massiv subventioniert. Das heißt, Auch hier zahlt nochmal der Bürger, der arbeiten geht. Also jetzt hier dieses No-Color-Theater ist ein privates Theater, da gibt es wohl nur ein bisschen, irgendwie ganz wenig Kultursubventionen. Die Karten kosten zwischen 50 und 150 Pfund. Das muss man sich auch mal überlegen, oh, ne? In England. Ich glaube, das ist eine größere Hürde, auch gerade für die Leute aus den ärmeren Vierteln. Dann würde ich eher sagen, macht eure Blackout Nights umsonst. Da gibt es bestimmt ein Sponsoring oder so. Und keine Ahnung. Wer mehr People of Color in die mehrheitlich von weißen Zuschauern besuchten britischen Theater bringen will, muss andere Mittel statt des vollkommen inakzeptablen Instruments der Rassentrennung finden. Zumal in einer Gesellschaft, die sich ohnehin immer weiter spaltet. Dort wirkt es ziemlich schwach, wenn der Autor von Slave Play in einem Post auf der Plattform X einräumt: Ich sage ja nicht einmal Blacks only, ich sage, Schwarze haben den Vortritt. Also man rudert hier im Kreis im Endeffekt. Es wird auch vermutet, dass es vielleicht auch einfach nur dazu da ist, um Buzz um das Stück zu erzeugen. Keine Ahnung. Slave Play wird als das Stück mit den meisten Tony-Nominierungen aller Zeiten vermarktet. Allerdings gewann es in den wichtigen amerikanischen Theaterpreis keine einzige Kategorie. Und Kit Harington, hier, Game of Thrones, spielt die Hauptrolle. Würde eine Kulturinstitution das Gegenteil dessen vorschlagen, was das Noel Coward Theater tut, wenn es also an bestimmten Abenden bevorzugt Menschen einladen würde, die sich als weiß identifizieren, der Sturm der Entrüstung wäre nicht auszudenken. Im umgekehrten Fall, wo weiße Zuschauer von Besuch abgehalten werden, kommt freilich das Argument ins Spiel, bei den Bevorzugten handle es sich um gesellschaftlich Benachteiligte, die eine Schutzzone bedürften. Und es seien ja nur zwei Abende. Die Rassentrennung, die das Theater an diesen beiden Abenden vorschlägt, ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil sie auch Familien entzweien wird. Viele nicht weiße Zuschauer und Zuschauerinnen in London haben weiße Partner. Sollen sie an diesem Theaterabend zu Hause bleiben? Offenbar ist gerade dies, wenn nicht gewollt, doch suggeriert. Oder es wird zumindest in Kauf genommen. In dem Stück von Jeremy O'Harris geht es um gemischtrassige Paare, die ihre Fantasien aus der Sklavenzeit ausleben. Ja. Der Name ist Antebellum Sexual Performance Therapy. So, und das sind halt Paare, die gemischte Paare sein sollen. Ich habe nur kurz die Zusammenfassung von diesem Theaterstück angelesen. Okay. Also, es sind Paare, die Beziehungsprobleme haben, die sind unterschiedlicher, also schwarz und weiß, und dann machen die Antebellum Sexual Performance Therapy, also Roleplay wie Bürgerkrieg, Amerika und ja kulturell die andere Seite sehr und sinnvoll. Mich gefragt habe, wie wird da eigentlich der Einlass kontrolliert? Nehmen die da so eine braune Papiertüte oder haben die so einen Farbraster? Kommt Sean King rein? Fragen über Fragen. Braucht man irgendwie einen Nachweis? Ja, Sean King, wer ist gerade dunkel genug? Wer ist schon zu weiß oder so? Sean King und Rachel Dolezal sitzen am Einlass und müssen dann, wenn beide nicken, darfst du durchgehen. Genau, wenn du musst dich neben die stehen, so als Farbskala, ne? Wenn du dunkler und bist. Und dann kommt Justice Smollett. Ja, genau. Ja, England wird immer besser. Die sind schon ein Stück voraus mit ihrem dystopischen Staat. Hier ist ein Mann zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, weil er Druckvorlagen für aus Sicht der Regierung oder der Justiz für rechtsextreme Aufkleber im Internet vorgehalten hat. Der Mann hat für die sogenannte 100 Handers Group diese Sachen gemacht. Das ist nur offensichtlich eine Gruppe, die sich Sorgen macht, dass Großbritannien in Zukunft halt nicht mehr kulturell das sein wird, was es mal war, sondern ja, vielleicht islamisch, vielleicht irgendeine Mischform wird. Und auf den Aufklebern stehen Dinge wie: Wir werden in unserem Heimatland 2066 eine Minderheit sein, oder halt das mit dem weißen Genozid, oder Intoleranz ist eine Tugend oder sie suchen Eroberung, nicht Asyl und solche Dinge. Kann man geteilter Meinung drüber sein, ob man diese Sticker haben will, darf, soll, kann, aber die meisten davon fallen für mich unter freie Meinungsäußerung. Ja, 2 Jahre. 2 Jahre hinter Gittern, weil er Menschen ermöglicht hat, diese Sachen herunterzuladen. Das ist eigentlich mehr als erschreckend, würde ich sagen. Ja. Was bedeutet das? Ist das wieder, also ich finde das eine ganz klares Beispiel für bestrafe einen, ne, erziehe Tausende. Oh, bitte, ihr habt ja euren Präzedenzfall, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Vielleicht haltet ihr jetzt doch besser die Fresse und seid gute Bürger ihrer Majestät. So verstehe ich das auch, ja. Der Pöbel soll die Fresse halten, so verstehe ich das auch, ja. Und ja, Großbritannien war ja eines der Länder, wo Demokratie eine lange Tradition hat. Also zumindest ihre Form der Demokratie, wo mit der Magna Carta sowas wie die ersten verbrieften Menschenrechte sozusagen entstanden sind. Und dann geht man hin und macht das Beste draus, irgendwie auf dem Weg zu Airstrip One oder V wie Vendetta oder irgendeine dieser ganzen britischen Dystopien zu werden, 1984. Ja. Zunächst hatte der argentinische Präsident Javier Milei seinen Streitkräften das Gendern untersagt. Nun weitete er die Maßnahmen auf alle Bundesbehörden aus. Die Verwendung von gendersensibler Sprache gilt es zu vermeiden. Die neue Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat die Verwendung von gendersensibler Sprache, weil wir auch so gendergrob sind immer, ne? seit jeher, in allen Bundesbehörden untersagt. Es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden und die unnötige Verwendung der weiblichen Form in Dokumenten ist zu vermeiden, sagte der Regierungssprecher. Ja, ich finde das gut. Ich fand Argentinien schon immer interessant. Für mich ist das eine Traumvorstellung, dass sich das ja gerade zum Guten dreht, sozusagen. Ich finde es einfach gut. Ne? Muss man ja auch Buenos dias, Argentina. Ja. Props an alle, die so alt sind, dass sie das kennen und noch Weltraumaffen hören können mit ihren müden Ohren. Die Welt meint auch, beim Gender geht es um einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch, der die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten ausdrücken soll. Ne? Meint die Welt das, ja. Der Severin schreibt sie jedenfalls. Vielleicht war der DPA ab, können sein. Der Severin Tatarczyk hat irgendwie die Woche, der postet ja öfter mal, was er kocht auf Twitter. Und er hat irgendwas Veganes gepostet und hat dahinterher gesagt, sag mal Leute, warum kriege ich denn eigentlich Flack, nur weil ich was Veganes poste und vegan dazu schreibe, was ist mit euch los? Und meine Theorie dazu war, die Leute sind es einfach leid. Ja, die Leute können weder Gender noch vegan. Verschiedene noch Themen brauchst du noch Reizwörter reinschmeißen. Ja, ja, das stimmt. Und dann da ist immer einer im Gespräch, der einfach gar keinen Bock mehr hat auf diese Themen und einfach sagt, ach, leck mich doch am Arsch. Ja. Leute haben mir empfohlen, doch vielleicht einfach Gemüse zu schreiben oder so. Ja. Ich würde das also, ja, diese Wörter, die sind verbrannt alle. Das, also für mich zumindest. Nicht, dass ich was gegen vegan lebende Menschen habe oder irgendwas, aber wenn mir jemand was davon erzählt, habe ich schon so diese Ricarda Lang am Himmel, wie bei ihnen. Hier, The Lion King, wie der Chris eben gesagt hat. Ja, selbst mit dem Wort Fleischlos würdest du ja so eine Reaktion kriegen. Es ist ja das Reizwort, ne? Das divers. Inklusiv, vielfältig, das ist alles nur noch, ich krieg Beklemmungen, wenn ich diese Floskeln höre, die nur dazu da sind, unsere Freiheit einzuschränken und dann mit einem Lächeln uns den Stiefel ins Gesicht zu drehen. Ja, wie wär's mit queer? Genau, ist auch so ein schönes Wort. Laut Tagesthemen bedeutet queer nicht heterosexuell. Was lustig ist, weil eigentlich ist queer ja dieses Wort für Heterosexuelle. Um auch ein bisschen divers zu sein, würde ich mal sagen, eher. Weil welche schwulen und lesbischen Leute nennen sich schon queer? Also, und es die gibt mit ja den auch bunten Haaren. Diverse Schauspieler, ja, genau. Und so und Schauspielerinnen mit Kindern verheiratet bezeichnen sich selber als queer. Also ist das eigentlich nicht heterosexuell. Ist ja die aktivistische Schiene dabei, oder? Also Ja, politisch Leute, halt, für die Schneeflocken ja, in anderen genau. Ländern. Politische Gerade da hat sich doch Geschlechteraktivisten sind als queer. Bi geoutet, nur um dann doch sich zu verloben. Aber schnell nochmal mitgenommen. Man muss ja ein bisschen queer sein heute. Ja, mit dem Mund sind wir alle ein bisschen Bi, ne? Zur Not. Wenn es sich gerade anbietet. You're a queer fellow. Ja, und hier in Friedberg gibt es ein queeres Jugendzentrum. Okay, in Riedberg? Ah, Friedberg, okay. Friedberg. Okay, Oh dann. Gott, da habe ich Was nur war? eine Viertelstunde mit dem Zug hin. Nein, nee, so eine Friedberg. halbe Stunde. Ja, so ländlich ist Friedberg jetzt auch wieder nicht, aber Das ist ja kleiner schon als Land. Frankfurt auf jeden Fall, ne? Was geht denn da Ja. ab? Kleiner als Was geht denn da Ja, so richtig im ab? Land hier. Die haben eine Buttonmaschine und machen Buttons hier. Ach Das so. sah eben aus, als würde Queere sie was über Ware. Ancient Aliens erklären, das eine Bild. Oder eher, ich Ja. ist schon mal hier schon sehr hart, Ja, glaube ich. ja. Wie haben Sie diese riesigen Blöcke bewegt? Sternchen in den Müll geschmissen hat, wo dann stand, haltet eure Umwelt sauber. Seit 2 Jahren gibt es Nein! in. Oh! Nein! Das ist Boah, hart. Hardcore, ey, da Dieser bin ich auch Vergleich. Keine traumatisiert, ein Q-Haut. zu sein, ey. Da hat er das Gender-Sternchen da in den Müll geworfen. Alter Schwede. Unsere Jugendlichen kommen von ganz weit weg. Teilweise haben die eine zweistündige Anfahrt mit Bus und Bahn. Boah. Und wir haben ein ganz großes Zwei Einzugsgebiet, weil es Stunden? einfach viel zu wenig Aber doch Angebote nicht für hier diese gibt. Teestube da, oder? Von Auf wo Lukas, fahren die denn lol. da 2 Stunden hin? Wie gesagt, ich brauche eine halbe Stunde mit dem Zug. Nach Frankfurt braucht man eine Achso. weitere, na, 25 Minuten von hier bis Friedberg, 20 Minuten von Friedberg nach Frankfurt. Woher zum Fick Ja. fährt da 2 Stunden Von lang hin? Offenbach her fahren die da noch hin. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil es in Frankfurt einfach nichts gibt, da gibt es einfach nichts. Die haben keine Buttonmaschinen und die haben keine Queeren Also und wenn die da 2 Stunden hinfahren, dann sind die da verliebt in einen, der da ist oder so. Aber die machen die auch nicht wegen der Einrichtung. Peng. Ja, da ist in Frankfurt ist ein schwarzes Loch, weil das viel zu gefährlich ist für die Queeren. Okay. Naja, in der Aber es liegt nur Zukunft, an den wer ganzen weiß, ob das nicht Kapitalisten, die noch. da wohnen in Frankfurt, nicht an den Vielleicht ist Queeren. das Dog Whistling. Vielleicht meinen die ganzen Leute aus Bayern kommen dahin, weil Bayern so asozial ist. Oder vielleicht wollen die so eine Assoziation wecken. In Bayern gibt es ja Weil. praktisch gar keine Freiheit. Das ist Also richtig. 2 Stunden um Friedberg herum ist so einiges an Großstädten, sag ich mal, ne? Das ist, also du cheatest da schon, du bist guckst du auf fast Karte, in ne? Köln in 2 Stunden, wenn du dich ins Auto setzt. Aber die Ja. kommen ja alle mit dem Bus wahrscheinlich oder mit dem Die haben Fahrrad. gesagt, öffentliche Verkehrsmittel und ja, Köln könnte knapp werden. Halbe Kannst Stunde du bis halt aus Frankfurt, Fulda oder so kommt halbe Stunde vielleicht Verzug jemand nach Köln, dahin ja. Das wird ja schon mit gar einer nicht mehr laden Scheißverbindung. hier. Alles zu spicy wahrscheinlich. Queer-Filter ist aktiviert. Tagesschau hat uns abgeklemmt. Tja. Ja, genau, 2 Stunden im gendersegregierten Tut Bus. mir Ne? leid. Ja, die Wellung der Woche nach dem Motto Emanuela Schock. Über Twitter X bilden sich angeblich abgeschlossene Echokammern. Ja, Nein, Menschen, doch. sowas aber auch. Das Oh. könnte vielleicht damit zu tun haben, dass Leute sich immer thematisch zusammenfinden, auch im wahren Leben. Ja, viel mehr ist aber auch nicht so zu sagen. Der Artikel ist nicht besonders Oder lang. daran, dass Leute ihre Blockbots haben und so. Das war auch immer lustig mit diesem Das natürlich Gamergate-Grafik, auch. wo sie Ja. da durch ihren Manche mauern sich auch so Blockbot ein, das stimmt sich die schon. Leute da Ja. alle Ich beschreibe das immer gerne positiv, dass wegblocken. die Leute dass sie so, sich so nacheinander ausstrecken oder so. Aber es stimmt schon, manche sperren sich eben selber auch aus, ne? Von der Restwelt. Ja. Und Klimawandelleugner treffen auf Klimawandelleugner. Ja, gut, dass sie eben, also dass dann da die Argumente gegenseitig ausgehen, Und wundert mich auch nicht. Kaninchenzüchter treffen auf Kaninchenzüchter und Genau, das ist recht. Emaille-Schilder-Sammler treffen auf Emaille-Schilder-Sammler und Motorradfreaks treffen auf, ich meine, ja, der Mensch bildet Gruppen. Es hat auch was von Markt oder so, ne? Bisschen kann man auch drauf kommen, dass es da Parallelen gibt. Das passiert literarisch überall, wo Menschen Kontakt miteinander haben. Die machen sogar Conventions. Früher haben wir Wahnsinn. Conventions gemacht, wo die Leute aus von überall her hingekommen. Oh mein Gott, oh nein, Wie war nicht nochmal das das hier. Geräusch, wenn sich das auflöst? Und puh, Gewupp. was? Die Gewupp, ne? Gewupp, ja, genau. Im Zweifel erstmal anschreien. Das ist eine gute Prämisse, die werde ich mir für die nächste Woche merken. Liebes Simon Dedeaivi und damit willkommen zur zweiwöchigen Taz. Oh, aber auch lieber anschreien, als gegenseitig das Befinden übersprechen oder so. Oh. Wir alle kennen Menschen, denen es noch schlechter geht als uns. Deshalb müssen wir mehr über unser Befinden sprechen. Moment, was? Ja gut, das werfe ich euch die ganze Zeit vor, aber dass ihr das so offen sagt, wundert mich dann doch. Es gibt derzeit keine einzige Person, der es gerade gut geht, glaube ich. Und falls doch, ist sie zu höflich, es zuzugeben. Auf die Frage, wie geht es dir, hat mir schon lange niemand mehr mit Danke gut geantwortet. Zumindest nicht überzeugend. Zum Glück gibt es genug brauchbare Floskeln, die das Ungutsein ausdrücken, aber dabei deutlich machen, dass man sich nicht tiefer erklären will. Etwas stilvoller als muss ja. Und vielleicht sogar etwas weniger resigniert. Wie soll es einem heute schon gehen? Trauer, Angst und Schmerz sind normal. Gesundheitliche und finanzielle Sorgen obendrein. Wer klarkommt in dieser Welt, ist entweder grandios im Ausblenden der Realität oder hat den kompletten Privilegienkatalog durchgeliefert bekommen. Die Frau ist Theater. Autorin. Die Frau inszeniert und macht Theater und ist Journalistin in Berlin. Aber anscheinend lebt sie am Rande des Zusammenbruchs. Trauer, Angst, Schmerz, gesundheitlich, finanzielle Sorgen. Aber wir Whiteys, wir sind gut drauf, weil wir haben den gesamten Privilegienkatalog durchgeliefert bekommen. Oft will man nicht ins Detail gehen. Wir alle kennen Menschen, denen es noch schlechter geht. Dann sind da noch diejenigen, von deren Leid wir aus den Medien erfahren. Die eigene Traurigkeit, Alltagssorgen und Unsicherheiten wirken belanglos im Strom schlechter Nachrichten. Wir sollten trotzdem mehr über unser Befinden sprechen. Ob Plenum, Podium oder U-Bahn, die Pöbeleien erreichen eine ganz neue Kraft. Frau Hasselmann, schauen Sie mal hin, da spricht jemand von Ihnen. Online ist die Stimmung noch gereizter. Im Netz trifft Wut auf Dünnhäutigkeit. Von den Insta-Kommentaren bis in den Familienchat, von passiv-aggressiven Hinweisen bis hin zu offenen Anfeindungen ist alles dabei. Besonders fällt mir das Misstrauen auf. Fast jeder Diskussion fehlt Wohlwollen. Kein Vertrauensvorschuss für niemand. Wozu Nachfragen, wie eine Aussage gemeint ist, im Zweifel erstmal anschreien, motzen statt fragen. Anklagen statt besprechen. Ist interessant, ne? Da haben sie versucht, die Gesellschaft mit aller Macht genau darauf zu trimmen. Überall einen Nazi sehen, überall einen Ungeimpften sehen, überall einen Putin-Knecht sehen. Und dann wundert sie sich, dass in der Gesellschaft Misstrauen herrscht? Du hast selber mit deinen Freunden dafür gesorgt, dass diese Stimmung herrscht. Ja, das stimmt allerdings. Kein Vertrauensvorschuss für niemand. Ja, nee, wenn man bei allem Nazi brüllt, wozu nachfragen, wie eine Aussage gemeint ist, wenn man halt auch einfach eine SZ-Kampagne draus machen kann? Im Zweifel erst mal anschreien. Das ist ja also, wie gesagt, Frau Hasselmann sowieso. Und wir kennen alle diese Bilder von irgendwelchen amerikanischen Campus-Tanten, die vor Polizisten oder Lehrern stehen und die anschreien, damit sie nicht gar kein Wort rauskriegen. Also das ist schon wieder so lächerliche Projektion hier. Während meiner vielen Versuche, gemeinsam mit anderen die Welt etwas besser zu machen, wurden mir unterschiedliche Methoden vorgestellt, die alle das Ziel hatten, Machtstrukturen abzubauen und ein gutes Gesprächsumfeld zu schaffen, sei es durch quotierte RednerInnenlisten, Redezeitbegrenzung, geschulte Moderation oder Konzepte wie gewaltfreie Kommunikation. Was sie eigentlich sagt, ist, wir haben doch eigentlich alles soweit zensiert und kanalisiert. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Warum funktioniert das jetzt nicht? Der Versuch, gute Gespräche zu führen, war allen Gruppen, mit denen ich zu tun hatte, wichtig. Doch von diesen Versuchen des respektvollen Umgangs indem sich möglichst viele sicher fühlen, ihr Wissen beizutragen, Fragen zu stellen, ihre Meinung zu äußern und für sich einzustehen, ist kaum noch was zu merken. Ja, wenn man ein System aus Überwachung, aus jedes Wort auf die Goldwaage legen, aus Ausgrenzung, Canceln und Zerstörung der privaten Existenz aufbaut, dann sind die Leute so, Simon Dede Ayivi. In den letzten Wochen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so oft wie möglich nachzufragen, wenn ich angepöbelt werde. Ich bekam viele Erklärungen, auch Entschuldigungen, genannte Gründe waren sehr ähnlich. Leute bezeichneten sich selbst als überfordert, leicht reizbar und irgendwie schnell getriggert. Der Frust muss raus. Manchmal trifft es eben die Falschen. Ich will niemand aufrufen, sich zu beruhigen. Die Krisen und Anstrengungen, die uns so wütend wie verletzlich machen, lassen sich nicht wegatmen. Aber könnten wir vielleicht mehr darüber sprechen, dass es uns einfach nicht gut geht? Dass wir emotional berührt und angeknackst sind? Ihr macht seit Jahren nichts anderes. Ihr erzählt uns ständig, dass die einfachsten Worte aus unserem Mund euch bedrohen, eure Existenz anzweifeln und was weiß ich. Ihr macht das seit Jahren. Erzählt ihr uns, wie schlimm das ist, wie sehr ihr gestresst seid, wie sehr euch das fertig macht, dass ihr Twitter-Auszeiten nehmen müsst und irgendwie, was ja, weiß ich. Ihr redet von nichts anderem als euer Gefühl. Wenn man pappig wirst und sagen sie so wie, was ist denn? Willst du deine Gefühle mal ein bisschen ausdrücken oder so? Ne? Also, das kann man ja dann auch nicht brauchen, wenn man sauer ist sozusagen. Können wir eine Runde zusammen weinen und schreien, statt uns anzubrüllen und unseren Schmerz als politisch benennen? Vielleicht bleibt dann etwas mehr Kraft, sich den Themen und politischen Aufgaben zu widmen, die dazu beitragen, dass es uns allen wieder besser geht. Du kannst nicht mal die persönlichen Probleme auf das Außen, auf das Politische übertragen. Das hilft dir auch nicht immer. Im Gegenteil. Das ist der Ablenkung, muss man nur um sich. Ja, aber wenn das Private politisch ist, sind auch die privaten Probleme politisch, Mama. Klar, aber es ist alles, ne? Aber funktioniert tut es halt nicht. Ja, ist so geil, ne? Dass sie im ganzen Artikel darstellt, wie dysfunktional diese ganze Scheiße ist. Und am Ende sagt, lass uns doch mal mehr davon machen. Ja. Das wird auf jeden Fall helfen. Vor allem, wenn ihr das nur in euren Blasen macht und eben nicht auf die Straße geht und auch mal zu dem alten weißen Mann sagt, übrigens, ich finde es okay, dass du weiß bist. Könnte man ja auch mal machen. Ach ja, It's Okay to be White war übrigens auch unter den Aufklebern, für die der Typ zwei Jahre gekriegt hat. Das geht dann auch zu weit. Ne? Irgendwo hört es auch auf. Guck mal, ich finde es auch lustig, dass die Eier alle weiß sind. Gerade bei den weißen Eiern hätte man ja, also da hätte man ja durchaus diverse, na egal. Ja, aber es sind alles so negative Gesichter, deswegen ist das in Ordnung, dass sie weiß sind. Ah, okay. Ja. Heulen, schreien. Verzweifeln. Ja, aber das wollte sie doch eben, dass die Leute heulen und schreien. Können wir eine Runde zusammen weinen und schreien, statt uns anzubrüllen? Da zieht sie sich auch als ein weißes Ei. Und wie der Hinkelstein schön zusammenfasst, können wir darüber reden, dass es uns nicht gut geht. Also es geht hier nicht um alle oder so. Es geht hier um die Leute, denen es schlecht geht und die sind halt strukturell benachteiligt. Bla bla. Ja, die Taz kann auch mal langsam weg, ne, eigentlich. Also, ja, nach den zwei Artikeln heute wieder fragt man sich wirklich, warum gibt es diese Zeitung? Auch noch, wenn man so guckt, die letzten zwei Jahre oder so, ist es auch nicht viel besser, ne? So, hier haben wir nochmal schönes neues Kinderbuch. Die Anke Engelke, ausgerechnet die, von der ich eigentlich schade. Die Bohne annehme, dass das wirklich so ist, Tines. Ich glaube eher, dass das irgendwie so eine Auftragsarbeit ist oder irgendwie sie einen Namen hergegeben hat. Was Kohle bringt oder so, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat sie hier so ein Häschen-Schule-Buch veröffentlicht. Da ging es ja, glaube ich, ich kenne die Originalgeschichte nicht, aber heute ist es irgendwie so, dass die Häschen sich mit dem Fuchs einigen, was es zu Abendessen gibt oder so. Und der Fuchs ist aber Gott sei Dank Veganer in der Geschichte. Das weiß ich noch. Und ich glaube, es gab noch ein schlimmeres Detail. Das kann ich genau mal reingucken. Ja, auf jeden Fall so ein Quatsch, ne, wollen sie dann den Kindern jetzt verkaufen, weil das dann friedlicher ist oder so. Die neue Häschenschule erscheint im Jubiläumsprogramm der neuen Häschenschule Treffe. Nostalgie auf Moderne heißt es weiter. Die Geschichte bringe nicht nur alte Rollenbilder ins Wanken. Bla bla. Ne? Beendet auch die Feindschaft zwischen Hase und Fuchs. Die Feindschaft zwischen Hase und Fuchs. Das ist keine Feindschaft, ihr Idioten. Das ist Hunger. Am Ende sagt der Fuchs dann, Hase, du bleibst hier. Ja, genau. Er sei ganz lieb, kein Hühner- oder Hasensieb. Im Gegenteil, sagt er. Er ist vegan und Möhren haben es ihm angetan. Genau. Ja, die größte Gefahr geht von den Menschen aus, natürlich, und ihre Menschen. Und Fuchs und Häschen können nur, und ihre Maschinen so, und Fuchs und Häschen können nur gemeinsam dagegen bestehen, natürlich. Ja, Panne, ne? Ich habe kein Blut mehr. Oh Gott, ist das dumm. Oh Gott, ist das dumm. Ich meine, wie denken und fühlen wir heute? Wie gehen wir miteinander um? Diese Fragen haben mich während des Schreibens beschäftigt. Und ich hoffe, dass die neue Häschenschule auf neue Weise Humor, Respekt und Offenheit vermitteln kann. Ja, und in spätestens 100 Jahren gibt es die nächste Fassung. Zitiert Thienemann Esslinger seine Autorin Anke Engelke in der Pressemitteilung. Ja. Warum macht man das? Von Goethe gibt es auch keine neue Fassung, von Shakespeare oder... Muss auch alles nicht sein. Ist da vielleicht kein Copyright mehr drauf oder so? Auf der Geschichte. Keine Ahnung. 175-jähriges Bestehen. 100. Jubiläum des Bilderbuchs dürfte eigentlich wahrscheinlich, naja, je nachdem, wie lange die Autoren noch gelebt haben. Aber warum bringe ich Kindern bei, dass, also bringe ich ihnen als nächstes auch bei, pack ruhig auf die Herdplatte, die ist dein Freund, oder? Ja, genau, ne? Ist das richtig? Spring vom Haus, die Welt wird dich irgendwie schon, du wirst fliegen können. Geh doch mal in den Wald, so. Wölfe suchen oder so. Ja. Ne? Coole Idee auf jeden Fall. Gut. Es gibt keine Gefahren in diesem Leben, wir müssen nur freundlich sein. Wenn da sind. Engel, du kannst ruhig mit den 12 Jungs mitgehen, das wird schon kein Problem sein. Also ich hatte einen Kollegen, der mit dir gearbeitet hat, und er meinte, die ist auf jeden Fall eigentlich eher cool. So, privat im Umgang oder so. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es auf Geld irgendwie beruht. Auf, ne? Jemand auf eine Einnahme eben. Winkelstein hat gesagt, ich habe kürzlich ein Interview mit Engelke gelesen, die hat sich Vogue angehört. Das wäre sehr sicher, das ist ja jetzt auch mindestens mal die Maschine, die Masche, die sie fährt halt, ne? Was da dran ist, das ist eine Schauspielerin, da darf man nicht so viel glauben, würde ich sagen. Ah, die hat mich, ich fände es schade, weil die hat mich lange begleitet. Als ich ein kleiner Pimp war, hat sie das Ferienprogramm im ZDF moderiert. Danach habe ich lange SWF 3 gehört, wo sie moderiert hat. Und ich finde halt ihre, es gibt so eine Reihe mit diesen Impro-Geschichten, wo sie zusammen mit Olli Dittrich sich einfach an einem Setting getroffen haben und daraus dann aus dem, was ihm eingefallen ist, eine Konversation gemacht haben. Ja? Irgendwie Leute beim Blind Date oder im Zug oder so. Und die Nummern, sie sind so gut. Da traue ich auf jeden Fall auch zu. Ne? Wie gesagt, das passt ja dann eigentlich gar nicht zu so einer schablonenartigen Denkweise wie dann bei diesem Dings hier. Ne? Also eigentlich passt das nicht zu ihr, würde ich sagen. Naja. Ja, aber gut, ich meine, wir haben schon andere Leute. Menschen ändern gesehen, sich auch schon mal. Die irgendwie vom Kool-Aid getrunken haben und sich dann ganz komisch fanden. Ja, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass sie gemerkt hat, dass es immer weniger Arrangements gibt, ne? Weil das ist ja auch so ein Ding, was wir auch aus dem amerikanischen Raum halt kennen. Dieses White and Male is stale oder nee, wie was? White Male and Pale is stale. Und du musst halt irgendwelchen Minderheiten angehören. Und eine gute Frau ist natürlich auch eine Minderheit, obwohl es ja eigentlich eine Mehrheit ist, aber vielleicht reicht das auch schon nicht mehr. Weil es müssen ja auch noch dann mehrere, das haben sie ja aus dem englischen Raum, kennen wir das ja auch, dass dann dieser Twofer, du brauchst halt, es reicht nicht mehr eine von diesen Sachen zu haben, du musst halt direkt irgendwie queer und schwarz sein oder so. Oder queer und eine Frau oder... Oder also je nachdem, wie die Leute das im Kopf dann ausgleichen, denkt sich der eine vielleicht, die hat da schon gute Jobs gehabt oder so, dann nehmen wir jemanden anders. Ne? Oder am besten dass sie die Jobs gehabt hat, weil sie gut war, sondern irgendwie ist eben dann jetzt kontingentmäßig wird das jetzt umverteilt oder so. Ja. Und deswegen wird man da halt jetzt ein bisschen Vogue. Dann sind halt, wie ich vorhin schon meinte, die verheirateten Leute mit Kindern dann halt eben auch queer. Ja. Queer um 4. No fake. Oh Gott. No fake den Checks. Nee, doch mehr fake den Checks. Wie wäre es, wenn sich die Bundesregierung erstmal mit der ausreichenden Verschlüsselung von Kommunikation beschäftigt? Es sind ja alles nur Meinungen. Es sind alles nur Meinungen, wenn ich von wann sie rede oder so. Es ist immer nur eine Meinung, ne? Ist klar. Genau, bei Verschlüsselung, da geht es ja auch um Passwörter, das ist ja auch eine rein individuelle Angelegenheit. Ganz genau. Moment, bevor wir jetzt damit anfangen, das fällt mir jetzt gerade erst auf, das wird uns ja hier präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also von keiner Geringeren als Bettina Stark-Wanziger, der Dame, die uns von Elif in Kanada berichtet hat. Achso, ja. Die Allgemeinplatzschleuder aus dem Erziehungsministerium. Ja, ja, die ganze Korrektivangelegenheit, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das ist jetzt quasi die nächste Stufe, die Korrektiv macht. Die haben sich genug hervorgetan, dass sie jetzt halt natürlich privilegierter Partner von den ganzen ministerialen Förderprogrammen sind. Und hier ist ein sehr schönes neues Programm, was im Rahmen Forschung agil erkennen und bekämpfen von digitalen Desinformationskampagnen ausgeschrieben wurde mit 1,33 Millionen Euro. Ging an Technische Universität Dortmund und Korrektiv. Und was sollen die hier machen? Die sollen im Endeffekt es geht um die Entwicklung eines Assistenzsystems zur Unterstützung von Crowdworkern, um Desinformation schnell zu erkennen. Das Assistenzsystem automatisiert die Sichtung großer Datenmengen. Verdächtiges Text- und Bildmaterial wird vorsortiert, mit ähnlichem Material in Verbindung gebracht und die Verbreitungswege des untersuchten Materials werden aufgezeigt. Das Wissenschaftsteam erforscht die Anpassungsmöglichkeiten existierender Methoden der Text- und Bildanalyse, um Desinformation zuverlässig zu erkennen. War das nicht mal so eine Art Geschäftsmodell von Yahoo oder so, dass sie so qualitative Suchergebnisse anbieten wollten oder sowas? Oh ja, in die Richtung geht's. Die Forschungsergebnisse gepaart mit der journalistischen Expertise des Anwendungspartners, also Korrektiv, fließen in die Entwicklung des Assistenzsystems ein. Es geht auch um Schulungsprogramme, die für diese Crowdworker aufgelegt werden, weil diese Crowdworker, die wissen ja nichts, das sind ja einfach nur NPCs, die nichts machen können. Sag nicht ich, sondern diese sollen die Crowdworker, die in der Regel nicht über eine journalistische Ausbildung verfügen, dazu befähigen, sichere Einschätzungen des Informationsmaterials vorzunehmen. Die müssen das nicht selber machen, die kriegen das vorgegeben. Um das System in eine Nachrichtenplattform einbinden zu können, müssen außerdem noch rechtliche Fragen in Bezug auf Meinungs- und Pressefreiheit geklärt werden. Ja, wenn sonst nichts ist, das wird ja nicht allzu lange dauern wahrscheinlich. Warum das Ganze? Die unkontrollierte Verbreitung von Desinformation untergräbt das Vertrauen in den Staat und die demokratische Gesellschaft. Nutzungskompetenz und technische Maßnahmen müssen verbessert werden, insbesondere da rechtliche Interventionen oft nicht möglich sind. Noch nicht. Ja. Gelernten Journalisten können das von alleine, oder was? Den anderen muss man das hinstellen und hinlegen, was sie brauchen, was sie wissen dürfen und so, und dann können das von alleine auseinanderhalten, oder wie ist das? So ist das so gemeint, ne? Ja, wahrscheinlich. Da Desinformation eine globale Herausforderung darstellt, werden weitere Organisationen, national wie international, an den Ergebnissen des Projekts interessiert sein. Ja, da bin ich mir sicher. Manipulative Informationskampagnen haben das Potenzial, die demokratische Grundordnung mit seiner unabhängigen Presse zu beeinträchtigen. Zum Beispiel wie bei dieser Korrektivkampagne jetzt gerade, oder? Ist schön, dass gerade nach diesem schönen kampagnenmäßigen Journalismus, der im Endeffekt mit journalistischen und rechtlichen Tricks im Endeffekt nur zustande gekommen ist, plus die ganzen Netzwerke im Hintergrund und die ganzen Förderträger und andere NGOs und Ministerien und Politiker und so weiter und so fort. Und die sollen jetzt mit ihrer Expertise dazu beitragen, dass die KI geschult wird, das woanders zu erkennen, dass da sichere Ergebnisse vorliegen, die halt Laien, ungeschulte Leute einfach ohne zu hinterfragen übernehmen können. Ne? Sehr schön. Ja, genau. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Es hört sich voll demokratisch an und so. Ja. Von der Beschreibung erinnert mich das ein bisschen an Helge Lind, der auch irgendwie so beschrieben hat, was die anderen machen, und das hört sich an, als wenn das die Beschreibung von sich selbst ist, ne? Tja, es ist eins von mehreren Projekten, aber gerade nach dieser Sache jetzt Korrektiv halt, kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Und das hier geht auch ganz schnell, das ist nur ein Hinweis darauf, dass der nächste Axel Springer Mitarbeiter sich auf dem Weg zu News macht, nämlich hier die Zara Riffler. In die sexuelle Belästigungshölle. Naja. Zum Reichelt, ja. Ja, das ist mutig. Ja, und sie ist auch nicht die Einzige. Da war auch noch ein männlicher Kollege dabei. Mhm. Der hat auch noch gepostet, dass er wechselt. Also. Tja. Tja, Springer. Spring mal höher. Felix at home, was meint er? Ja, das ist jemand aus Gamergate-Zeit. Nämlich damals bekannt unter dem Namen Maya Krämer. Mittlerweile Felix Krämer. Oh. Und das war jemand, der in dieser ganzen Zoe Quinn Indie Games Geschichte verwickelt war und auch eine Affäre mit dem Chef vom Indie Festival, da wie hieß es, IGN? Dieses, ja, dieses eine IGF, Festival. IGN ist eine Seite. Ja, genau, ja. Und ja, damit drüber bestimmen, wer da gewinnt. Und der hat ja auch Beratung gemacht für dieses Silverstring Media Ding von Sarkisian und so. Ich glaube schon, ne? Da war der auch involviert. Ja. Also irgendwie in diesen ganzen Geschichten und hat halt immer die Sachen, für die er beraten hat, die haben dann auch diese Preise gewonnen und so Sachen. Also und ja, das ist Zeug. Damals hat diese Person auch zusammen mit Zoe Quinn diesen DDoS-Angriff gegen ein feministisches Spielefestival durchgeführt, weil ihnen deren Definition von Frauen nicht gepasst hat. Das musste nämlich eine biologische Frau sein irgendwie. Die Fine Young Capitalists waren. Das sind genau, halt diese Personen zusammen, da gibt es Logs aus einem Chatroom, wo sie, ach, oh, wir haben zufällig wohl vielleicht jemanden gedidost. Oh, ihr Server ist gecrashed. Uiuiui. Also Menschen, die solche Dinge tun und hintenrum dann natürlich sofort Harassment und Alt-Right schreien, wenn irgendwas ist. Und diese Person arbeitet jetzt bei einer anderen Firma. Genau. Weiß ich, haben wir über die schon mal gesprochen? Haben wir, ja. Haben wir in unseren Quellen auf jeden Fall schon drin gehabt, nämlich Sweet Baby Inc. Haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Das ist auch wieder so eine Beraterfirma für Spielestudios und ich meine auch irgendwelche Hollywood-Produktionen. Und nicht irgendwelche. Also die hatten ihre Finger zum Beispiel in hier dem Suicide Squad-Spiel, dem großen Flop hier. Dann dem anderen großen Flop von Square Enix, der mir gerade nicht einfällt, oder von Konami, dieses Open-World-Ding, was dieses Jahr rauskam, aber halt auch in vielen kleinen Indie-Spielen oder bei Assassin's Creed. Überall haben sie ihre Finger drin und sie sagen ganz klar auf ihrer Website, sie sind dafür da, halt the modern audience zufriedenzustellen, also woke Ideen in bestehende Konzepte zu initiieren. Spider-Man 2, ja genau, damn. Also die haben ziemlich vielen großen Produktionen mitgespielt und was jetzt halt diese ganze Geschichte hier ins Rollen gebracht hat, ist, auf Steam gibt es die sogenannten Kuratoren, das sind ja einfach Accounts, die halt sagen, hier, ich kuratiere jetzt aus irgendeinem Blickwinkel Spiele auf einer Liste und denen kann man folgen, wie auf Twitter, wenn man sagt, okay, hier, der hat einen guten Geschmack, der passt zu mir, dann folgt man dem, dann kann man gucken, was hält er von den Spielen, die ich mir vielleicht kaufen will. Und da gibt es jetzt einen neuen und der heißt Sweet Baby Inc. Detected und macht auch genau das. Er macht eine Liste von Spielen, an denen Sweet Baby Inc. beteiligt war und bewertet die und Wunder, oh Wunder, die sind alle mit nicht empfohlen bewertet worden von ihm. Und daraufhin haben hier unter anderem Maya Felix Krämer und aber auch andere Mitarbeiter von Sweet Baby so ein bisschen die Fassung verloren. Und das ging so weit, dass sie gefordert haben, ihre Anhänger sollen doch bitte diesen Inhaber mass reporten, damit Steam ihn bannt und ihm auch seine gesamte Spielebibliothek wegnimmt. Ja, also nicht irgendwie so. Und einfach nur, weil er es gewagt hat, eine Liste von Spielen zu machen, in denen diese Consulting-Firma beteiligt war. Schon irgendwie. Und da kamen halt auch die üblichen Sachen, ne? Wenn du das machst, bist du Rassist, weil du bist ja nur dagegen, dass wir überall halt Persons of Color reinstopfen oder du bist halt hier Sexist, weil du irgendwie die Homosexuellen nicht magst, die wir irgendwo einbauen und so weiter und so fort. Games are not for right-wingers, fand ich die schönste Aussage von irgendeinem von den Idioten. Also Spiele sind nicht für Rechtsextreme oder Rechte. Was halt mich schwer an, Gamer müssen nicht euer Publikum sein, Gamer sind vorbei, erinnert hat, mit dem 2014 Gamergate eingeläutet wurde. Und ich finde es schön, vielleicht hat das Ganze das Kaliber, sich zu einer Neuauflage auszuwachsen, dann zum 10-jährigen Jubiläum wäre ja schön, hätte man mal wieder was zu tun. Ja, also Leute tragen sich auf alle Listen ein, ne, mit den entsprechenden Attributen und dann werden die auch von den entsprechenden Firmen vielleicht eingestellt, wenn die gerade jemanden suchen. Ne? Also, ja, die sind ja eher so Consulting so. Und das heißt, wenn sich jemand mit der Feder schmücken will, kann er die anrufen. Ja, ne? Die sagen ihm dann hier, mach den noch mal schwarz oder lass die doch mal über was weiß ich, für eine Sexpraktik reden in einem Gespräch oder so. Ja. Ja. Ja, ist lustig, wie diese Leute immer noch ihr Unwesen treiben. Und dass es immer noch die gleichen sind nach 10 Jahren und es sogar geschafft haben, einen gewissen Einfluss zu nehmen. Ja, apropos die Leute, die immer ihr Unwesen treiben. Veronika Hallo, Kracher ist jetzt. Die Überleitung endlich, war ja der Kracher, ey. Ist jetzt endlich da angekommen, wo sie hingehört, nämlich beim Neuen Deutschland. Ne, SPD-Zeitung oder ist das? Nein. Das ehemalige Staatsorgan der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Okay, allerdings gehört sie dahin. Genau. Und die spielt uns hier wieder ihr übliches Lied. Nämlich in diesem Fall im Zusammenhang mit Shoyoka. Mit dem Narrativ, dass es ja so viel Geld bringt, über die irgendwelche Videos zu machen. Das muss ja auch in jedem von diesen Artikeln drinstehen, ne? Sonst ist es ja kein richtiger Artikel. Und sonst verfehlt es ja auch das Ziel, weil das Ziel ist ja, ein Klima zu schaffen, wo man irgendwie gegen diese Leute vorgehen kann, dass man sie wegcanceln kann. Also jetzt Leute wie KuchenTV hier in Tobias Huch und die ganzen Leute, die darüber halt Videos machen. Das ist ja das Ziel, dass man die Plattform dazu kriegt, diese Leute einfach wegzukicken. Und ja, deswegen muss man das da halt wieder reinspinnen, dieses Narrativ. Ist ja klar. Und dann kommt sie ja auch mit ihrer... Also ich würde dich bitten, auf die Unterüberschrift nochmal einen Blick zu werfen. Da hat der Wingu schon... Gegen die Schauspielerin hört und die Streamerin Shoyoka allein das schon ja, auf das die ist auch ihr Standardding. Ebene zu stellen, ist das schon ist ihr so Standardding. Unsagbar unehrlich. Sie hat ja unglaublich widerwärtige Artikel da bei Beltauer News, die haben sie wahrscheinlich mittlerweile rausgeworfen, zumindest habe ich da schon lange nichts mehr von ihr gelesen, über dieses Zusammentreffen mit Jordan Peterson da in Berlin vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren oder so, erinnert ihr euch noch? Das war ja auch total unterirdisch und vollkommen fernab von jeder Realität und mit irgendwelchen Wahnvorstellungen, die sie da irgendwie gebracht hat, wie die Leute da angeblich drauf gewesen sein sollen. Und dieses Amber Heard-Ding, das hat sie ja auch bespielt ohne Ende, um da immer wieder zu behaupten, dass das ja alles nur eine Kampagne gewesen wäre und überhaupt alles zu verschweigen, was die Tante da sich zu Schulden kommen hat lassen, die Heard. Das heißt, nur so hinzudrehen, als wäre das ja immer wieder das übliche Ding, dass man den Frauen nicht glaubt. Und das ist hier wieder genau das Gleiche, deswegen sage ich ja auch, das ist halt das Lied, das übliche Lied, was sie halt singt. Hass im Netz gefährdet Meinungsvielfalt und Demokratie. Ja, das liegt dir, Kommunistin, am Herzen, ne? Meinungsvielfalt und Demokratie. Und das sind alles rechte Kulturkämpfe, ja. Und hier ist noch Flinter, das war veraltet, Veronika. Das war ganz veraltet. Ja, und Anschluss für rechte Leute und so. Und Gamergate, ja, genau. Drastische und bekannteste Beispiele für misogyne Hasskampagnen sind Gamergate vor rund 10 Jahren. Was als Ursprung der A3 zu begreifen ist, ja, laut Meinungsartikeln. Als auch die brutale Schmierenkampagne gegen die Schauspielerin Amber Heard. Das Argument von Gamergate lautete knapp zusammengefasst: Strohmann. Feministinnen wollen durch falsche Sexismusvorwürfe die Gaming-Community durch eine woke Agenda zerstören. Um das zu erreichen, schlafen sie auch mit linken Videospieljournalisten. Was für eine interessante Verquickung und Verdrehung der Tatsachen. Ne? Mhm. Wenn das die Tante mit dem linken Videospieljournalisten geschlafen hat, wissen wir alle, aber wir waren immer davon ausgegangen, dass es war, um ihr eigenes Profil zu erhöhen. Dass die Gaming-Community durch eine woke Agenda zerstören wollen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die Betroffenen erhielten unzählbare Todes- und Vergewaltigungsdrohungen. Citation needed. Ihre Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler haben die selber beschädigt. Das, was sie von sich gegeben haben. It's the daily grind of you a liar and you suck. Ihre Vorträge wurden gestört. Von wem denn? Von Sargon oder wie? Dem Garbage Human. Oh. Sie mussten mehrfach den Wohnort wechseln. Wir wissen alle, dass Zoe Quinn die Europareise, die sie inszeniert hat, schon lange vor Gamergate geplant hatte mit ihrem neuen Boyfriend. Veronika, du erzählst Unsinn. Ja. Ja, und KuchenTV hat darüber geredet. Böse. Und hat ernsthaft gesagt, das wäre schlecht, dass sie da Gamergate ins Spiel bringt, wegen den Opfern von Gamergate, dass sie die verbindet mit Shoyoka. Das KuchenTV und Trottel nicht ganz so, also. Haben sie aber auch massiv bescheinigt in den Kommentaren, dass er da leicht falsch liegt. Dass es zwar eine Parallele gibt, aber dass die, ja, von, ich habe ich etwas gelesen, einiges. Ja. Das ist ja, gut. Wechselt oder so. Ja, der Witz ist ja, dass er doch, reingeschrieben, ne? Er hatte doch schon mal ein Video gemacht, wo er es richtig beschrieben hat. Und zwar komplett. Das hat er sich da ja von dem Mord Ahead oder wie der hieß, der mittlerweile sein Video gelöscht hat, leider auf Deutsch, wo Ebe ihm bei der Recherche geholfen hat. Der hat das alles mal aufgearbeitet und daraus hat er dann zitiert. Mit dem ganzen Kram, Fire Young Capitalists und das ganze Zeug war alles dabei. Und da muss ihm dieser Christian Huberts-Idiot hier erzählt haben, nee, das ist alles gelogen. Und dann hat er dem das geglaubt. Und seitdem meint er dann irgendwie die Opfer von Gamergate. Nee. Das ist ja auch so das große Narrativ, das legt sich über alles drüber und auch über die Erinnerung und so weiter. Und irgendwann denkst du, dass das andersrum berichtigt. So. Die Opfer von Gamergate, von denen wir gerade gehört haben, dass sie jetzt noch in hohen Positionen bei Consulting-Firmen sitzen. Ja, aber man probiert hier genau das, was man auch damals probiert hat. Man probiert das auch wieder so hinzudrehen, so nach dem Motto, ja, die Shoyoka, das ist halt eine linke Aktivistin, so. Wenn man gegen die was hat, dann muss man ja ein rechter Aktivist sein. Und das hat ja damals schon die Alt-Right gegründet und ich finde dieses Meme so geil, was sie, wo Hand of Blood mit hier Monte zusammensitzt und dann sagt, ja, aber sie engagiert sich ja schon auch für die LGBTQ und für die queere Community. So, als wäre das irgendwie, als würde das von allen freisprechen, wenn man das macht. Als wäre das irgendwie ein Persönlichkeitszug oder irgend sowas. Ich meine, aber es hat ja niemand wirklich damit rechnen können, dass halt diese Influencer halt nicht sowieso komplett Musch im Kopf sind. Also fast jeder von den Leuten, die da eine gewisse Größe erreichen, drehen halt ab, weil sie dann irgendwie ihren eigenen Fürzen irgendwie riechen, an ihren eigenen Fürzen riechen und für himmlische Gerüche halten. Ja. Und dann brauchen sie nur einen, der ihnen den Woken Floh ins Ohr setzt. Ich habe mir auch ein paar Sachen über diese Geschichte, es gibt ja da einen Zusammenhang zu dem Hand of Blood. Diese Doppelmoral und diese Ekligkeit, dass er Leute schneidet, weil sie mit hier Montana Black irgendwas zusammen machen, aber er setzt sich mit ihm vor der Kamera und tut, als wäre nichts gewesen und so. Wokeness ist einfach echt ein Mindvirus. Ja, wenn es hilft, ne, wenn man die Cloud mitnehmen kann. Und das hier ist ja auch alles komplett falsch. Also Amber Heard war im Jahr 22, ja, das ist fast noch eine viel gehasste Frau. Von wem denn gehasst? Von wem war die denn gehasst? Weil sie es gewagt hatte, ihren Ex-Mann, den Schauspieler Johnny Depp, der häuslichen Gewalt zu beschuldigen, ist ja sogar schon mal falsch. Da stand ja ihr Name drauf, aber geschrieben hatten das ja irgendwelche Leute von der ACLU. Komischerweise. Alles, was Kacher sagt oder schreibt, ist reine Provokation. Ja. Es ist reine Provokation. Von vorne bis hinten, jeder Satz, Aktivismus. Jeder Zusammenhang, den sie darstellt, alles nur falsch. Aktivismus. Soll was Bestimmtes bewirken. Es soll ja bewirken, dass wir demnächst einfach alle rufen, ja, glaubt der Frau, kennst du sie alle weg. Für einige Monate war es salonfähig, sich über Gewaltopfer lustig zu machen. Wann? Wann war das je salonfähig, sich über Gewaltopfer lustig zu machen? Das war vielleicht so ein Ich erinnere mich an die Sache mit dem Kantholz. Ja. Weißt du noch? Stimmt, der Wickel also auch. Weil sie angeblich Depp verleugnen würde. Angeblich, aber was hat denn das Gericht da entschieden? Es hat nicht entschieden, dass das angeblich war. Ja, aber das war ein patriarchales Gericht. Das ist faschistisch. Vorne mit dabei waren übrigens zahlreiche YouTuberInnen, die ihre Karriere im Rahmen von GEMAGate begonnen haben. Zähle einen Namen auf, einen einzigen Namen, Veronika. Sage. Ne, was hat der denn damit mit Johnny Depp? Was War weiß ich? der, Der wird auch mal ein ja, ein Video Video dazu gemacht gemacht haben, haben. ja. Aber Das reicht so. hier steht ja vorne mit dabei. Und zahlreiche, ja, stimmt. Die Weltraumaffen. Also das ist, also wirklich, es ist alles komplett, also die Jahreszahl, mal gucken, ob die überhaupt stimmt, weil ansonsten ist wirklich dieser ganze Absatz gelogen. Ja, der deutschsprachige Raum hat inzwischen sein eigenes GEMAGate. Ist das Die lächerlich, ehrlich, Kampagne ey. von Veronika gegen die Sie Wahrheit. spielt doch das ganze Ding genauso. Sie spielt das doch erst richtig. Ne? Alle anderen reagieren doch bloß. Das passt in ihr Naja. Schema. Ja. Lustigerweise passt er dadurch wirklich ins Schema. Verrückte Kommunisten, die hier irgendwie gerne einen Gesellschaftswandel herbeiführen wollen und deswegen ihre Märchengeschichten erzählen, in einem Kleid von Aufklärung und Journalismus und Wissenschaft. Demnächst engagiert sie sich noch bei gegen Fake News oder sowas, pass mal auf. Plattformunternehmen der Regel nichts gegen diese Flut an Hash-Content und das Ja, Betroffene ja. in ihren digitalen Gewalt alleine. Die Und Menschen leiden, gib mir Macht, gib mir mehr Macht. gleichzeitig Hass-Content. fungieren diese Angriffe auch immer als Warnung an andere Frauen. Halt mal lieber den Ball flach, sonst kannst du die Nächste sein. Komisch. Das bezieht sich aber nur auf Frauen, die Unsinn reden, Veronika. Ich kenne einen Haufen Streamerinnen, die beliebt sind und wo das niemand sagen würde. Alter, Nee. Frauenhass im wahren produzierenden Patriarchat. Ja, eine Ein Kommunistin lukratives beim Neuen Geschäft ist. Deutschland, die so einen Ansatz wählt. Hammer, Wild, echt, kommt ey. man gar nicht drauf. Und nach wie vor sich zu viele Menschen aktiv daran beteiligen. Am wahren produzierenden Patriarchat. Was sollen sie denn machen? Sie müssen doch was irgendwie zu essen haben dann, ey. Sag mal, wovon lebst du Ballende denn? müssen Planwirtschaft, reinkommen. wir brauchen Planwirtschaft. Wir müssen den Ja, da müssen trotzdem Leuten. Leute Waren produzieren. Weißt Ja, du? nee, Was soll das wird das? dann, Also, musst du dann wovon lebt eintragen was? und dann kommt ein Experte und der guckt, ob du das überhaupt wirklich brauchst. So, ob dein Social Credit überhaupt reicht. Ob du Die schon kann bestimmt von dreimal, Licht leben. Die lebt von Lichtnahrung. Richtung Veronika, Veronika. nee, also nach dem, was ich da letztes Jahr gesehen habe vor der Republika, lebt die definitiv nicht von Lichtnahrung. Weil die so blass ist, oder was? Ja, das hier Ja. ist mir durch Zufall vor die Füße Ich gefallen, habe aber sehr gelacht, als ich das ich rausgesucht fand's so habe. Das ist ja mal richtig irgendwie, was wild. da drin steht. Also Richtigstellung vom RBB 24. in So. eigener Sache Richtigstellung. Richtigstellung zum Beitrag vom 22. Februar 2024. Hitzige Diskussion. Der Hitzige Brandenburger Diskussion. Landtag debattiert über Demokratie und Parteienvielfalt. Jetzt kommt nochmal der Titel des Beitrags und in dem hieß es: Der Brandenburger Landtag hat in einer Aktuellen Stunde über die Demokratie diskutiert. Beantragt hatte die Debatte die AfD. Die Fraktion stieß mit ihrer Vorstellung von einer Abschaffung des Mehrparteiensystems auf deutlichen Widerstand. Aha. Hierzu stellen wir richtig: Die AfD hat in der Aktuellen Stunde keine Vorstellung zur Abschaffung des Mehrparteiensystems in den Landtag Brandenburg Was eingebracht sie für einen Bullshit oder eine solche verbreiten, dort diskutiert oder gefordert. Diese Behauptung ne? nehmen wir als unzutreffend zurück. Ist ja gut, dass Abtreten. das richtig gestellt wurde. Wie Schon eine kommt ganz man? schöne Knaller, vor allem, wenn man sich überlegt, solche Meldungen, wenn sie dann kommen, werden ja eventuell dann in Klagen oder in anderen Sachen verwurstet, sage ich uns mal auf der juristischen Seite, oder natürlich zumindest medial ausgestattet, dass wieder heißt, ja, hier, die wollen die freiheitliche demokratische Grundordnung abschaffen, die wollen das Mehrparteiensystem abschaffen. Ich meine, sollten eigentlich genug gute Argumente gegen die AfD haben und die desavouieren sich damit wieder selber. Wie macht man so einen Fehler überhaupt, würde mich mal interessieren. Entweder durch Absicht oder Voreingenommenheit sollte eigentlich schon nicht wieder mehr ausreichen, würde ich sagen. Ihre Vorstellung von einer Abschaffung des Mehrparteiensystems stieß auf deutlichen Widerstand. Das würde ja voraussetzen, dass sie das konkret vorgeschlagen haben und dass andere Leute sich darauf bezogen haben und das abgelehnt haben. Das scheint ja so überhaupt nicht stattgefunden zu haben. Das kann ja nicht durch Voreingenommenheit passieren. Das kann ja oder hat man da den Antrag nicht gelesen und hat nur die Debatte verfolgt, wo anderen Fraktionen denen das vorgeworfen haben, oder wie? Ich glaube auch, da hat ein grüner Redner gesagt, sie wollen doch das dass wir Parteiensysteme abschaffen und hier eine Führerpartei, bla bla bla. Und der Journalist so, ah ja, stimmt, AfD will mehr Parteiensysteme. Na gut, ich meine, Faulheit, okay, könnte eine Erklärung sein. Lass ich mal zu. Aber es ist schon sehr überspezifisch halt, ne? Ja, aber weißt du, wenn ein Haus einstürzt, dann sagt man auch nicht, na gut, die Faulheit des Mauers war jetzt mal nicht so schlimm. Also ich finde es schon mass. Also jemand, der so einen Fehler baut, ist der für Journalismus geeignet? Frage ich mich. Ernsthaft. Wenn er nicht in der Lage ist, Sinn erfassend eine politische Debatte zu verfolgen, sollte er dann darüber schreiben? Die KI von Korrektiv hat das direkt geflaggt und dann haben die gesagt, korrigieren wir uns mal besser. Aber Leute, der Journalismus in Deutschland ist erstklassig und der hat ja auch dieses Selbstkontrollgremium namens Presserat, der regelmäßig den guten linken Journalisten attestiert, dass sie nichts falsch machen. Und, dass sie keinen Unsinn über Gamergate schreiben, wie wir schon selber festgestellt haben, dass den Fakten relativ egal sind. Ja, oder so Dinge wie die Müllhalde, wo die Polizisten hingehören und so, ja. Alles erst rein. Grüße gehen raus an Hentai-Game-Grobi-Fahrer. Genau. Und jetzt hat der Presserat hier gesagt, er erkennt aber auch, dass gerade bei großen und wichtigen Themen wie den Kriegen in Israel und Gaza sowie in der Ukraine die Medien überwiegend sauber gearbeitet hätten. Überwiegend sauber, den Angriff aus das Krankenhaus als israelischen verkauft haben oder dass sie uns den ganzen Ukraine-Krieg ohne die Einschätzung vom Restle von 2016 verkauft haben oder überwiegend sauer. Ja, überwiegend. Die haben keine Wahrheit verkleckert. Die haben die Wahrheit schön im Behälter drin gehalten. 51%. Oder wie Max es ausdrückt, sie haben größtenteils ins Klo geschissen. Ja, also sie tun so wichtige Dinge natürlich. Presseethik in Deutschland bedeutet ja so Sachen wie, dass man die Herkunft von Tätern nicht nennt. Weil das ist ja nicht wichtig. Na, das haben sie ja vor ein paar Jahren geändert. Wichtig. Ja, ich habe hier gerade mal die haben vor ein paar Tagen ihren Jahresbericht rausgebracht und so viele Rügen wie noch nie verteilt, irgendwie 2000 noch was Rügen, aber so schnell kann ich dir nicht querlesen, da was Sinnvolles rauszufinden. Ja, darauf hat sich Zapp ja auch bezogen und ich glaube, da ging es auch bei vielen. 2000 auf Rügen. Bei vielen Rügen ging es da auch um die Insel. Nee, ging es auch darum, dass ja irgendwelche Sachen, Herkünfte und sowas genannt worden sind. Weil das ist ja ganz wichtig, dass das verschwiegen wird. Ja, okay, Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht sorgen für Anstieg der Rügen. Also wir reden von 2000 noch was. 73 wurden in diesem Punkt verteilt. Also, naja. 2023 sprachen die Beschwerdeausschüsse insgesamt 73 Rügen, 94 Missbilligungen und 117 Hinweise aus. Bei 20 begründeten Beschwerden verzichteten sie auf Maßnahmen, weil die Redaktion kleinere Fehler bereits im Vorfeld korrigiert hat. Das klingt wirklich sehr bedrohlich. So wie das vom RBB, was wir gerade gesehen haben, wahrscheinlich. Ich suche gerade nach Beispielen. Das war auch nur ein Hinweis. Ja. Ah, Rügen, Presseübersicht. Wir wollten darauf hinweisen, die Wahrheit liegt da vorne oder so. Ja. Mhm. Ja, jetzt die Nürnberg-Killer verhöhnen seine Opfer auf Instagram. Schutz der Persönlichkeit, Rüge. Milena gestalkt und mit 41 Messerstichen niedergemetzelt. Schutz der Persönlichkeit. Ich denke mal nicht von der Milena, sondern, aber gut. Was gibt's noch? NBA-Profi zog sich mehrmals vor Psychologen aus. Rüge, Vorverurteilung. Okay. Interessant. Grüne Autohasserin kontrolliert jetzt VW. Autohasserin kam per Auto. Sorgfaltspflicht und Schutz der Ehre. Okay, was gibt's noch? Antisemitische Das wird Flyer bei wahrscheinlich, Unibet. pass auf, das wird wahrscheinlich die Frau Julia Willi Hamburg gewesen sein. Das ist ja die, ich glaube, stellvertretende Fraktionschefin oder Fraktionschefin oder so von den Grünen im Niedersächsischen Landtag. Und die ist ja echt im Aufsichtsrat von VW jetzt, weil die da ja so einen Platz haben. Ein Autohass darf man nicht vorwerfen, aber Frauenhass und Ausländerhass, das darf man alles vorwerfen, ja? Schon komisch. Naja, da wurde die Sorgfalt ja verletzt. Also hast du wahrscheinlich gar keine Autos oder ist gar nicht mit dem Auto gefahren oder irgendwas wird da ja falsch gewesen sein. Ja, gut möglich. 13-Jährige treten 14-Jährige auf Bahnsteig krankenhausreif. Rüge wegen Menschenwürde und Sensationsberichterstattung. Okay. Frauen wehren sich gegen Hass und Hetze. Sorgfalt. Okay. Hä? Aber warum Cicero? Okay. Ich glaube, Ja, darüber haben das wir hatten wir doch, glaube geredet. ich, in der Sendung. Ja, Ja, das hatten wir, glaube ich, genau, sogar. von einem Frauenverein, der halt sagt, okay, wir werden als Frauen gerade betroffen von dieser ganzen Diversitätsdebatte, negativ betroffen. War das nicht das, irgendwie sowas? Ja, das ist natürlich tendenziös, Sorgfaltspflicht, okay. In Spanien, mutmaßlicher Dschihadist geht mit Maschinengewehren auf Badegäste los. Ziffern Wahrhaftigkeit und Sorgfalt. Okay, vielleicht war der kein Dschihadist, vielleicht war der was anderes. Oh, keine Badegäste. Messerkiller tötete diese junge Liebe. Schutz der Persönlichkeit. Ja, haben sie Messerkiller 70-Jähriger soll nicht Schwestern un missbraucht haben. Sensationsberichterstattung, nicht okay. Ja, gut. verpixelt gezeigt oder so. Ja, also du, ich kann natürlich jetzt nicht alle 2000 hier vorlesen, aber sind sie überhaupt 2000? Naja, auszugsmäßig. Ja, die Januarbilanz von ARD und ZDF ist unfassbar. Verheimlichte Politikerinterviews bei ARD und ZDF? Fragezeichen. Zapp bei YouTube, muss ich mir natürlich auch anschauen. Da hatten wir ja, ich glaube, vor einer Woche oder vor 2 Wochen schon mal drüber geredet, über dieses Ding vom ÖRR-Watch-Blog, den jetzt irgendwer ins Leben gerufen hat, um den ÖRR-Blog nochmal zu prüfen, beziehungsweise Sachen zu finden, die die nicht finden, um dann zu sagen, ha, habt ihr wohl nicht gefunden, weil ihr ja ganz böse Fullfull-Leute irgendwie seid. Und da musste ja Zapp sofort draufspringen und sagen, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Und dieses Jahr habe ich mir angeguckt und dachte dann so, na, dreht es jetzt so hin, dass ihr jetzt irgendwie sagen könnt, ja, es ist ja falsch, also Sachen sind daran falsch, aber das halt eben dann so formulieren, dass es so klingt, als wäre das alles falsch und in Wahrheit würdet ihr ja gar nicht das verschleiern oder so, welche Leute da von welchen Parteien sind und so. Und der überwiegende Teil oder der ganze Anfang ist auch tatsächlich so gestaltet, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, ich habe es kommen sehen. Es geht direkt los mit Intro, Vorwurf von News und ÖRR-Blog. Und da muss man natürlich direkt wieder sagen, News, und da sind die Rechtspopos, den ganz Bösen. Und da geht es halt im Endeffekt um den Artikel, den sie geschrieben haben. Und der ist auch ganz schön verunglückt, muss man wirklich so sagen, weil sie im Endeffekt in dem Artikel auch nur die Sachen vom ÖRR-Blog quasi wiedergeben und mit einer Grafik versehen und das irgendwie einordnen mit Meinung. Und da haben sie jetzt hier halt eben das Pech, dass natürlich dann Zapp sich die Sachen nochmal einzeln angeguckt hat und natürlich da einzelne Fälle gefunden hat, die schon länger zurückliegen als nur von diesem Jahr. Aber News arbeitet mittlerweile auf ÖRR-Niveau, von daher ist das klar, dass da noch was durchgeht, ne? Also, und das war schon das Erste, wo ich mir dachte, und das ist jetzt euer Angriffspunkt oder was? Die Sachen sind älter. Und dann, ja, haben sie aber noch andere Sachen, dass sie halt dann teilweise so sagen, manchmal ist es ja vielleicht auch nicht so wichtig, weil da haben sie dann irgendwie den Chef von der Gewerkschaft hier für. Hier von der Lokführergewerkschaft und der ist irgendwie in der CDU. Und dann sagt er ja dann sozusagen, der Moderator hier, dass ja der Lokführergewerkschaftschef jetzt nichts irgendwie sagt, was jetzt CDU-Programm ist und deswegen muss man das doch nicht drunter schreiben, dass der von der CDU ist, weil ich mir dann auch wieder so denke, ja, aber die ganzen Beispiele von den linken Aktivisten, Die sind aber linkes Programm sozusagen, ne? Also da finde ich das schon wichtig. Und dann mit diesem Hilje, der ja irgendwie für die Grünen mal der Wahlkampfleiter irgendwie war, und dann sagt er dann so, ja, aber das war ja vor 10 Jahren und er ist ja nicht in der Partei und wie lange danach soll man das denn noch sagen, dass der da mal Wahlkampfleiter von denen war? Und da muss ich ja auch wieder sagen, das kommt halt darauf an, ne? Also wenn die Leute sich da irgendwie. Ja, das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr so eine Empfindenssache, wo ich als Journalist dann vielleicht auch mal irgendwie wissen sollte, dass wenn ich jetzt so jemanden hole und der mir irgendwie den Grünen da irgendwas so hindreht, dass halt eben diese grüne Politik natürlich super toll und wir das alles brauchen ist, dann finde ich das schon interessant, auch wenn der vor 20 Jahren oder was weiß ich nicht was da mal für die gearbeitet hat. Das sollte man dann schon sagen, ja. Also sorry, das ist mir egal, ob das, wie alt das dann ist. Ja, man In tut wieder so, diesem. als würde man einen Elefanten im Raum nicht sehen, der da heißt Interessenskonflikte. Also, das geht doch darum, Interessenskonflikte offen zu legen und nicht irgendwie, ob jetzt einer grün ist oder sonst was. Es gibt Ja, aber Diktatur ob der dann wirklich Interessenskonflikte, noch die einen man offenlegen müsste. Interessenskonflikt hat, nee, ich bin eigentlich der Meinung, es geht halt um Transparenz. Also um Interessenskonflikt kann es auch gehen, aber wenn er jetzt vor 10 Jahren für die gearbeitet hat, klingt das ja zum letzten Mal, klingt das jetzt nicht danach, als ob er jetzt demnächst auf seine nächste Beauftragung irgendwie schielt. Ja, genau, deswegen würde ich das auch weglassen können, würde ich sagen. Wenn man dann, dass er mal vor 10 Jahren für die Grünen gearbeitet hat, muss man da nicht reinschreiben, genau. Ja, aber ich sage ja, es hängt halt eben davon ab, was er dann tut konkret. Also klar, wenn er sich jetzt Das nur ist zu auch richtig, irgendwas ja. äußert, dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber wenn es halt eben sowas ist, wo man sich halt im Kopf kratzt, dann wäre es halt schon interessant, das halt eben zu wissen, ne? Und klar, das ist dann Ja, wenn es vielleicht meinetwegen ein ein. Graubereich oder so. Aber jedenfalls ist es auch so, dass man jetzt Zapp nicht vorwerfen kann, dass sie jetzt komplett sich davon allen freigesprochen haben, weil er dann schon irgendwie sagt auch, dass da auch Fehler passiert sind, also dass auch Sachen hätten genannt werden müssen. Dazu ringt er sich dann wenigstens doch durch am Ende. Aber natürlich erst, nachdem er hier minutenlang uns erklärt hat, dass ja das, was da News gemacht hat, überhaupt keine Methodik hat und was da über Airblock gemacht hat, das hat keine Methodik. Die sagen ja gar nicht, was ihre Methodik ist, um diese Erhebung zu machen. Ja, und später in der Sendung sagt er dann, er hat eine Anfrage geschickt an ÖR-Block und News hat gar nicht geantwortet. Und ÖR-Block hat gesagt, hier müssen wir aber alle Fragen, müsst ihr dann hier veröffentlichen und unsere Antworten. Ja, da haben wir doch keine Zeit für. Ja, pack's auf deinen scheiß Twitter-Kanal. Die Antwort stand doch Haben direkt wir doch darunter keine in Zeit dem zu. Text. Haben sie doch so reingepostet sogar. Also, da war doch der ganze Text drin. Von daher, darauf hingewiesen hat er nicht, Ja, und wörtlich, was haben die sinnbildlich. gesagt? Die haben ihm geantwortet. Es ist ein Projekt, was die Leute in ihrer Freizeit machen und die sind darauf angewiesen, dass sie Einreichungen bekommen. Und das ist doch mal hier, ihr seid doch das Alibi-Magazin. Ihr könnt doch sonst, ihr wisst doch immer super Ausflüchte von sämtlichen Leuten. Das ist doch eine gute Erklärung dafür, warum sie andere Sachen nicht gefunden haben, weil ihnen die halt keiner geschickt hat. Die Leute haben halt danach nicht geguckt, die denen das geschickt Genau. haben. Und ihr wisst halt Das ist nicht, ob vielleicht die dann es nicht auch so veröffentlicht interessant. hätten, wenn Hätte ihr dann denen zum das jetzt Beispiel. geschickt hättet. Kann auch sein, dass sie es auch veröffentlicht hätten, wenn die CDU-Leute, die da bei Bauernprotesten Genau. waren, irgendwelche Leute von der CDU, die nicht genannt wurden. Es kann ja sein, wenn das einer Glaube ich gefunden schon, hätte und dass wir den das geschickt gemacht hätte, dass sie hätten. es auch dann gebracht hätten. Warum nicht? Ja. Also es gibt auf jeden Fall, ja, also es gibt halt schon einen Grund, weil der eine, der da dabei ist, der sich da irgendwie mal geoutet hat, ist halt bei der CSU, kann ja sein, dass er das dann nicht will. Und das implizieren sie Ja. natürlich auch, aber man weiß es halt nicht. Und ihr könnt es auch nicht sagen. Und das ist halt nicht komplettes Bild. Ja, ist es nicht. Warum bringen die das komplette Bild nicht? Ja, weil sie keine professionellen Journalisten sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen und diesen Sachen hinterher recherchieren. Und das werft ja dann den News-Leuten natürlich auch nicht zu Unrecht dann vor, dass sie das dann nicht mal nochmal nachrecherchiert haben. Ist schon wahr, ja. Also das müssen Ja, sie sich es dann fordert auch dann so eine Art gefallen lassen. Neutralität ein, die der ÖR nie, dieser Block nie versprochen hat, sozusagen, ne? Das finde ich mal zum einen. Und Ja, weiß ich nicht. Also die sagen ja jetzt bei den eigentlich nicht, dass sie jetzt Bauerndemos, ein ja. CDU-Wahl-Helfding sind. Das impliziert natürlich die, das werfen sie denen vor. Also dieser Watchblock, da wirft denen das ja vor. Deswegen haben die ja ihre Recherche da im Endeffekt ja auch dann angestellt, ne? Die werfen denen das natürlich schon vor, dass sie da quasi Stimmung machen wollen für die CSU irgendwie mit diesem Watchblock, mit diesem ÖR-Block. Und ja, aber ihr wisst das halt nicht, ob das so ist. Und ihr habt es auch nicht bewiesen, dass das so ist. Es ist nur eure Vermutung, dass das so ist. Und die sagen halt eben, nee, wir haben halt diese, wir wussten es einfach nicht, wir haben diese Einreichung nicht bekommen und wir, ja, wir machen das ja hier nur nebenbei. Und das ist dann halt eure Erklärung und fertig. So. Ja, ich finde aber also, auch, dass es was anderes ist, wenn man jetzt auf so einer gesammelten Bauerndemo, dass man da ein paar CDU-Männer findet. Das sollte man vielleicht auch dran schreiben. Aber es ist doch was anderes, als in verschiedenen, vielen kleinen Interviewsituationen immer wieder gespickt, irgendwelche Leute drin zu haben, die immer aus der gleichen Ecke kommen. Sorry, das finde ich echt, das ist was anderes. Das ist eine Masche. Und dass da eben sich die Bauern, dass die da CDU-nah sind und sich dann da versammeln, ja, das ist eher ein natürlicher Vorgang. Deswegen, ihr müsst doch selber unterscheiden können, was dann, wann das relevant ist und wann nicht. Ja, das kann man ihnen doch nicht sagen. Das können sie doch auch nicht dem ÖRR-Block überlassen. Da geht es noch um Politiker und Parteimitglied. Das ist natürlich auch eine wichtige Unterscheidung. Es ist ja nicht jeder oder die wenigsten Leute, die ja in der Partei sind, sind ja auch Politiker dann wirklich. Na, also, ja, nur wenn es um Transparenz geht, dann natürlich, will man klar, alles aber wissen. Ne? Auch an der Stelle sagt Zapp dann eigentlich auch nicht so richtig die Wahrheit, weil die meisten von diesen Sachen, die da rausgesucht worden sind, waren ja irgendwelche Dinge. Ich habe die ja selber gesehen beim ÖRR-Block. Das war jetzt auch nicht irgendwo, also wer jetzt Parteimitglied ist, im Regelfall, wenn die Leute das nicht selber sagen, dann weiß das ja auch keiner. Also es gibt ja jetzt keine Internetseite, wo jetzt zum Beispiel drinsteht, dass ich jetzt bei der FDP bin. Na, das weiß ja niemand. Ja, genau, das muss ja auch nicht mehr abgefragt werden. Aber bei diesen Leuten wusste man natürlich, dass die Parteimitglieder sind. Woher wusste man das? Weil die mal irgendwo aufgestellt waren. Als Politiker dann, als Kommunalpolitiker. Genau, die haben Parteiämter wahrgenommen. Das ist nochmal was ganz anderes. Als ja, und für Mandate kandidiert. Ne? Zumindest kandidiert, wenn sie sie nicht unbedingt ausgefüllt haben, aber sie haben auf jeden Fall dafür kandidiert. Und das ist dann eingeflossen. Das wurde dann irgendwo Pressemitteilung rausgegeben und so. Und das war ja der Grund, warum die Leute überhaupt herausgefunden haben, dass diese Menschen in diesen Parteien Mitglieder sind. Also da, liebe Leute hier vom Zapp, ich glaube, da wollte es dann doch irgendwie ein bisschen zu sehr irgendwie so abtun, so nach dem Motto, ja, aber das bedeutet ja nichts, weil die erfüllen da ja keine Funktion und die sind ja keine Politiker, sind ja nur Parteimitglieder. Ja, also Argument, ne? Das war aber jetzt in den Fällen nicht so richtig passend. Also es hat da nicht so richtig reingepasst, weil im Endeffekt, ja, haben die es ja schon gemacht. Was allerdings angebracht war, war das eine Kritik, dass sie da, es ging ja auch um Mitarbeiter vom Öffentlich-Rechtlichen und da haben sie auch so eine Schauspielerin mit reingewurschtelt, die irgendwie mal im Tatort mitgespielt hat. Und das ist natürlich schon was anderes, wie jetzt irgendwie eine Redakteurin, die irgendwo Journalismus macht. Ne? Also wenn sie die irgendwie interviewen und das nicht dran schreiben, ist das natürlich was anderes, als wenn sie jetzt irgendwie eine Schauspielerin interviewen, die irgendwie mal im Tatort mitgespielt hat. Na, also das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, schlechtes Argument fand ich jedenfalls, dass ja Politiker auch nicht immer die Meinung ihrer Partei vertreten würden. Ja, okay, vielleicht nicht immer, aber in so einem Interview vielleicht schon, ne? Wenn man schon mal die Chance hat. Dann bist du so Trommel für die Parteilinie. Dann tut es der treue Parteisoldat vielleicht auch. Also das ist nicht gesichert. Ja, also vor allen Dingen, wenn es doch jetzt um so ein, da ist, der Kontext spielt eine enorm große Rolle und da hast du jetzt irgendwie eine Bauerndemo, wo Bauern hinfahren. So. Und jetzt hast du Demokratiedemos, wo die Leute irgendwie behaupten, das Volk steht auf und fordert die Rettung der Demokratie. Und dann hast du da irgendwelche Leute vom Öffentlich-Rechtlichen, die dir irgendwas erzählen, wo es nicht dran steht. Und du hast irgendwelche Leute von lauter linken Parteien und Regierungsparteien, wo es nicht dran steht. Ja. Und das soll dann irgendwie suggerieren, dass jetzt irgendwie die einfachen Leute da irgendwie jetzt aktiv werden oder wie, weil unsere Demokratie in Gefahr ist und nicht irgendwie die Parteileute da aktiv werden, weil ihre Parteimacht in Gefahr ist, die dann irgendwie mit der Demokratie verwechselt wird. Also das ist halt natürlich auch ein wichtiger Unterschied, der hier natürlich nicht gemacht wird. Ja, also es war natürlich wieder alle die Sendung. Man kann ihnen nicht komplett vorwerfen, dass sie gesagt haben, wir haben noch nichts falsch gemacht. Ging anfangs schon so ein bisschen in diese Richtung, aber er hat zum Glück die Kurve nochmal gekriegt und am Ende dann halt noch eingeräumt, dass auch Sachen hätten also dass es auch Fälle gab, wo das hätte drangeschrieben werden müssen, dass die Leute da irgendwie von der Partei sind oder irgendwo vom ÖRR Journalisten sind, die da interviewt werden. Ja, wenn es dann eben nicht mehr um Interessenskonflikte, sondern mehr so um Transparenz geht, so gebe ich dir ja durchaus recht, dass das dahin tendiert, dann wird eingefordert werden, dass man alles immer dran schreibt möglichst. Ne? Das wird dann vielleicht auch ein bisschen komisch, weil je nachdem, was man dann wenn du einzelnen Leuten dran schreiben musst, manche sind ja wohl auch mehrfach tätig oder so. Ja, aber im Prinzip ist Transparenz besser. Ne? Dann lieber ein bisschen mehr dran schreiben als zu wenig. Ja, die sollten sich kostet keine Sendezeit, machen, ne? Unter welchen Umständen. Das war auch so ein Argument, dass er meint, das haben wir gar nicht die Zeit für oder so in der Sendung. Ja, genau, das hat er auch irgendwie gesagt. Ja gar nicht, das würde ja halt ewig lange dauern, wenn man das alles da dran schreibt. Ja, ja, genau. Ja. Dabei brauchst du ja bloß den Bauchbinder einblenden. Ne? Ja. Ja, und vor allen Dingen gucken halt, in welchem Fall das halt relevant ist. Und eben, das sind sie nicht in der Lage, selbst zu entscheiden, dann müssen sie über einen ÖRR-Block entscheiden lassen oder was, oder sich da vorschreiben lassen, oder das ist doch Quatsch. Dann macht doch hätten von vornherein ein bisschen sauberer arbeiten sollen, eben ein bisschen mehr Transparenz zeigen, weil das ist auch nicht so, hätte der ÖRR-Block sich auch vielleicht dran aufgehängt, ne? Ja, zumal sie zugeben, dass es ja auch berechtigt war in manchen Fällen. Absolut war das. Ja, kommen wir jetzt zur Korrektivsache. Da hat es jetzt einen ersten Beschluss von einem Hamburger Gericht gegeben. Da wurden drei Sachen gerügt, die über den Herrn Voskerau gesagt worden, geschrieben wurden von Korrektiv, und eine von denen wurde auch bemängelt und die darf jetzt so nicht wiedergegeben werden. Und diese drei Beispiele, die zeigen einfach, wie perfide hier vorgegangen wurde von Redaktionsseite von der Korrektiv. Da ist es wohl wirklich so gewesen, dass jeder Satz, der in diesem Artikel rausgekommen ist, erstmal von einem Anwalt mit einer juristischen Begründung quasi abgesegnet wurde, bevor das erschienen ist. Und für Laien lesen die sich sehr dämlich, juristisch sind sie nachvollziehbar, aber kommen wir doch mal direkt in die Beispiele. Im Artikel stand den Vorschlag, man könne vor den kommenden Wahlen ein Musterschreiben entwickeln. Um die Rechtmäßigkeit von Wahlen in Zweifel zu ziehen, hält Voskerau für denkbar. Je mehr mitmachen, stimmt er zu, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das war das Zitat, was das Gericht im Endeffekt gekippt hat. Voskerau hatte erklärt, er habe sich so geäußert, dass ein massenweises Vorgehen bei Wahlprüfungsbeschwerden gerade nicht sinnvoll sei und der Erfolg nicht davon abhänge, wie oft eine Beschwerde eingereicht werde, sondern davon, wie gut sie begründet sei. So, Korrektiv hat erwidert, dass in dem Artikel nicht behauptet werde, Voskerau habe überschwemmungsartige Massenverfahren befürwortet, sondern die Leser die Passage so verstehen würden, also die Leser würden die Passage so verstehen, dass eine gewisse kritische Masse nun mal erforderlich sei, damit Zweifel an der Wahl überhaupt geschürt werden könnten. Es ist klar, dass die Leser das denken. Ne? Gerade im Zusammenhang mit der jüngst in Berlin wiederholten Bundestagswahl wissen die Leser, dass eine Unregelmäßigkeit im Einzelfall keine Rolle spielt. Die Leser wissen das alle. Das wissen die Juristen von Korrektiv, dass die Leser das wissen. Die wissen, was in den Köpfen von den Lesern vorgeht, wenn die den Text lesen. Ne? Als Problem für die Legitimität der Wahlen hätten die Teilnehmer des Potsdamer Treffens ja den Umstand, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allem migrationsfreundliche Parteien wählen würden, in Klammern ethnische Wahl, ausgemacht. Außerdem stelle sich die Frage, warum man Musterschreiben entwickeln soll, wenn es doch nur wenige Fälle sein sollen, die weitergetrieben werden sollen. Das war die Begründung, warum dieser Satz rechtens ist. Ne, weil der Leser versteht den Satz ja anders. Und der Leser weiß ja den Kontext. Und an einer anderen Stelle wurde von irgendeiner anderen Person was gesagt, das dazu auch passen wird. Das Recht der Pressekammer nicht aus. Nachdem Korrektiv nicht dazu vorgetragen hatte, was Voskerau denn nun in Potsdam gesagt habe, seien die Journalisten ihrer Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast nicht nachgekommen. Der unstreitige Umstand, dass der Antragsteller geäußert hat, dass es möglich sei, Wahlprüfungsbeschwerden einzureichen und dazu Musterschreiben zu entwickeln, besagt nicht, dass der Antragsteller geäußert habe, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von Wahlprüfungsbeschwerden steige, wenn diese in besonders großer Zahl eingereicht würden. Ihr seht, hier geht es um richtig kontroverse Themen. Und wie gesagt, das ist einfach nur ein Beispiel, wie minutiös da argumentiert wird. Ja, wie das formuliert wurde und wie hanebüchen die Erklärung ist. Und die Erklärung von den zwei Sachen, die durchgegangen sind beim Gericht, finde ich eigentlich auch noch interessant. Zum einen hatte Korrektiv geschrieben, an die Sache mit der Ausbürgerungsrede von Staatsbürgern in Sellners Vortrag will Voskerau sich aber nicht erinnern können. Voskerau hatte sich beschwert, die Journalisten hätten verschwiegen, dass er ihnen auf Nachfrage erklärt habe, es sei nach seiner Erinnerung von niemandem gesagt worden, es sollten Deutsche ausgebürgert werden. Sowas rechtlich ja auch gar nicht möglich sei. Das Landgericht ist jedoch der Ansicht, in der Berichterstattung gehe es ausschließlich darum, was Vosgerau bezogen auf Äußerungen im Vortrag geantwortet habe. Und das hat Korrektiv richtig wiedergegeben. Also hier wird, dass er später auf die Nachfrage, dass er hat das auf die Nachfrage verneint, aber die Nachfrage wurde hier nicht erwähnt. Es ging nur um den Vortrag und deswegen darf man das so sagen, auch wenn es nicht stimmt. Zum anderen hatte Korrektiv über Vosgerau geschrieben, der Verfassungsrechtler spricht über Briefwahlen, es geht um Prozesse, um das Wahlgeheimnis, um seine Bedenken in Bezug auf junge Wählerinnen türkischer Herkunft, die sich keine unabhängige Meinung bilden könnten. Auf Korrektivfragen hin bestätigte er diesen Satz später. So, hier steht es explizit drin. Aber auch wenn das so nicht stimmt, weil er auf die Nachfrage nicht so geantwortet hat, weil das nicht der Fall ist, sagt das Gericht, obwohl es hier explizit drin steht, was beim vorigen gerügt wurde, weil es wird ja nicht explizit genannt, deswegen muss es nicht erwähnt werden, hier wird es explizit genannt, aber laut Gericht würden die Leser aber schon verstehen, dass Korrektiv in dieser Passage Vosgeraus Äußerungen wertend zusammenfassen wollten und ihn nicht wörtlich wiedergibt. Also hier weiß das Gericht so jetzt, was die Leser denken. Ja, schön. Ne, was natürlich auch der Argumentation der Anwälte von Korrektiv widerspiegelt, weil die das ja so argumentiert haben. Die haben es ja oben auch so argumentiert, nur da hat es nicht gezündet. Aber hier hat es gezündet. Auch sei dem Durchschnittsleser klar, dass Vosgerau sich hinsichtlich der Fähigkeit zur Meinungsbildung nicht auf den einer Willensäußerung vorgelagerten inneren Meinungsbildungsprozess, sondern den Akt der Stimmabgabe bezogen habe. Also quasi, weil hier nicht das Wahlverhalten, sondern quasi der Denkprozess, der dann zur Abstimmung führt, angesprochen wurde, wäre das auch ja, vollkommen in Ordnung. Glaube ich nicht nur um die Stimmabgabe. Ging eher um den Meinungsbildungsprozess, der von anderen beeinflusst werden könnte. Ja, ja, aber nicht den Stimmabgabeprozess. Das wäre nicht hinrechtlich gewesen. Aber den Meinungsbildungsprozess zur Stimmabgabe, den sieht das Gericht, das könnte der Leser extrapolieren aus dem Text und deswegen sei das vollkommen in Ordnung. Die zentralen Vorwürfe waren als wertende Schlussfolgerungen formuliert. Meinungen können gerichtlich jedoch nicht verboten werden, sondern nur Tatsachenbehauptungen. Also außer man sagt, auf Nachfrage hat er das bestätigt und das hat nicht so stattgefunden, dann weiß der Leser, dass es ja doch irgendwie anders ist. Man kann es trotzdem so schreiben. Also finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das Letzte ist, was konkret zu diesen Punkten gemacht ist, weil das ist, also mir kommt es sehr seltsam vor. Wie gesagt, es ist eine juristische Argumentation, die kann schon mal seltsam sein. Aber gerade das, die Leser wissen das ja. Und der Leser hat ja den Kontext und deswegen weiß der Leser das ja und kann das gar nicht falsch verstehen. Der kann das gar nicht so verstehen. Finde ich eine sehr seltsame Argumentation. Und ich meine, muss man ja im Endeffekt sagen, mit so einer Argumentation kann man alles schreiben. Und das ist ja auch der Punkt. Der Punkt ist ja nicht unbedingt, dass Korrektiv da seine Meinung geäußert hat, sondern der Punkt ist ja, dass das Wesen von Korrektiv ja so ist, dass die quasi Fakten darstellen sollen oder vorgeben, Fakten darzustellen. Hier haben sie selber gesagt, wir haben gar keine Fakten dargestellt. Also wo ist die Glaubwürdigkeit von diesem Format überhaupt hin? Aber das heißt ja auch immer Recherche. Das wäre eine Recherche gewesen, die da gelaufen ist. Eigentlich haben sie ja nur eine Meinung aufgeschrieben, dann müssten sie also Kolumne heißen. Ich finde, das ist ein journalistisches Desaster. Die müssten alle sich schämen, aber hier sieht man mal wieder, welche Journalisten das gut finden und welche das kritisieren. Ja, wer das einigermaßen aufmerksam beobachtet, der wird das ja wohl kaum als richtigen Journalismus einschätzen, oder? Ich meine, wer hält denn das für Journalismus? Das ist doch eine Meinung, der Versuch von Meinungsmache, das ist kein Journalismus, das ist doch klar. Ja, aber wer ist denn, wie viele Leute sind denn auf die Straße gegangen wegen diesem Unsinn? Ja, es haben viele Leute geglaubt, die haben sich das vielleicht auch nicht richtig angeguckt. War es vielleicht das Theaterstück, was das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, also. Zum Beispiel. Ja, und wenn man den Maßstab, den Korrektiv in dieser Berichterstattung angelegt hat. Ne? Wir haben ja vorhin über dieses KI-Projekt gesprochen, wo die ja jetzt maßgeblich dran beteiligt sind. Wenn die den Maßstab auf diese KI anlegen, dann sage ich, dann haben wir lustige Zeiten vor uns. Ja. Tja, die erste Recherche. Die schreiben dann wahrscheinlich eine KI, die jeglichen journalistischen Text in Meinungsäußerungen und Deutungen umschreibt. Ne? Und dann können sie schreiben, was sie wollen. Das ist immer juristisch gedeckt. Also es ist doch kein Journalismus mehr. Die erste Recherche, die rauskommt, ist Elefant gar nicht in Kanada. Elif ist umgezogen. Ja, und das hier geht in eine ähnliche Ecke. Hier war vor allen Dingen der letzte Absatz interessant. Geht halt eben auch darum, was daraus gemacht wurde aus der ganzen Sache und was im Endeffekt Gehaltvolles dabei war, nämlich wenig. Und der Herr Schraven und seine komischen, der Herr Schraven hat irgendwie in englischsprachigen Magazin irgendwas von Bild- und Tonaufnahmen erzählt und musste sich danach wieder zurückrudern, weil sie ja Tonaufnahmen irgendwie nicht hätten machen dürfen. Und Bildaufnahmen wohl was hat er gesagt, Apple Watch überhaupt nicht möglich werden. Und er hat dann gemeint, ja, ich habe ja nur Apple Watch gesagt, weil ich Smartwatch meinte, aber es war gar keine Apple Watch. Und das ist alles wieder. Weil man halt mit der Apple Watch wohl auch gar keine Aufnahmen machen kann. Das war so ein bisschen das. Ja, genau eben. Und er hat dann gesagt halt, es ist ja gar keine Apple Watch gewesen. Ich meinte ja Smartwatch. Ja, und die letzten Absätze hier sind weniger für den Text des Artikels. Der dürfte weitergehend unverändert online bleiben. Überzeugte Korrektivleser dürften sich an dem Urteil wohl auch nicht stören. Der Skepsis gegenüber der Presse und der Politik in der Breite der Bevölkerung könnte ein solches Urteil jedoch weiter Vorschub leisten. Immer mehr Menschen dürften sich fortan fragen, wie lassen sich für juristische Laien noch Tatsachenbehauptungen und Wertungen in politisch heiklen Recherchen voneinander unterscheiden? Haben Meinungspolitiker lediglich auf Grundlage strittiger Wertungen in einem Medienbericht zu einem neuen Aufstand der Anständigen geblasen? Und falls ja, als wie glaubwürdig kann eine solche Bundesregierung noch gelten? Die politische Spaltung im Land dürfte der Korrektivbericht bereits jetzt verstärkt haben. In kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob das Medienhaus mit seiner Recherche zu hoch gepokert hat und ob es möglicherweise politische Mechanismen in Gang setzte, die sich nicht mehr einfangen lassen. Das ist hier der Abschluss und ich würde sagen, die Spaltung vorantreiben war genau das Ziel. Es war genau das Ziel, ein Klima zu schaffen, ne, wo man halt sagt, dass die Abschaffung der Demokratie und also unmittelbar bevorsteht und dass man jetzt ja, halt schon, eben drastischere Maßnahmen ergreifen muss, die vorher halt nicht möglich wären, weil man es von Abwägungsseite her nicht machen kann. Aber jetzt haben wir ja gesehen, dass wir die Abwägungen halt eben anderweitig treffen müssen und da jetzt losschlagen müssen. Der Taurus, ich mache mal erst das Video an. Ja, wir schauen uns jetzt mal an, was die das ZDF-Kinderformat, ich glaube Logo heißt es, hier produziert hat. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Scheiß doch auf dich, Taurus. Die Ukrainer bekommen schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl eher ein Arschflugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst. Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten. Du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder einmal zögert und zaudert. Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hat er Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Mhm. Und was macht Russland seit 2 Jahren? Was macht Russland seit 2 Jahren? Ernsthaft? Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Ja, Scholz schießt seit 2 Jahren über das Ziel hinaus. Ne? Also das würde ich in der Heute-Show, würde ich sagen, ja, Bernd, voll lustig. Aber in Logo, in der Sendung für Kinder, halt den Kindern zu erzählen, dass der Kanzler ein Zögerer und Zauderer ist, weil er keine Waffen an die Ukraine liefern will, die halt Russland treffen können. Allein das so komplett unreflektiert stehen zu lassen und keinen Ton darüber zu verlieren, dass halt genau diese Marschflugkörper, wenn sie dann halt, und das war noch vor dem Leak, wenn sie dann halt Russland treffen, dafür sorgen könnten, dass genau die Kinder, die gerade Logo geschaut haben, atomar versaftet werden, das lassen sie vielleicht besser weg. Das erinnert mich schon ein bisschen an Kriegspropaganda. Das ist ziemlich düster. Ja, man hatte Angst, dass es übers Ziel hinausgeschossen wird. Ja, also die Formulierung erstmal, was hat das im Kinderprogramm zu suchen? Wenn man sich mal anguckt, was ist, die haben Logo vom Mittwoch 28 Taurus, was ist das? Die haben eine ganze Erklärsendung dazu gemacht. Ne, die haben zwei Sendungen zu Nawalny gemacht. Zwei. Ja. Was hat denn das im Kinderprogramm zu suchen? Ja, ich meine, Nachrichten allgemein okay, aber wenn ich mir hier so angucke, was ist Geldwäsche? Interessant. Was ist Bar und Karte? Was ist besser? Und wird mir ja wirklich ganz schlimm bei den Themen, die die hier teilweise machen bei Logo. Ja, total gut, finde ich auf jeden Fall auch das. Was haben wir hier noch? Fäkalsprache, ne? Dann Stereotypisierung von ausländischen Akzenten. Mhm. Dann Fake News. Hier wird gesagt, genau. Scholzen wäre irgendwie zögerlich sein. Nee, Scholzen ist vergessen. Hat sich etabliert, ist doch eindeutig. Scholzen heißt, jemand vergisst etwas. Ja, ja, ist auch so lächerlich, ne, dass sie das Wort lächerlich irgendwie umformen wollen. Ja, eine absichtliche Umformung ist das. Was anderes kann das nicht sein. Wirklich. Und ich, aus diesem Telepolis-Bericht über das gleiche Ding lese ich jetzt mal vor, was auf der Kika-Webseite zum Thema verantwortliches Handeln steht. Kinderprogrammverantwortliche stehen in der besonderen Verpflichtung, nachhaltige und konsistente Unternehmens- und Programmentscheidungen zu treffen. Der Werterahmen von Kika entspricht seiner gesellschaftlichen Verantwortung und umfasst Diversität ebenso wie Nachhaltigkeit oder Barrierefreiheit. Moderatorinnen und Moderatoren, Heldinnen und Helden haben Vorbildcharakter und sind Identifikationsfiguren für die junge Generation. Kika-Angebote reflektieren die unterschiedlichen Lebensmodelle von Familien in Deutschland oder zeigen Kulturen aus aller Welt. Vielfalt ist für Kika ein besonderer Wert. Sie spiegelt die pluralistische Gesellschaft, in der Kinder heute leben. Ja, also hier, ne, Fäkalsprache und sowas, vollkommen egal, Kinder, Jugendschutz, Kindergerechtigkeit, mit Krieg konfrontieren, ohne Probleme, mit Politik konfrontieren, Hauptsache gesellschaftliche Verantwortung, Diversität, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit. Wunderbar. Und der Kommentator hier auf Telepolis schreibt, um den Zynismus solcher Beiträge mal rein hypothetisch etwas Zynisches entgegenzusetzen, was kommt als nächstes im Kika? Na Logo. Erstens, dem Zauderer, ja, Defätisten Scholz wird seine Wehrdienstverweigerung an den Kopf geworfen und um die Ohren gehauen. Zweitens, die Kika-Redaktion meldet sich freiwillig an die Front in der Ukraine und macht dort 14 Tage ein Praktikum als Bodentruppe im Schützengraben. Und wenn dann noch jemand von dort zurückkehrt in den Sender, wird drittens demnächst im Programm für die Rekrutierung von Kindersoldatinnen für die Ukraine geworben. Wahnsinn? Ja, leider. Aber wie auch immer. Ist dies schon Wahnsinn? Hat es doch Methode, wusste bereits William Shakespeare im Hamlet. Und auch das Fundamentales faul scheint, in dem Fall im Staate Deutschland. Nicht zuletzt in den Medien hierzulande, wie hier nun an vorderster Front im Kinderkanal von ARD und ZDF. Ja, 1836, sagt der Max Mustermet, und genau so sehe ich das auch. Ja, guter Kommentar. Mir ist noch aufgefallen, dass ich allein schon bei diesem Wort Marschflugkörper keinerlei Aggressivität mehr vorhanden ist. Und da ist nichts Militärisches drin oder so. Keine Waffe mehr zu hören. Ja. Telepolis hat auch noch eine kleine andere Geschichte, die wollte ich am Rande noch erwähnen. Die machen jetzt vor alle älteren Artikel irgendwie einen Disclaimer, dass das alte Artikel eventuell die nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Seite zusammenhängen. Da ist ja auch nicht mehr der Florian Rötzer Chefredakteur, sondern ja, sie haben sich für die woke Seite entschieden eigentlich, oder? Telepolis, einer der letzten Häfen von wirklicher Pressefreiheit in Deutschland, scheint den Weg der 1000 zu gehen, leider. Ja, bleiben wir beim Militär. Militär der Kinder. Da, wenn die Kinder spielen, dann kann schon mal was schief gehen. Und wenn Soldaten spielen, dann kann auch mal was schief gehen. Da hat es für einige Häme gesorgt, weil eine deutsche Fregatte auf eine US-Drohne geschossen hat und die US-Drohne nicht getroffen hat, weil die Waffen versagt haben. Warum auch immer. Abfangraketen vom Typ Standard Missile 2. Ich kenne mich jetzt wehrtechnisch nicht so aus, aber hört sich ziemlich Standard an, sollte eigentlich erprobt sein, warum die jetzt nicht funktioniert hat. Frage, ne? Es ist auf einen 12 oder 14 Kilometer hoch fliegende Drohne, wurde geschossen. aber es hat nicht funktioniert. Ja, dann ist jetzt auch rausgekommen, wenn die Munition verschossen ist, dann gibt es keine Lieferkette mehr, um die Munition wieder herzustellen. Gut, das ist ein generelles Problem, was wir haben. Seit Jahren bekannt, war vor dem Ukraine-Krieg schon bekannt. Aber der Einsatz geht ja weiter. Das ist der Einsatz Aspides, ne, um da die Handelswege freizuhalten. Ja, wie war das nochmal irgendwie? Ist da nicht mal ein Bundespräsident wegen zurückgetreten, weil er irgendwas meinte, die Marine muss die Handelswege sichern? Naja, aber das ist ja ein, genau, das ist ja Engsinn. Das war der Herr Kanonenpolitik. Horst Köhler, genau, Horst Köhler, ja. Ja, der Köhler. Ja, die Kanonenbrotpolitik. Heißt jetzt EU-Mission Aspides. Also das ist ja kein deutscher Alleingang, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Aber wir können uns freuen, die Waffen funktionieren weiterhin. Nachdem die Standard-Missile nicht funktioniert haben, haben sie mit ihren 76 mm Bordgeschützen und mit ihrem Rolling Airframe Missile System einige Drohnen aus Jemen abschießen können. Also die sind nicht absolut unfähig dort. Ja, das war, denke ich mal, auch dem Autor diesem Artikel ganz wichtig, das auch herauszustellen. Ja, was ja auch so ist. Ne? Die Frage ist, warum hat dieses System nicht funktioniert? Hat vielleicht die US-Armee da irgendwelche elektronischen Abwehrmaßnahmen gehabt, weil es war wohl eine Drohne, die nicht offiziell in den Militäreinsatzzentralen angemeldet war. Kann man sich ja überlegen, wer dann eine amerikanische Drohne betreibt, wenn das nicht offiziell beim Militär gemeldet wurde. Vielleicht haben die ja irgendein Abwehrsystem, das dann auch nicht gemeldet wird. Ne? Aber da kann man viel drüber spekulieren. Generell ist das größte Problem an der ganzen Angelegenheit ja, dass wir da auf teure Wehrsysteme bauen, für die es gar keinen Nachschub mehr gibt. Ja, und an sich müsste entweder diese Wehrindustrie wieder aufgebaut werden, subventioniert werden, dass die gleichen Sachen wieder gebaut werden. Oder man müsste die ganzen Sachen umrüsten, dass halt Systeme genutzt werden, die man halt auch noch logistisch wieder beschaffen kann. Das, finde ich, ist eigentlich das größere Problem an dieser ganzen Sache, außer dass diese beiden Raketen da nicht funktioniert haben. Aber ist natürlich wunderbar, die feministische Außenpolitik, vielleicht geht es ja darum, ne, vielleicht ist es ja auch alles eine Strategie. Ja. Standard. Ja, was ich nicht so ganz verstehe, ist nach 2 Schüssen auf eine US-Drohne. Also die haben zwei Raketen hochgeschossen, haben beide nicht funktioniert. Ja, und die US-Drohne wurde von Houthi-Milizen gestartet, oder wie? Nee, die Drohne war eine amerikanische Drohne. Sie war nur nicht dem Militär gemeldet. Das heißt, es war eine Nachrichtendienstaktion. CIA, NRO, keine Ahnung was. NRO. Ey, Fregatte, warum hast du die teuren Raketen denn auf die amerikanische Rakete geschossen? Ja, ich meine, die Deutschen haben jetzt nicht einfach losgeballert, die haben schon in der Einsatzzentrale nachgefragt, okay, ist das eine Drohne von einem Alliierten? Weiß jemand, von wem die ist? Und alle haben, auch die Amerikaner haben gesagt, ist nicht von uns, nur deswegen haben sie überhaupt geschossen. Aber wie gesagt, ich habe ja gerade schon so ein bisschen rumspekuliert, warum die Raketen vielleicht versagt haben und sowas. Kann man viel drüber rumspekulieren, ist halt, ja, ne? Das mit dem Nachschub finde ich das größte Problem daran. Dass die CIA da irgendwelche Drohnen rumfliegen hat, das ist ja auch nicht wirklich ein Geheimnis. Oder NRO oder SA oder wie auch immer. Ja, ThyssenKrupp. Da hat es Berichterstattung gegeben, dass ThyssenKrupp 5000 Mitarbeiter bald entlassen wird, weil die mehrere Werke in Duisburg von der Kapazität runterfahren wollen. Das hat ThyssenKrupp soweit dementiert. Die haben gesagt, okay, wir haben eine Produktionskapazität von 12 Millionen Tonnen, aber nur 9 Millionen Tonnen können wir derzeit verkaufen. Und es kann sein, dass ein Beschäftigungsabbau erfolgt, aber so wie das Handelsblatt das berichtet hat mit dem Sparprogramm Stream, dass da eine Schließung von mindestens einem Hochofen und 2 Walzwerken in Duisburg vorgesehen ist. Das ist alles noch nicht konkret in der Planung. Nein, ThyssenKrupp setzt nämlich auf den Green Steel. Ja, die wollen mehrere Anlagen bei sich aufbauen in Duisburg, um halt mit grünem Wasserstoff dann den Strahl zu produzieren, also dieses Green Steel. Problem an der ganzen Sache ist, dass einfach nicht genug Kapazität an Wasserstoff da ist, dass die Anlagen, die Hersteller von diesen Anlagen nicht mit der Produktion hinterherkommen, dass genug Anlagen da gebaut werden können, sowohl für die Kohlekraftwerke, beziehungsweise die Gaskraftwerke, Verzeihung, wo die eingebaut werden sollen, als auch für die Industriestandorte. Da ist einfach die Kapazität nicht da. Die Elektrolyseure können sich als globaler Flaschenhals bei der Produktion von Wasserstoff herausstellen. Ist an sich schon klar, dass es so ist. Und ja, es ist halt auch teurer und es ist ein Subventionsgeschäft, ja. Und das ist halt das zweischneidige Schwert von ThyssenKrupp im Moment. Die müssen Kapazität abbauen, das ist auch schon klar. Die subventionieren jetzt schon die Arbeitsplätze dort, ist einfach so. Und wenn sie, ja, diese Umstellung auf diese grünen Stahl, ja, also ich, keine Ahnung, irgendwie wird ThyssenKrupp jetzt endgültig gekillt, habe ich den Eindruck. Ist traurig. Aber ne, die Gewerkschaft von ThyssenKrupp sagt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, die Arbeitsplätze hier halten. Spätestens 2030 muss die erste Direktreduktionsanlage hier stehen und laufen. Sonst hat der Standort keine Perspektive mehr. Und zwar nicht nur die Sachen, die die jetzt teilweise schon gesagt haben, wo Handelsblatt gesagt hat, das soll geschlossen werden, wo Thyssen sagt, nein, nein, das ist nur ein Gerücht, wir werden ihn nicht schließen. Wir haben zwar ein Viertel mehr Kapazität, als wir derzeit benutzen, aber klar werden wir deswegen Mitarbeiter entlassen müssen, aber wir haben keine konkreten Pläne. Also, na, meine Güte. Vielleicht sollten die mal Bücher von L. Ron Hubbard lesen, da geht es ja auch darum, dass nur 25% genutzt werden. Ich meine, es ist klar, dass man, wenn man 12 Millionen Tonnen Kapazität hat, dass aufgrund von Wartungsarbeiten und sowas dann nie alles zur Verfügung steht. Aber ein Viertel davon ist schon happig. Ist schon wirklich happig. Weil das muss ja auch weiter alles bezahlt werden. Das ist ja kein Wunder, dass sie da 300 Millionen Verlust haben. Ist eher ein Wunder, dass sie nur so wenig Verlust haben. Ja, der Wasserstoffverbrennungsmotor. Bleiben wir beim Thema. Wasserstoff ist super. Super, ja. Ja, der Wasserstoffverbrennungsmotor hat aber so seine Zicken, sagen wir so. Es gab ja schon mal ein Modell von BMW um die Jahrtausendwende. Die hatten das mal so einigermaßen ausentwickelt. Hier widmet sich die Motorsport total mal dem, ja, den Problemen sozusagen, die bei der Entwicklung da entstehen. Und ja, es beschreibt uns das. Ich lese mal ein bisschen was vor. Auch der Explosionsmotor, aus dem der Verbrennungsmotor hervorging, brauchte fast ein Jahrhundert, bis das erste wirkliche Automobil erfunden war. Und der Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1 wird bereits mehr als 140 Jahre alt sein, wenn bei den 24 Stunden von Le Mans 2027 die Wasserstoffklasse debütiert. Dann geht es hier weiter. Mittlerweile gibt es zahlreiche Projekte für einen emissionsfreien H2-Verbrennungsmotor. Sei es die von Toyota angeführte japanische Allianz Hüse bei der Rallye Dakar oder Projekte im Langstreckensport. Ja, und anschließend kommt es dann auf das, so ein Problem, nämlich, dass der Wasserstoff heißer verbrennt. Simpelste aller Elemente, also das Wasserstoff, hat eine äußerst kurze Zündschnur. Wasserstoff verbrennt schnell und wild, deutlich schneller als Benzin. Zwar ist durch die schnelle Verbrennung prinzipiell eine höhere Leistung möglich. Lionel Martin, Vertriebsleiter der Bosch Engineering, erklärt aber, es gibt keinen Brennstoff, der besser brennt. Man kann theoretisch bis zu einem Gemisch von 10:1 fahren. Wir sind effizienter als ein Benzinmotor. Und mindestens so effizient wie ein Dieselmotor. Doch das kommt mit einer Kehrseite daher. Wie Paul Kappus, Leiter Ottomotoren bei AV Elektra. Das Ganze hat zwei Seiten. Natürlich ist eine schnelle Verbrennung prinzipiell sehr gut. Doch es gibt leider ein Aber dazu. Das Aber heißt, Wasserstoff brennt viel näher an die Wand heran, also an die Wand in der Brennkammer sozusagen, als das Benzin. Die Zone, wo die Flamme am Brennraumrand verlöscht, ist bei Wasserstoff also viel, viel dünner. Verbrennungsmotoren nutzen nie den kompletten Brennraum aus. Je nach Kraftstoff verbleibt eine dünne Schicht, in der die Flamme verlöscht. Bei Wasserstoff ist diese Schicht mit nur rund 0,5 bis 1 mm um ungefähr den Faktor 3 dünner als bei Benzin. Also da sind es dann 3 mm. Und dementsprechend müssen sie damit den Temperaturen eben mehr achten und so weiter. Das führt dazu, dass die Wandwärmeübergänge deutlich höher sind als bei Benzin und damit auch die Wandwärmeverluste. Und das führt auch dazu, dass Bauteile, die warm werden, noch viel heißer werden als bei Benzin. Ja. Das zweite Problem ist die hohe Zündwilligkeit von Wasserstoff. Das Hauptthema bei den Motoren ist Pre-Ignition, also dass sie praktisch schon zünden, wenn der Wasserstoff da reingestoßen wird, dass es dann eventuell auch einen Rückschlag in den Tank geben kann. Wird hier jetzt mal nicht thematisiert, aber ich gebe das nochmal als Leseempfehlung rein. Sehr interessant fand ich einfach auch, dass es dieses Problem mit dem näher ranbrennen, das habe ich noch nie gehört, dass sowas überhaupt ein Problem sein kann. Ja, und auch, dass es vom Explosionsmotor zum Verbrennungsmotor übergegangen ist, finde ich eine kleine Denksportaufgabe. Und ich bringe die Teile 2 und 3 auch noch mit, habe ich mir vorgenommen. wenn sie denn erscheinen, ne? Ja, wenn die schon in so einer hochspezialisierten Branche, wo Geld auch tatsächlich eine nachgelagerte Rolle spielt, wie bei Motorsport, nicht hinbekommen, ist das ein gutes Zeichen. Wir sind alle gerettet. Motorsport kann man eh nur mit V10-Motoren retten. Alles andere. Tja, das finde ich, lustig. Absolute Kehrtwende der Politik. Hat Mama mitgebracht, sehr gut. Ja, Treibhausgase im Acker speichern. Ja, das funktioniert, heißt es hier bei der Süddeutschen. Und zwar zeigt ein Langzeitexperiment. Wenn man Basaltstaub auf Feldern verstreut, lassen sich erhebliche Mengen CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Auch die Landwirte sollten von der Idee profitieren. Ja, erstmal zu dem Mechanismus. Die Erde hat eine natürliche Müllabfuhr für Kohlendioxid. Um das klimaschädliche Treibhausgas aus der Atmosphäre zu entfernen, spielen Felsen eine wichtige Rolle, etwa die Flanken von Bergen. Denn mit jedem Regenschauer wird ihr Gestein ein wenig ausgewaschen. Die gelösten Bestandteile wie Calcium binden CO2 aus der Luft und spülen es ins Meer. Ja, und da hieß es dann, zumindest ein Teil davon, denn um den menschengemachten Klimawandel auszugleichen, reicht das angeblich natürlich nicht, wie auch immer. Ja, da kann das Gestein dann eine große Rolle spielen. Gehen wir mal zu den Ergebnissen hier. Forscher des Fachmagazin PNAS legen recht hoffnungsvoll stimmende Ergebnisse vor. Demnach lässt sich mit dem Steinstaub nicht wenig CO2 aus der Atmosphäre einfangen. Zugleich könnten die Bauern mit Hilfe der Technik bessere Ernten einfahren und den Einsatz von Düngemitteln reduzieren. Also Win-Win-Win-Situation. Ne? 4 Jahre lang hat das Team um David Berling von der britischen Universität Sheffield auf einem etwa 5 Fußballfelder großen Versuchsacker in den USA immer wieder Basaltgestein ausgebracht, rund 200 Tonnen im Jahr. Anhand von Bodenmessungen schätzen die Forscher, dass der Boden jedes Jahr zwischen 11 und 15 Tonnen Kohlendioxid aufnahm. Das ist etwa das 1,5-fache des Pro-Kopf-Ausstoßes in Deutschland. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine verwirrende Angabe für mich. Ich hätte vielleicht ganz gerne gewusst, was der Boden dann ohne Basaltzuschuss irgendwie an CO2 aufsammelt. Aber wenn das 0 ist, dann ist die Angabe ja auch okay. Glaube ich jetzt zwar nicht unbedingt. Ja, aber das scheint hier zu funktionieren. Da könnte man einiges mit machen, jetzt von den Summen her. Es ist nicht so richtig wenig. Es löst das Problem aber auch nicht alleine, sagen wir mal so. Ja, aber es ist ja schon mal ein Schritt, den man alleine, machen kann. Den man machen kann, dann spart man auch noch was ein und so, da spart man noch Düngemittel ein und so weiter. Das ist doch spitze, ne? Die Technik, die du jetzt hier beschrieben hast, ist ja nicht die einzige CCS-Technik, die es gibt. Es gibt ja verschiedene. Ja, allerdings gab es da bis jetzt ein großes Problem. Und zwar ist es verboten gewesen, weil es einfach kategorisch abgelehnt wurde von allen. Aber hier ist ein bisschen was anderes. Die Technik hier ist ja anders. Ich meine, hier geht es ja nur darum, praktisch Steine zu zerkleinern und dann irgendwie aufs Feld zu streuen. Diese Technik wurde genau so abgelehnt. Allerdings wurde sie jetzt vom Umweltministerium quasi befürwortet, weil es einfach eine unhaltbare Position gewesen ist, die irgendwann fallen musste. Ja, weil Leute im Ausland diese CCS-Technik benutzen. Und deswegen, ich lese nur 2 Sachen ganz kurz vor. Ganz kurz, wie sich das verändert hat, die Argumentation. Diese Technik dient den Stromkonzernen nur als Feigenblatt für den Neubau von Kohlekraftwerken. So, letzte Woche. Diese Woche, Ministerium hat gesagt, ist okay, machen wir. Jetzt sind die Zukunftsprognosen da. Deutschland im Jahr 2035 in der Zentrale des CO2-Hubs Wilhelmshaven macht sich die Schichtleiterin daran zu entscheiden, wohin sie heute das Gas schickt. Strömt in 4 Pipelines aus dem Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Zudem haben große Firmen aus den Niederlanden eine Durchleitung in Richtung Skandinavien beantragt. Es wird heute eng mit den Kapazitäten. Polnische Kohlekraftwerke drängen mit ihren Emissionen ins Netz, um den Kauf von teuren CO2-Zertifikaten zu vermeiden. Merkt ihr den Unterschied? Eine Woche und jetzt ist die Technik auf jeden Fall super. Mhm. Finde ich bemerkenswert. Die Nachfrage nach dem Stoff. Ne? Ja, geil. Ja, hier steht noch kurz erwähnt, dass es ungefähr das 3-fache des deutschen gesamtdeutschen Ausstoßes weltweit einbringen könnte, die Sache mit den Ackern. Ja, dann noch ein paar andere Techniken. Dann sollte das vielleicht auch in den Griff zu kriegen sein, ne? Ja, Lieferkette. Oh, muss ich nochmal schnell googeln, weil am Mittwoch war da nämlich eine Abstimmung angeblich. Da habe ich jetzt das Ergebnis gar nicht abgewartet, ehrlich gesagt. Und dabei erwartet wurde, dass sich da nicht viel ändert. Weil ja ist die FDP ihre Zustimmung. Ja, ihre Zustimmung versagt hat, ne? Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Kann gut, schon gut sein, dass das jetzt. Warte mal, unter News. Also wie gesagt, der letzte Stand war, dass es nicht durchkommen wird, weil die FDP sich weigerte. Aber da standen auch andere Leute noch auf der Kippe oder so. Also hier vom 1. März, das Europäische Lieferkettengesetz hat erneut keine Mehrheit gefunden. Die Richtlinie scheitert auch am Widerstand der FDP. Eines der wichtigsten Projekte der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen steht vor dem Aus. Die Wirtschaft zeigt sich erleichtert, fordert aber mehr. Ja, die Wirtschaft hat sich, glaube ich, auch erleichtert, dass irgendwie klar geworden ist. Ich glaube, das war, ob es eine Abstimmung war, weiß ich gar nicht, dass die von der Leyen jetzt doch nicht mehr für eine zweite Amtszeit antritt oder so, oder antreten darf, soll. So habe ich das im Hinterkopf. Bring ich nächste Woche. So schön, die loszuwerden. Ja. Und am besten nicht in ein höheres Amt, sondern ja, geht's nach Hause zu ihren Kindern. Oder mal zur Bundeskanzlerin. Ein bisschen singen wieder. Kinder von der sind doch mittlerweile, glaube ich, schon alle erwachsen, oder? Aber unser Röschen. Ja, das Röschen, ja. Tja, wir haben das Lieferkettengesetz ja in gestaffelter Form in Deutschland. Erst größere Unternehmen und dann über die Jahre immer kleinere Unternehmen. Und es wäre halt lustig, wenn wir in die Situation laufen werden, dass in der EU so ein Lieferkettengesetz auch beschlossen wird. Allerdings bei uns in Deutschland die kleinen Unternehmen schon Jahre vor den kleinen Unternehmen in anderen europäischen Ländern sich diese ganzen Regularien unterwerfen müssen. Was ja weiterhin nur in bestimmten Branchen überhaupt darstellbar ist. Alle anderen operieren ja noch unter Ausnahmeregularien im Moment. Ja, wenn man ein IT-System nutzen kann, das die Zertifikate der ganzen Zulieferer checkt, das ist in bestimmten Branchen möglich, in anderen Branchen ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe es gesagt, es läuft alles auf diesen Zertifizierungswettbewerb hinaus, dass du halt quasi einen weiteren Kostenposten hast, den du an irgendjemanden zahlen musst, nur damit du deiner Geschäftstätigkeit nachgehen darfst. Der Artikel hier hatte so den Tenor, dass das irgendwie alles mit Software gemacht werden könnte. Sie sollen sich mal nicht so anstellen. Ja. Ja, genau. Also fand ich auch lustig. Vor allen Dingen, fand ich auch komisch, wir hatten ja bisher nur so Artikel von irgendwelchen EU- und Wirtschaftszeitungen, jetzt hier ein Taz-Artikel. Mhm. Und dreimal dürft ihr raten, der ganze Herangehensweise ist natürlich die Menschenrechte und alle Firmen sagen, das ist super easy und toll und könnte prima gemacht werden. Ja. Keiner befürchtet irgendwas. Aber die FDP und die Lobby der Großindustrie und ja, vor allen Dingen, eigentlich hat das überhaupt gar keine Firmen gesagt, sondern eher die Konzerne, ne? So ein Aldi oder so, die finden das gut. Die können sich das aber auch leisten halt, ne? Die können das bringen. Die ist nicht so, die zieht das nicht direkt in den Keller halt, ne? So, und ich gehe nochmal auf die Ausnahmeregelung ein. Ich hatte das ja hier auch schon mal präsentiert vor einiger Zeit, dass man von Anfang an gesagt hat, so ja, in so Ländern wie der Elfenbeinküste ist das ja so ein bisschen kompliziert mit dem Kakaoanbau. Das kann man ja gar nicht so nachvollziehen. Da müssen wir auch die länderspezifischen Eigenheiten und Gesetze berücksichtigen. Ne? Also ja, das heißt doch alles. Ja, dass sich da eher Großkonzerne für die Großkonzerne ist es halt ein weiterer Kostenposten, den die schnell irgendwie halt dann auch wieder einbeziehen können. Ja, ich habe nur auch gedacht, die lagern ja so ein bisschen die Strafverfolgung aus, ist ein bisschen übertrieben, aber sie lagern ja schon diese Kontrolle aus über die Firmen, was die so machen. Das heißt, ja, irgendwie, dass die mal raus müssten, weil sie irgendwo Kinderarbeit vermuten oder so, da müssen sich jetzt die anderen Firmen drum kümmern, die mit der Firma dann zu tun haben oder so. Das ist ja auch eine Auslagerung von, wie soll ich sagen, juristischen Tätigkeiten, Staatsaufgaben. Das ist eine Staatsaufgabe eigentlich, die da ausgelagert wird, ne? Und, ich meine, Skandale sind da vorprogrammiert, ja? Ich meine, nehmen wir einfach mal den Fall, wir haben irgendein großes Unternehmen, Nahrungsmittelbereich oder sonst irgendwas, ja? Und dann machen die auch noch Werbung mit, wir sind die Besten und Fairtrade und bla und bla. Und dann kommt raus, okay, die haben sich auf ein Zertifikat verlassen und dieses Zertifikat wurde nie nachgeprüft. Da war doch mal ein Reporter vor Ort und dann gibt es einen Skandal. Es ist relativ vorhersehbar, dass das passiert. In jedem System gibt es Missbrauch und in diesem System ist Missbrauch ja schon ja, quasi den Leuten nicht sehr schwer gemacht. Ja, dann haben aber nicht die Aufsichtsbehörden versagt, sondern eine andere Firma oder die Firmen alle zusammen, die mit der zu tun hatten oder so. Ne? So kann man dann auch die Schuldverhältnisse verschieben. Genau, die können dann einfach sagen, ja, wir haben dem Zertifikat vertraut. Mehr, genau. Ne? Wir schmeißen die Hände in die Luft. Ihr habt uns doch euer Zertifikat dann gezeigt, Mensch. Tja. Ja, Alterskontrollen im Internet. Da gibt es seit ein paar Jahren eine relativ aktive Lobby. Die sind die Hersteller von Alterskontrollsystemen von Europa. Und Stand der Wissenschaft ist, dass Alterskontrollsysteme relativ wenig bewirken, weil die Kinder interessieren sich entweder nicht für Sachen, Jugendliche finden Umgehungsmöglichkeiten und bei Erwachsenen existiert das Problem gar nicht mehr. Deswegen sind solche technischen Hürden laut aktuellem Stand der Wissenschaft relativ, also sie funktionieren zumindest nicht. Ne? Die Wirksamkeit von selbst strengsten Alterskontrollen kann nur begrenzt sein, ist Konsens der Wissenschaft. Und ja, wo ist denn jetzt geplant, wo überall Alterskontrollen eingeführt werden? Okay, erstmal, wie machen wir denn Alterskontrollen? Ja, da gibt es konkrete Vorschläge, die klassischen Ausweisdokumente wie Personalausweis abfotografieren, hochladen, elektronische Ausweisdokumente wie der supersichere deutsche Personalausweis zum Beispiel, alternative Dokumente, Kreditkarte, Führerschein, dann gibt es ein Framework, wo gerade verschiedene Regulatorien auf EU-Ebene laufen, wie die zugelassen werden können, KI-basierte Alterserkennungssysteme, ja, wo man halt in die Webcam anguckt und da wird das natürlich anonym und sowas geguckt, ist das eine alte Person oder nicht. Gesichtserkennung, Abgleich mit irgendwelchen Datenbanken, ja, und irgendwelche Tests, was natürlich kein hartes Kriterium ist, aber es soll halt eingeführt werden in gewissen Branchen, auf Pornoseiten, auf Videoplattformen in der EU, den sogenannten verschiedenen VLOP, ja, die Very Large Online Platforms, ne, also Google, Facebook, Snapchat, LinkedIn oder YouTube. Ein Ansatz ist beispielsweise, wie es in Südkorea gehandhabt wird, da ist die Safe Search immer aktiviert, also diese Google Safe Search, wo jugendgefährdende Sachen nicht dabei sein sollen beispielsweise. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie wird das aussortiert, anderes Problem. In Südkorea müssen Nutzer immer einen Ausweis vorlegen. Also über so ein Ausweis-Identifikationssystem müssen die erstmal die normale Suche freischalten. Ne, das ist eine Sache, die im Gespräch ist. Ja, das nur kurz zusammengefasst. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Das soll dann auf jeder Webseite so sein oder so oder auf vielen oder was? Ich meine, ja, das sich mal einmal zu verifizieren ist eine Sache, aber alle Viertelstunde die Kamera anzumachen oder so, das ist natürlich eine andere Nummer, ne? Genau, das ist der Punkt. Es geht ja auch um den zeitlichen Aspekt, wie oft muss das gemacht werden. Und deswegen gibt es auch eine Bestrebung, die sind jetzt aber noch nicht so weit, aber da gibt es schon erste Argumente, dass es halt auch auf Betriebssystemebene eingeführt werden soll. Also quasi dieser Kindermodus, den man ja optional einführen kann. Dieser Kindermodus könnte ja die Standardeinstellung sein und dann kann man quasi mit seinem Personalausweis den Computer freischalten und nur das halt quasi die ganze Logik umgedreht wird, dass man den Kindermodus nicht erst aktivieren muss, sondern genauso wie bei der Safe Search, sondern dass es standardmäßig aktiviert ist, auf Betriebssystemebene auch und auf ISP-Ebene, ja, dass halt auch gewisse Webseiten, da gibt es ja auch jetzt schon QI oder solche Sachen, dass halt die ISPs halt auch bestimmte Webseiten direkt blocken und nur diese Webseiten ansteuerbar sind, wenn man sich vorher identifiziert hat. Ja, und alles. Jugendschutz. Achso, ich dachte Verbraucherschutz, ja, aber irgendwie so ein Scheiß halt. Ne? Nee, ist Jugendschutz. So eine billige Ausrede. Ja, Jugendschutz ist natürlich hier ein großes Thema. Datenschutz-Albtraum, Legalisierung, ja. Hier geht es im Endeffekt um die schwammigen Formulierungen, wie mit Daten umgegangen werden soll, die im Rahmen von diesen Anbauvereinen stattfinden. Ja, also wenn man in einem Anbauverein ist, dann gibt es da gewisse Identifikationspflichten, die diese erheben müssen, ja, und Anbauvereinigungen müssen eine Vielzahl bürokratischer Auflagen erfüllen und mindestens einmal im Jahr wird es behördliche Kontrollen vor Ort geben. Das ist jetzt schon festgelegt. Viele Sachen sind noch nicht festgelegt. Das ist festgelegt. Wir müssen auch alle einen ESG-Bericht ausfüllen wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja, wer weiß. Damit kontrolliert werden kann, müssen die Anbauvereinigungen penibel über ihre Mitglieder Buch führen. Sie müssen die Namen und Geburtsjahre aufzeichnen, sowie die Menge an Cannabis, den durchschnittlichen THC-Gehalt und das Datum, zu dem sie legal Gras abgegeben haben. Diese Daten müssen sie 5 Jahre aufbewahren. Es ist so formuliert, dass diese sensible Daten dürfen 2 Jahre auch von Behörden gespeichert werden, nach dem Abruf und dann andere Behörden weitergegeben werden, um sie zur Verfolgung von Straftaten, aber auch Ordnungswidrigkeiten neu genutzt werden können, weil auch Ordnungswidrigkeiten ohne Anfangsverdacht, ohne Richtervorbehalt oder ohne sonstige rechtsstaatliche Sicherungsmechanismen, wie es sonst beim Datenschutz üblich ist, weil es auch für Ordnungswidrigkeiten. Das Gesetz ist nicht auf die Übermittlung von Daten von Verdächtigen explizit beschränkt. Es können beispielsweise auch sensible Daten von anderen beteiligten Personen wie potenziellen Zeugen übermittelt werden. Eine Frage der Formulierung, ne? Sowohl bei den Anbauvereinigungen als auch bei den Behörden entstehen riesige Datenmengen über Konsumenten, die von hohem Interesse für Arbeitgeber oder beispielsweise Versicherungen sein könnten. Ist ja die Frage, dürfen die Behörden wie Einwohnermeldeämter beispielsweise solche Daten auch verkaufen? Teilweise? Anonymisiert oder sonst irgendwie? Konkret Probleme beispielsweise, also hier die... Der Dachverband Deutscher Cannabis Social Club sagt, konkret befürchten wir unter anderem Probleme mit Führerscheinstellen und einem möglichen Durchgriff von Strafverfolgern auf beliebige Mitgliederdaten, zum Beispiel um zu prüfen, ob irgendwer Mitglied in mehreren Clubs ist. Was man ja auch nicht sein darf. Normalerweise müssen solche datenschutzrechtlichen Sachen halt auch mit einem zweistufigen juristischen System gemacht werden. Also quasi die übermittelnde Stelle muss autorisiert sein, die Daten freizugeben, und die abrufende Stelle muss autorisiert sein, diese Daten anzunehmen. Das wird aber alles schwer zum Missbrauch ein. Ne? Ich meine, wenn ich nichts aufschreibe im Laden und so verkaufe. Ja, also im Endeffekt ist es so. Dann ist alles schön, aber wenn ich irgendwas auf dem Zettel stehen habe. Die Hürden, die ja mit Bürokratie einhergehen und so weiter und so fort, die sind hier ausgenommen. Unter anderem durch den Winkelzug, dass einfach bestimmte Wordings nicht eingegrenzt wurden. Ne, und es halt auch für Ordnungswidrigkeiten gilt. Und ich finde das Geilste an dem Gesetz, dass man vor der Tür vom Cannabis-Club rauchen darf, aber da drin nicht. Tja, ich habe ein Wort vor meinem inneren Auge, und zwar Honey Pot. Denkt ihr es nicht vielleicht ja, auch? Ja, sicher auch. Schöner klebriger Honigtopf, wo man eine schöne Datenbasis. Ja, nur hast du den Eindruck, dass sie mehr Straftäter brauchen? Keine Ahnung. Das Gesetz ist einfach darauf ausgelegt, dem Schwarzmarkt so wenig wie möglich zu schaden. Das muss man leider so deutlich sagen. Und ich denke, das ist mit Absicht so, damit man das später wieder kassieren kann. Das ist alles. Ja, gut möglich. Ja, es wird einfacher für alle Beteiligten, das merkt ihr. Tja. Ja, einfacher für die Behörden vielleicht nicht unbedingt, aber also für die Betreiber von so einem Club doch auch nicht, weiß ich nicht. Natürlich nicht. Alles ist komplizierter, wollte ich sagen. Entschuldigung. Also ich verstehe immer noch nicht, wie diese Cannabis Social Clubs überhaupt funktionieren sollen. Die dürfen keine Werbung machen, die dürfen maximal 500 Mitglieder haben, man darf nur in einem Club sein. Und was da dann Social sein soll, wenn man vor die Tür geht, ist mir auch nicht klar. Ne? Wie soll das alles? Ja. Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Aber gut. Okay, kommen wir mal zu den Autos hier. Ich ja sowieso nicht, aber was ist das für eine komische Konstruktion? Ja. Ich mache das zu Hause und fertig. ich hatte ja schon mal einen Artikel reingebracht über diese Assistenzsysteme, die in den Autos Pflicht werden. Es gibt hier, glaube ich, schon Pflichtassistenten, Assistenzsysteme, Fahrassistenzsysteme. Und da kommen eben jetzt noch ein paar dazu, und die bei ZDF heute haben das nochmal aufgelistet. Auf so einem bunten Bildchen hier auch. Kannst du mal hinscrollen. Das ist also eine Übersicht, was wir dann alles haben müssen. Ja, Abstandsregel, Tempomat, Notbremsassistent. Also, wenn dein Auto sieht, unter anderem wegen dem Einschlaf, ja, haben sie auch dabei, Einschlafassistent? Ne, wohl noch nicht. Notbremsassistent, ja. Aber wenn du einschläfst oder so, wenn du dann halt beobachtet wirst, dann bremst du halt ab und fährt rechts ran oder irgendwie sowas. Und man hat das einfach dann nicht mehr so richtig im Griff, das Auto. Ne? Also, ich glaube, sie möchten am liebsten auch den Fahrer abschalten, wenn man das so sieht. Es piept dann Einschlafassistenten, und das ist, glaube ich, auch jetzt schon so, nur aktuell kann man ja auch ausschalten, das wird in Zukunft dann nicht mehr gehen. Ja, Abstandswarner, Spurhalter, ja, beim Abstandswarner nach vorne, Abstandsregel, Tempomat, haben sie hier geschrieben in dem Artikel, dass die EU den Reaktionsweg abschafft. Jeder, der Führerschein gemacht hat, wird wissen, was das ist, ne? Die Zeit, die man eben braucht, bis man auf die Bremse gelatscht ist. Und das schaffen die ab und machen nur noch Bremspflicht, weil sie nehmen das bei den Vorschriften wohl raus, weil die Autos schneller reagieren würden. als ein Mensch. Ach so, die definieren das einfach weg. Sozusagen, genau. Die Reaktionszeit hat das Auto ja nicht. Das hat ja nur ein paar Millisekunden oder so. Ich meine, ganz unlogisch wäre das nicht. Ne? Und besser als wenn sie einen Abstand einführen würden, der dann irgendwie viel zu groß ist, wo dann dauernd irgendwelche Autos in die Lücken fahren. Und naja, Auto ich dann meine, wieder abbremst, dann wieder. Sicherheitstoleranz ist eigentlich normalerweise immer drin. Sollte immer drin sein. Ist jetzt einfach abzuschaffen, finde ich interessant. Ja, ja, fast, ne? Ja, mal gucken, wenn die Autos demnächst Kolonne fahren, ob das dann wirklich schneller geht oder noch langsamer. Ich traue mir da keine Prognose zu. Das ist doch, dass gar keine Autos mehr fahren. Das ist natürlich richtig, ja. Das wären denen am liebsten. Und vor allem, wie gesagt, auch, dass keine Menschen mehr Autos fahren, dass sie nicht mehr selber Autos fahren. Dass da der größte Gefahrenfaktor sozusagen rausfliegt. Ne? Wäre denen am liebsten, glaube ich. Dann kann man sich fühlen wie so ein EU-Beamter mit Chauffeur. Ja. Fahrradfahrer freuen sich. Ja, aber wahrscheinlich, ne? Ja, und Frau Herrmann freut sich, glaube ich, auch, ne? Weil sie dann richtig prophezeit hat, dass das alles nicht geht. EU-Kommission leitet Verfahren gegen TikTok ein. Ja, das erste Verfahren auf Basis des Digital Services Act. Und was ist hier? Unternehmen soll Inhalte fördern oder zurückstufen, je nachdem, ob sie im Interesse Chinas sind. Die EU hat laut einem Bericht ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet. Das berichtet der Spiegel. Aber ein Schriftverkehr, bla bla bla. Die Kommission habe konkrete und belastbare Hinweise gefunden, dass die chinesische Plattform gegen den Digital Services Act verstoße, schrieb Breton danach. Demnach, die Kommission habe deshalb am 19. Februar ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, zitiert der Spiegel. Der FDP-Politiker hatte die Kommission zuvor auf eine US-amerikanische Studie hingewiesen, die zu dem Ergebnis kam, dass TikTok wahrscheinlich systematisch Inhalte fördert oder zurückstuft, je nachdem, ob sie mit den Interessen der chinesischen Regierung übereinstimmen. Wie Körner schrieb, ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn es nur wahrscheinlich ist. Ne? Systematisch kann man doch sicher auch nachweisen, wenn es dann wirklich systematisch ist. Ja, das ist halt momentan der Stand der Dinge und das war ja auch sozusagen zu befürchten, dass die EU dann, sobald sie das nötige Gesetz hat, die entsprechenden Dornen in ihren Augen oder so, dann versuchen wir es wegzukriegen. Ne? Aber ist das DSGVO nicht auch dazu da, dass es Inhalte fördert oder zurückstuft, je nachdem, ob sie im Interesse der aktuellen Machthaber in Europa sind? Davon habe ich keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Tja, kann einem schon so vorkommen. Ja. Gerade wo jetzt halt auch schon gegen Musk die Kriegstrommel geschlagen wird. Tja. Tick-Tack macht das nur. Ach nee, TikTok. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich meine, dass TikTok Hölle ist, da sind wir uns alle einig, glaube ich. Ja, ja. Also wenn ich mir sowas angucke, denke ich mir einfach nur so, okay, inwieweit, ich meine, die Unternehmen müssen sich ja an länderspezifische Gesetze halten, wenn sie in diesen Unternehmen aktiv sein wollen. Ich meine, dass China das irgendwie nicht zulässt, dass da irgendwie solche Sachen passieren, ist ja irgendwie relativ gut. Ich meine, wem ist denn da jetzt geholfen, wenn die Europäische Union denen, ich meine, was wird dann da die Folge sein? Was soll da die Folge sein? Ich verstehe die Logik nicht so ganz. Ja, warum? Ja, sie wollen eben, dass sie ihren Algorithmus ändern oder so. Aber das ist ja dann erst, das ist ja das, was sie eh nicht beweisen können, was da drin steht. Und das müssen die, glaube ich, auch nicht offenlegen, ne? Also, ja, ich meine, wenn die deutsche Regierung jetzt sagt, ist es nicht erlaubt, den Staat zu verhöhlen auf Twitter, ist ja, das ja. Dann auch, oder auf TikTok von mir aus, ist das dann auch ein Eingriff, dass die bestimmte Sachen boosten und wieder runtermachen, was der deutschen Regierung nicht genehm ist? Ich weiß nicht, welches Ziel das China so verfolgt. Wenn die EU das glaubt zu wissen. Ja, ist auch das fraglich, finde ich. Ja. So, Apple Web Apps bleiben in der EU voll erhalten, voll funktionsfähig. Ne? Also. Korrekt. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen gesagt, dass ich das befürchte, weil ich da ja beruflich mit zu tun habe mit diesen Web Apps. Und nachdem es der ersten Pressemitteilung gab, wo sie gesagt haben, ja, benutzt eh keiner, wurde nicht angenommen, haben wir ausgeschaltet, weil ist ja nicht konform mit eurem komischen Zeug, was euch da überlegt hat in der EU. Also machen wir es einfach für euch aus und fertig. Ist die Kiste. Haben sie jetzt überraschend gesagt, nö, okay, bleib doch. Also haben sich wahrscheinlich doch zu viele Leute beschwert, obwohl das ja angeblich nicht benutzt wurde oder nicht richtig angenommen wurde. Und aber ihr Autoprojekt haben sie hingeworfen, ne? Bei Apple habe ich gelesen. Ja, Fahrzeugprojekte, was, ne? Autonomes Fahren. Nicht? Okay, keine Ahnung. Ist eingestampft. Oh, hatte ich erst überlegt mitzubringen, aber ja. Ein Technikartikel reicht mir am Tag. Ja, du hast das auch gesagt, das hatte was irgendwie mit dem Security-Framework von denen zu tun, weil das alles in der Sandbox läuft. Heißt das, die brechen das jetzt auf und machen das unsicher oder Nee, die wie? machen, also das Problem war ja, dass sie das vorher ja nur in dem Apple-eigenen Browser ausführbar war. Und das ist es Also. jetzt scheinbar weiterhin noch. Keine Ahnung, warum das jetzt plötzlich dann doch geht. Also. Also die Safari-Sachen funktionieren, aber Firefox und so funktioniert weiterhin nicht. Das war ja die Rüge, Ja, glaube es ich, oder? funktioniert, aber halt nicht für die Web-Apps. Ja, Es ja. scheint jetzt doch erstmal so zu gehen. Okay. Ich bin gespannt. Ist denn aufgefallen? Ups, geht doch. Ich hatte Alles in noch einen Ordnung. Vorschlag in die Twitter-Gruppe gepostet, den Tweet von Ganesha. Vielleicht nimmst du den Okay, noch mit rein. Den Sekunde. fand ich sehr lustig für den Abschluss. Der ist jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Also doch zwei oder drei Ja, Posts ich habe zurück. schon. Es geht um Ruprecht Polenz, den allseits beliebten Linksaußen der Christlich-Demokratischen Union. Und hier hat ein User namens Nightmare Krebs auf Twitter geschrieben: In Emskirchen sind heute wieder einige tausend Menschen bei der Demo für die Demokratie und gegen die rechten Demokratiefeinde der AfD. Mittelfranken bleibt stabil. Rupert Polenz, nie wieder ist jetzt, fuck AfD, wir sind die Brandmauer und so weiter und so fort. Und wenn du mal ein bisschen runterscrollst, erkennen vielleicht einige Zuschauer schon, dass es sich hier halt um Bilder des sogenannten Drachen- oder Schanzenfests handelt von vor 3 Jahren oder so. Aber Ruprecht Polenz, wenn du wieder ein bisschen runterscrollst, sagt dazu natürlich: Bravo, Emskirchen. Weil er wahrscheinlich der einzige Mensch im Netz ist, der noch nie vom Altschauerberg 8 gehört hat. Nehme ich an. Bravo, Emskirchen, wir sind stolz auf euch. Seufzt. Ja, Ja, Medienkompetenz, ist meine doch Damen und geil. Herren. Ja. Vielleicht sollte der Ruprecht mal so einen Kurs nehmen oder so, sich von der EU boostern lassen, dass er oder so eine Oder KI von Korrektiv Korrektiv mieten schreibt oder unten so. drunter, das Bild zeigt gar keine Demonstration für Demokratie, sondern ja, irgendwas anderes. Aber der Hate wird weniger. Das ist die Hauptsache. Das ist doch das Wichtigste. Im Tja. Geht in den Wald. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Lasst euch nicht gendern. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube, denn es ist sehr gut. Fördert, was ihr frei erdient. Das schmettert, was ihr schadet. Auch das. Mach's Jo. gut. Bis nächste Ab in Eine den schöne Wald. Woche und denkt Auf dran, ein nächste neues. Woche großes Feminismus-Special. Die Woche ist nämlich Ach ja. Weltfrauentag. Da Nee. werden wir alle Equal die Pay Geschichten Day. wiederhören. Equal Pay Payday. Day. Pay Ole, ole, Payday ole. ist Payday. später. Equal Pay Day ist ja dann, wenn das mit dem Acht, nicht? Ach so, 8. März, was die Aber wir werden über Bildergeld das kriegen. Thema Ah, auch jede jetzt habe ich Menge falsch hören. gelegen. Okay. Wir werden über das Thema jede Menge hören, dass Frauen schlechter Ich bezahlt denke. sind, mehr Care-Arbeit machen und sowieso die Und Arschkarte gezogen Jobs. haben gesellschaftlich. Ach ja, Wir kehren erstmal auf Care-Arbeit, unser ja. eigenes Haustier. Das habe ich jetzt ganz Care-Arbeit und vergessen. Da Jobs. hat die Anna Schneider einen ganz guten Artikel geschrieben. Oh. Hab mich richtig Okay. gefreut, weil die nämlich nicht auf diesen dämlichen Kram aufgesprungen ist, Schick mal sondern rum. Ja. Vernunft hat walten lassen. Dass Mit die so Anna sich von wahnsinnigen sowas nicht verarschen Konzepten lässt. wie Menschen in Beziehungen entscheiden sich für Dinge. Das ist Nein, nein, nein, nein, unglaublich, hat man nein, noch nie nein, nein, gehört. nein. Ohne So geht's Richtlinien und nicht, Frau ohne Schneider. helfende Kriterien an der Hand oder so. Und. Ohne Stütze. Ohne Klassenkampf, ja. Ohne Klassenkampf, womöglich. Ohne Familismus. Immer dran denken, dass die Familie die Keimzelle des Faschismus ist. Oh ja. Lasst euch nicht gendern. Hoffentlich ist die nicht gekeimt. Bis nächste Woche. Ne? Tschüss. Bis bald. Ankeimen. Ankeiming.